Michael Jackson in Disneyland. Muss es mit niemand anderem teilen. Schließ das Tor ab, Goofy. Nimm meine Hand. Weltraumaffen sind da. Sonntagabend, 18 Uhr. Warum habe ich das jetzt so rumgemacht? Keine Ahnung. Aber es ist so. Mal was Neues. Ja. Kurz vor eben, jetzt, wo wir uns eh neu erfinden müssen, nach fast 10 Jahren. Müssen wir das. Wir müssen erwachsen werden, endlich. Erwachsen. Disneyland oder Graceland, das ist die Frage. Tja, schönen guten Abend. Hallo, ich grüße euch zum Welttag des Honigs. Ja, wer mag den Honig nicht? Außer Leute, die alle allergisch dagegen sind natürlich. Ja, seit tausenden von Jahren ist der Honig von uns als Menschen geliebt. Teilweise ist der Originalhonig von damals noch haltbar, weil er wird ja nie schlecht. Ne? Mhm. Zeitweise wurden sogar Steuern in Honig bezahlt, weil es halt wertvoll wie Gold war. Und das war einer der Gründe, warum Germanen wirtschaftlich so erfolgreich waren. Ja, Honig. Tatsächlich, Fun Fact. Die durften nämlich ihre Steuern in Honig zahlen und die hatten damals einen durchschnittlichen Steuersatz von 15-20%. Ja, mit heute verglichen. Mhm. Tja, wir können ja alle unsere Bienenvölker anlegen und auch versuchen, unsere Steuern wieder in Honig zu zahlen und damit das System stürzen. Juhu. Ja, aber dann hätten die doch beim Staat ganz viel Honig und könnten den verkaufen, wenn wir unsere Steuern mit Honig zahlen. Das Honig erzielt ganz gute Preise eigentlich. Man könnte ja auch eine strategische Honigreserve für die Rente anlegen, weil das Zeug ist ja haltbar. Ne? Also, ja, einfach von dem Geld, was eigentlich in die Rente geht, Honig kaufen. Bis zum Anschlag, das gelbe Gold. Den Honig nimmt man nur zum Maul schmieren. Oder in den Kopf tun. Warum steht bei mir auf dem Honig ein Haltbarkeitsdatum drauf? Ja, weil auf, in Deutschland auf allem Scheiß ein Haltbarkeitsdatum ist. Neu, dass der für immer hält. Honig hält sich wirklich relativ ewig. Aber das ist auch Salz. Natürlich nicht für immer. Naja, es gibt ja Honigskandale, wo einfach Glukosesirup versetzt wird mit Honig und vielleicht ist er dann nicht mehr so haltbar. Das setzt sich dann bestimmt ab nach einer Zeit oder so. Ein Freund von mir sagt auch, dass in dem ganzen Supermarkt-Honig gar nicht mehr das ganze Gute drin ist, weil das alles rausgezogen wird für Pharma und irgendeinen anderen Scheiß und dass man Honig nur vom Imker kaufen soll. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das glaube, was er sagt, aber Honig vom Imker direkt kaufen finde ich eine gute Sache. Ja, ich habe einen Stand gesehen vom Imker von 2 Tagen erst und die Honigsachen, die waren auch nicht teurer als im Laden. Ja, Honig ist nun mal teuer, also und guter genau, Honig ist recht. Ja, Honig teuer, ist, aber nicht ja, ist teurer. Teuer. Und halt nicht Honig. In diesem komischen Werbehonig da hinterherlaufen, den sie überall für teuer Geld verkaufen. So ein Unsinn. Das ist wie Dubai-Schokolade grün und das lasst er mal. Hier so einen flüssigen zum Draufspritzen. So nee, es gibt doch jetzt so einen, wie heißt der, Manula-Honig, nee. So ähnlich. Manuka. So ähnlich wie Manuka. Ja, der leuchtet genau. Teilweise im Dunkeln. Der soll so gesund sein und dies, das, bla bla und ja, so lecker. Ein Reformhaus kaufen, der leuchtet teilweise wirklich im Dunkeln. Aber das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja, der soll besonders gut sein. Und naja. Aber warum auch nicht? Aber ich kann dazu nur sagen, schaut doch einfach in eure Umgebung. Bestimmt im Umkreis von 1-2 Kilometern, egal wo ihr wohnt, sind irgendwelche Leute, die einen Garten haben und Bienen züchten. Weil es machen verdammt viele Leute. Sehr viele Leute. Überraschend viele Leute. Ich würde sagen, sogar fast so viele. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was passiert, wenn euer Bienenschwarm wegfliegt, dann könnt ihr in unser bürgerliches Gesetzbuch schauen, denn da ist das nämlich beschrieben, was ihr dann machen dürft. Was? Was darf man denn da machen? Dann darfst du sogar fremde Grundstücke betreten, um deinen Bienenschwarm zu verfolgen. Ach, ohne cool. Fragen. Das ist sehr geil. Ich darf das hier, das ist meine Biene. Ja, da ist mein Bienenschwarm, den verfolge ich hier, das geht. Da ist sogar geregelt, was passiert, wenn sich dein Bienenschwarm mit einem anderen Bienenschwarm vereinigt, wie viel Anteil an den Bienenschwarm du da noch hast und so. Bürgerliches Gesetz. Ja. Das fasziniert. Ja die Regel, staunlich darüber, was du so alles weißt. Aber dann haben die doch 2 Königen, gehen, fighten die das dann ja, aus, sich, oder was? Das ist dann Königinnenmord, ne? Femizide in der Bienenhaltung. Ist es nicht eh von den Germanen schon sehr kolonialistisch gewesen, die Bienen zu kolonisieren und ihren Honig den Römern zu geben? Die werden unterdrückt. Ne? Also die haben den Reparationen zahlen. Meinst du, das mit dem Bienenvolk ist nicht so die natürliche Entwicklung? Die würden lieber auch so. Bienenvolk klingt gleich schon wieder so nach Blut und Honig. Jeder hätte gerne seine Königin, ne, von den Arbeitern. Ich meine, ist es jetzt generell schlecht für die Bienen, wenn man die Honigwaben entnimmt, ohne die Bienen dabei halt zu töten oder so? Nee, man gibt ihnen ja Substitut. ja, oder lässt den halt genug, dass sie auch was haben. Also ja, man lässt ihnen was, weil die brauchen ja auch die Inhaltsstoffe und so, aber für das, was sie als Nahrung nutzen, kriegen sie Zuckerwasser als Substitut. Ja, zumindest hat er immer eine Überproduktion. Ne? The Circle of Life. Operation Crossroads kommt mit ganz alten Memes. Es funktioniert so lange, bis ein Problem mehr kommt. Der will den Honig haben. Ich wollte noch dazu sagen, das ist jetzt kein doppelt-dreifach-würdiges Kommentar zu anderen 18 Uhr Formaten. Oh ja, die stimmt. Irgendwas mit Honig-Themen zu tun haben. Nein. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja, stimmt. Ja, scheinbar nicht, ist mir auch gerade erst eingefallen. Die leben ja auf dem Tour aus dem Rudel. Ja. Mir würden jetzt tausend Wahnsinn. Sachen einfallen, die ich sagen könnte, aber wir machen ja kein Drama. Wird nicht schlecht. Ja. Da können wir mal gucken, was länger haltbar ist, ja? Honig oder Affen im Weltraum? Oder Bundesrepublik Deutschland. Der Honig ist ja, also die hat ganz schlechte Chancen, wenn ich ehrlich sein soll. Lustig, ja, HW muss Rentenpaket. Ja, die Jugend hat sich zurückgehalten, oder wie war das? Ja, im Endeffekt schon, ja. Naja, sie haben es halt genauso gemacht, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. War das die Frau Kota oder irgendein Kommentator hat halt gesagt, es gibt dieses Ritual, eigentlich in jeder CDU-Regierung, dass irgendwann was kommt, wo die Rebellen halt einen großen Aufstand machen und es dient vor allem dazu, die Namen dieser Leute bekannt zu machen. Okay. Und es läuft immer nach dem gleichen Prinzip ab. Die machen dann Tamtam und am Ende einigen sie sich so, dass es gerade so angenommen wird. Und ja, das ist Verantwortung. Das Schauspiel ist auch dieses Mal wieder gelaufen. Lala, ja. Ja, sie haben sogar den einen Vogel von denen sprechen lassen, der auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass es so toll, dass es mich sprechen lässt. Obwohl er eine andere Meinung hat. Super. Ne, da muss man in diesem Land heute schon darauf hinweisen. Soweit sind wir gekommen. War denn einer dabei, der das ihn verteidigt hat, mal vernünftig so in anderen Punkten? Nee, ne? Kann man ja auch nicht eigentlich. Verteidigt vernünftig? Nee. Gehen wir jetzt dem zweiten, jawohl. Können uns ja den Herrn mal anhören, das geht ja eh nicht lang. Ich glaube, das war der. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der demografische Wandel wartet nicht auf die nächste Wahl. Der demografische Wandel schlägt in den 2030er Jahren mit mathematischer Präzision auf unsere Staatsfinanzen durch. Genau für diese Zeit sieht das Rentenpaket Mehrkostenhöhe von 120 Milliarden Euro vor. Geld, das wir ohne Reform absehbar nicht haben werden und das im Zweifel auch zu einer Versteinerung des Bundeshaushalts führen kann. In den 2030er Jahren werden weniger als 3% der Haushaltsmittel noch verfügbar sein. Rentenzuschüsse, Tilgung und Zinsen lassen dann kaum Raum für Investitionen. Damit setzt das Rentenpaket eine Praxis der Vergangenheit fort. Wir beschließen erst verbindliche Kosten und verlassen uns dann auf unverbindliche Reformversprechen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mangelnde Reformfähigkeit gefährdet am Ende auch die politische Handlungsfähigkeit des Landes. Das kann und wird nicht länger gut gehen. Der Gesetzesentwurf geht, und das will ich ganz sagen, gegen meine fundamentalen Überzeugungen, gegen alles, wofür ich Politik gemacht habe, gegen Generationengerechtigkeit. Und deshalb habe ich mich entschieden, diesem Gesetz nicht zuzustimmen. Es ist eine Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Und ich weiß, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen aus unserer Fraktion auch so ging, in der jungen Gruppe, aber auch darüber hinaus. Und ja, diese Abwägungsfrage, die ich mir gestellt habe, kann man auch anders beantworten. Und dafür habe ich allergrößten Respekt. Ja, und ich danke an dieser Stelle. Ja, man tut so ein bisschen so, als gibt es jetzt nur dieses A oder B, man könnte nur Ja oder Nein entscheiden oder so. Man könnte vielleicht nochmal dritte, vierte oder fünfte Vorschläge besprechen. Ne? Das ist irgendwie, da gibt es so keine Zeit für. Keine Ahnung, warum das so durchgepeitscht werden muss, ist mein Eindruck. Okay, so verstehst du das ja. Habe ich nicht so verstanden. Klang für mich eher wie, man muss da ja nicht. Ja, er ist jetzt der einzige Abweichler sozusagen, alles andere ist A oder B. Sprechen, ne? Lassen, ja. Mhm. Herr Fraktion, dass ich trotz meines Abstimmungsverhaltens heute in der Debatte das Wort ergreifen darf. Das ist Ausdruck einer Demokratie und der Debattenfähigkeit. Das ist Ausdruck des Parlamentarismus. Und das ist auch Ausdruck von uns als Volkspartei, als Union. In den letzten... Dass man das, was nicht gemacht wird, dann nochmal artikulieren darf, ja. Nachdem man sich von der anderen Partei, mit der man da zusammenarbeiten muss. Das ist der Ausdruck der Volkspartei CDU. Mhm. Das ist schon ganz schön niedrig. Es widerspricht allem, was du da gesagt hast, es widerspricht allem, wofür ich Politik mache. Und, ja, okay. Und das ist ein Ausdruck davon, warum alles in Ordnung ist, dann wieder, oder wie? Ein Auswurf. In den letzten Wochen haben wir als junge Gruppe für unsere Position viel Zuspruch bekommen. Das zeigt mir, viele Menschen in Deutschland glauben daran, genauso wie wir als Union, dass unser Land reformt. Ja, das war auch von Leuten da draußen und nicht von Leuten hier drinnen, die irgendwie zu entscheiden haben, was mit deiner politischen Zukunft da ist. Von daher, Chris, der ist noch jung. Der ist noch jung. Der ist erst seit einer Legislatur im Elfenbeinturm. Der muss die Regeln noch lernen. Dass er mit dem Pöbel da unten recht wenig sicher, zu tun hat. Die werden ihn auf die Regeln schon hingewiesen haben. Das wird wahrscheinlich, ich glaube, das ist halt eher so nach dem Motto, halt Dinge sagen, aber dann halt nicht machen und dann hinterher sagen, ja, aber ich habe doch gesagt, so Lippenbekenntnis halt. Ne? So verstehe ich das ja. Fähig ist. Mit Blick nach vorn ist es natürlich genau das, worum es nämlich eigentlich heute geht. Unser Land sehnt sich nach einer ehrlichen, glaubwürdigen Reformagenda. Die Grundlage dafür sind drei Bedingungen. Das klingt fast wie eine Spitze, die er eingebaut hat. Ich meine, natürlich hat er recht, aber das da in diesem Zusammenhang zu sagen, ist halt auch wie eine Bankrotterklärung eigentlich seiner Partei. Also es ist schon, ja, ist auf jeden Fall eine Spitze. Erstens. Weniger Schulden und keine weitere Aufweichung der Schuldenbremse. Ja, ist ja eigentlich schon. Kommen, das geht nur. Ist ja eigentlich schon zur Tür raus, keine weiteren Schulden, wenn wir uns den Haushalt angucken. Also, ja. Was soll das? Miteinander mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und drittens, Deutschland braucht Reformen. Auf das heutige Rentenpaket muss deshalb eine große Rentenreform folgen. Das haben die Koalitionsspitzen versprochen. Denn die aber was hast du nicht kapiert daran, dass der Merz macht, was der Klingbeil will? Und der Klingbeil will nun mal keine Reform. Der will das weiter an seine Klientel, weil, ich meine, seien wir ehrlich, wer wählt noch SPD? Das werden zu großen Teilen ältere Leute sein, die noch nicht begriffen haben, dass der Hammer bei denen gefallen ist. Und ja, das Klientelpolitik und ihr werdet vor den Karren gespannt. Der wird schon Reformen, aber die Reformen von ihm, die sind halt eben, müssen Leuten noch mehr Geld abnehmen und noch mehr Schulden machen und so. Die Reichen und die Überreichen. Die Reichen necken quasi. Ja. Und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit muss jedenfalls ein Ende haben. Daran arbeiten wir gerne mit, denn eines ist klar. Auch nach der heutigen Abstimmung wird der Einsatz für Reformen, für Generationengerechtigkeit und für Wachstum weitergehen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und dann hören wir uns am besten nochmal den Herrn von der SPD an, der vorhin geredet hat. Der hat das meines Erachtens noch gut zusammengefasst, was die Position der SPD ist. Aha. Ja, wenn sie nicht wenigstens nicht noch neue Ansprüche geschaffen hätten, ne? Das gibt ja dann auch noch dazu, dass dann noch mehr im Prinzip jetzt beschlossen wurde, als vorher schon vorhanden war. Naja, okay. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, die SPD ist im letzten Bundestagswahlkampf mit einem klaren Versprechen angetreten. Es stand auf unseren Plakaten: mit Sicherheit stabile Renten. Und genau dieses Versprechen setzen wir heute um: stabile Renten für die Menschen in unserem Land. Ja, war Teil unserer Propaganda und das ist ja unser Politikstil, oder wie? Aber die anderen sind alle Populisten und so, ganz böse. Und das ist alles ist nicht stabil, Antworten aber und so. Wenn man mit den paar Kröten nichts mehr anfangen kann, dann hast du von deiner Stabilität irgendwie auch nichts, weiß ich nicht. Es ist dann zwar schön, dass das stabil ist und gleich bleibt oder so, aber ja, was bringt dann das, ne? Und es wurde in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten ja viel über Generationengerechtigkeit diskutiert. Und ich sage an dieser Stelle auch sehr klar, für mich persönlich, aber auch für meine Partei, die SPD, heißt Generationengerechtigkeit vor allem, dass wir den jungen Menschen in unserem Land heute sagen, dass auch sie in Zukunft und ihre Eltern eine gute Rente haben werden. Und ich finde es vollkommen okay, dass es dazu Diskussionen gibt, dass es dazu Diskussionen in der jungen Gruppe gibt, vielleicht auch ein bisschen Show, das gehört zur Rolle einer Jugendorganisation, einer Partei, auch wenn ich die Argumente nicht teile. Aber ich sage mal ganz klar, wir haben Reformbedarf im System, das wissen wir. Deswegen setzen wir heute auch eine Rentenkommission ein, die sich daran beschäftigt. Aber unser Ziel Alter, kann es ja nicht sein. Für allen Scheiß setzt ihr eine Kommission ein und bildet einen Ausschuss. Und wir wissen langsam, dass das gar nichts ändert. Es ändert nichts. Am Ende werden ja doch die Vorschläge von Lobbyisten durchgewunken oder es wird hier noch ein Geschenk gemacht für die Klientel oder das. Es ist doch scheißegal, wie viele Ausschüsse ihr bildet. Ich bin so desillusioniert. Die Rente dadurch zu retten, dass wir sie so weit absenken, dass man davon nicht mehr leben kann. Auch das muss uns, glaube ich, allen klar sein. Denn unser Auftrag ist es, als Parlamentarierinnen und Parlamentarier dafür zu sorgen, dass die Rente lebensstandardsicher ist. Und was musste ich in den Zeitungen nicht alles lesen? Was wurde auch vorgetragen? Man müsste das ja nur mal durchrechnen, wüsste man, dass es nicht funktioniert. Ist das nicht geil? Die Leute sagen, man muss das nur rechnen und dann sieht man, dass es nicht funktioniert. Aber wir entscheiden doch einfach, dass es weiter funktioniert. Also bitte. Wir machen das gute Funktionier-Weiter-Gesetz. Das gute totes Pferd wird noch weiter geritten, bis nach Hause gesetzt. Alter Schwede, ey. Was ist das denn für ein politisches Verständnis? Als sei es ein... Was ist das für ein politisches Verständnis? Rechnen. Ja, die können sich an Zahlen halten, ne? Oh, was ist das denn für ein politisches Verständnis? Die Realität. Oh Mann. Glauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, ich glaube, dass es da viele Fragen gibt, aber das ist ein größerer Bildungsauftrag, den kann ich hier nicht erfüllen. Also als sei es ein... Bildungsauftrag für die, ja. Ich habe da auch einen Bildungsauftrag, glaube ich, an euch. Arroganz. Ist das jetzt so Lachen über Leute, oder wie? Ich habe gehört, das ist ganz böse. Erreicht den Bundestag mit Mühe und Not, die Rente lebt, das Pferd war tot. Unabänderbares Naturgesetz, dass die Rente sinkt, das hängt von politischen Entscheidungen ab und die treffen wir im Parlament. Deswegen freue ich mich, dass die Linke diesem Parlament... Ja, und nur davon, ne? Nur von politischen Entscheidungen, nicht von Wirklichkeiten, von Anreizen, von Entscheidungen, von Leuten. Zum Beispiel, ob sie dieses Land verlassen, weil es hier keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwie sich zu entfalten. Implodierende Industrie, mangelnde Zukunftssicherheit, schwindende Arbeitsplätze, alles egal, Hauptsache unser Paket. Ja, gesprochen wie ein richtiger Sozialist. Ist ja nur, ist ja nur davon abhängig, dass wir das Richtige entscheiden. Und wenn dahinter die Leute halt nicht kuschen wollen, dann müssen wir halt wieder eine Mauer aufbauen, damit sie nicht weglaufen können. Auftrag verstanden hat und heute dafür sorgt, dass wir eine stabile Mehrheit haben. Und liebe Grüne, das will ich auch sagen, Sie müssen sich jetzt mal überlegen, was Ihnen eigentlich wichtiger ist. Vermeintlich den Bundeskanzler eins auszuwischen oder die Millionen Rentnerinnen und Rentner in diesem Land, um die es heute geht. Wir machen Politik für diese Menschen, da sind wir klar. Ja klar, weil es auch eine moralische Verpflichtung für die Opposition gibt, irgendwas mitzustimmen. Oh Gott, ja, die Rente, das, ne? Das ist ja wirklich so, wie die das hinstellen. So. Wir sind ja dafür, dass die Leute Geld haben und ihr seid dagegen. Immer als Opposition doch nicht einem Antrag der Regierung zu, der eine Mehrheit hat, wenn die nicht Zugeständnisse gemacht haben vielleicht oder so zu meinen Forderungen. Warum sollte ich das tun und was soll dieser moralische... Ich meine, er sitzt eh sehr auf einem sehr hohen Ross, eben schon diese arrogante Bemerkung und jetzt noch irgendwie so, ja, hier, jetzt folgt uns doch mal. Die SPD hat echt zu viel Höhenluft, glaube ich. Ich kann mir, also vielleicht denkt er sich, vielleicht sind die alle so drauf, weil halt Klingbeil alles durchbringt und sie fühlen sich wie die Größten und dann können sie sich auch mal austeilen. Aber ich finde das entspricht nicht der Würde des Bundestags eigentlich, wie man eine Rede zu halten hat. Ja, und er meint auch, dass er für die Leute spricht und eigentlich sprechen sie nur für 12% der Leute oder was jetzt noch mittlerweile, ne? Oder 15 oder ist. Das ist eigentlich auch nicht so viel. Tja. Ja, da waren auch diverse Redner von den Linken, glaube ich, größtenteils, die, weil ich habe nicht hingeschaut, ich habe es nur auf dem Ohr gehabt, die die ganze Zeit irgendwie gesagt haben, die SPD würde umfallen. Die SPD würde umfallen ständig. Das ist so den Standardding irgendwie. Die SPD fällt um. Ja, das klar, das ist die Realität, ne? Die absolute Realität. Koalitionskompatibel in alle Richtungen. Die CDU sagt was und die SPD fällt dann um. Ne? Also die werfen denen halt vor, dass sie halt nicht komplett links. Eben, die SPD sind die Menschewiki. Die wollen sie nicht haben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja, genau. Dann sagen alle Rentner, besten Dank. Katsching. Ja. Ja, aber ich muss sagen, die Reden von den AfD-Leuten war jetzt auch nicht gerade großartig. Vor allen Dingen war die AfD ganz geil auf die Mütterrente. Also, und da habe ich auch wieder kein Verständnis dafür. Also diese Anrechnung von alleinerziehenden Zeiten oder was, ja? Oder von Erziehungszeiten? Von alleinerziehenden Zeiten. Nee, von Erziehungszeiten. Von Erziehungszeiten, ja. Ja, sorry. Ja, also im Endeffekt heißt es ja nichts anderes als weniger Einzahlen mehr rausbekommen bei Frau. Ja, genau. Einfach nur, also ich meine, es negiert ja auch den Wert von Familie irgendwie ein bisschen, oder? Das finde ich sowieso immer komisch dabei. Ja, es ist halt auch nur so ein Ding, SPD, was man den Leuten halt hinhalten kann, wo halt Leute mit ihrem, wenn das halt ihr Gerechtigkeitsempfinden ist, dass die armen Frauen da ja überhaupt nichts von haben und nur in aufopferungsvoller Art da irgendwie von ihren Männern gezwungen werden, zu Hause zu bleiben oder so. Und dass das ja dann natürlich irgendwie ausgeglichen gehört oder so. Ja, man steht ja keine Einzahlung gegenüber, sagen wir mal so. Ne? Ja, sonst heißt ja, dass es eben anders herkommen muss. Ja, eben. Und ich sag mal, in anderen Ländern wie in Amerika oder so, da können die davon träumen, von diesem ganzen Elternzeitkram, den wir hier in Deutschland machen. Und das wird ja auch immer so hingedreht, als wäre das ja alles vollkommen ohne Konsequenzen. Aber wenn du mal in eine kleine Firma guckst oder so, wo es nur irgendwie 3, 4, 5 Mitarbeiter gibt und einer von denen fällt jetzt einfach mal aus wegen Schwangerschaft. Das ist schon ein großer Punkt irgendwie. Ja, ich meine, klar, du kannst dir natürlich dann übergangsweise irgendwie wen holen oder so, aber du musst ja trotzdem noch Geld bezahlen dafür. Ich weiß nicht, wie viel das ist prozentual, aber es ist halt ein Kostenfaktor, der nicht ausgeglichen ist durch produktive Tätigkeit. Also, ja, und so der SPD würde ich zutrauen, dass sie das in 5% da hast du immer so Leute halt, ein gewisses Grundrauschen an Schwangerschaftsurlaub. Aber in irgendwelchen kleinen Firmen oder so, also ich habe auch mal in so einer kleinen Firma gearbeitet und da ist das auf jeden Fall, machen sich die Leute da Gedanken darüber, die Chefs von so einer kleinen Firma. Und da war so zu tun, als wäre das alles vollkommen normal und selbstverständlich und hat überhaupt macht gar nichts so. Ja, finde ich schon bemerkenswert wieder. Ja, das sind die Leute, deren Stimmen die SPD irgendwie nicht mehr erreichen. Ne? Keine Ahnung. So, es ist ja schon auch schon länger so, diese Ansprüche. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die SPD. Das ist einfach ideal, die Leute haben ja dieses Ideal und also mit der Rente, das ist eigentlich fast, wenn man die Leute halt reden hört, das ist halt auch nur, es wird nur an das Ideal halt appelliert. Also von allen eigentlich. Also wie gesagt, bei der AfD ist es dann halt irgendwie mit der Rente, bei der anderen ist es halt so, ja, die haben ja die ganze Zeit gearbeitet und dann haben die doch jetzt auch verdient, ja, schön, aber wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht und irgendwer anders irgendwie von. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Partei der war. Irgend so eine Frau, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat die halt den Leuten irgendwie zugerufen, oder war die vielleicht auch von der AfD sogar, auf jeden Fall hat die halt den Leuten zugerufen, von den Jungen da in der CDU, wir sollten einfach jetzt mehr Kinder machen, dann gäbe es das Problem ja nicht. Wo ich mir auch immer so denke, ja, toll, gibt es nicht das Problem oder was. Oh Mann. Ja, also... Aber ich meine, spätestens jetzt sollte dir doch halt klar sein, dass es halt so halt auf Tönen an den Füßen liegt und dass man dieses Verfahren halt so nicht machen kann, dass man das halt ändern muss. Und das ist ja anderen Ländern auch schon aufgefallen, aber komischerweise, sonst können sie sich ja ewig berufen auf alle anderen, wenn es um Fußfesseln geht oder was der Teufel nicht wie was. Da werden dann immer irgendwelche Ländernamen genannt, als wäre das halt irgendwie das Argument. Ja, man kann das ja noch ändern, das kommt dann in Zukunft halt, ne? Macht sich nicht. Dann ändert das dann, dann ist aber das System nur mehr pleite, ne? Rentensysteme haben wir doch wie Sand am Meer und in Europa und auf der Welt. Und aber nee, da geht nur dieses Verfahren, was wir haben, das ist das einzige Verfahren dann für uns, bis in alle Zeiten. Und da muss man nicht mal irgendwie draus lernen, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist und da dann irgendwie, solange man noch irgendwie einen Handlungsspielraum hat. Und bei diesen anderen Sachen mit ihrem Scheiß Klimawandel und diesen ganzen Geschichten, da können sie ja auch immer nachdenken über irgendwelche Handlungsspielräume und dann irgendwie sagen so, nee, nee, nee, das geht aber nicht, wir müssen jetzt aber jetzt schon irgendwie die Daumenschrauben andrehen, das reicht nicht erst später oder so. Aber diese Sachen, da merkt man auch einfach wieder bei allem Gerede über irgendwelche Sachen, das ist halt wirklich nur Rhetorik, wirklich nur Laberei, weil im Endeffekt ist es halt ganz einfach halt Logik. Die alten Leute haben halt aktuell noch jede Menge Wahlkraft, können halt eine Wahl entscheiden. Und deswegen kriegen die halt ihren Popo gepudert und wird das halt bis zum Abwinken halt durchgezogen. Und das merkst du ja auch daran, dass diese ganzen Leute, die da alle über Jahre hinweg, und der Merz war ja einer von den Hauptleuten, die ja immer gesagt haben, dass das so nicht funktioniert, dass sie ja jetzt wie ausgewechselt wirken, wo sie da sitzen, Macht haben, also. Komisch, dass in den Niederlanden die Rente richtig gut funktioniert. Das ist nur ein Land weiter. Österreich auch. Einfach mal nur mal gucken. Ne? Österreich auch. Ich bin schon 70% Rentenniveau. Mhm. Gibt es in Holland auch 70% für Alleinstehende, 50% für Ehepartner. Mhm. Oh Gott, da würden sie auch schon wieder sagen, es ist total ungerecht. Ja, aber die Holländer sind nicht so dumm wie wir. Mhm. Und die Niederländer. Ja, und hier haben wir auch noch den schlauen Merz mit den aufgerissenen Augen. Ich will es auf einen Nenner bringen. Niedrige Schulden sind niedrige Arbeitslosigkeitsraten. Hohe Schulden ist hohe Arbeitslosigkeit. Das können Sie in ganz Europa sehen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt immer noch neue Initiativen gibt. Aber das ist ja jetzt wieder die nationale Sicht, also weil Franzosen, Italiener... Naja, das ist nicht die nationale Sicht, das können Sie auch außerhalb der Europäischen Währungsunion sehen. Überall dort, wo die Schulden... Warum ist das nicht vermittelbar? Warum ist das nicht vermittelbar? Wahrscheinlich, weil die Versprechungen, jetzt mal kurzfristig Geld auszugeben, kurzfristig Erleichterung zu verschaffen, auf Anstrengungen zu verzichten, Disziplin zu üben, auch in öffentlichen Haushalten, natürlich unbequem ist. Bequemer ist es zu sagen, auch sich als Politiker hinzustellen und zu sagen, also wir machen jetzt mal den Geldbeutel auf und es wird für alle einfacher und leichter und wir machen halt jetzt mal bei niedrigen Zinsen ein paar höhere Schulden, dass die irgendwann zurückgezahlt werden müssen, dass irgendwann das Schlimme ist, wieder höher sind. Man müsste überhaupt nicht den Geldbeutel aufmachen. Man müsste nur aufhören, Schwachsinn den Bürgern aufzudrücken. Man könnte hunderte bürokratische Hürden abbauen. Ich habe heute gelesen, dass irgendwie über 100 Milliarden im Jahr für Bürokratie Scheiße draufgehen. Ja, man kann Geld einsparen ohne Ende, das habe ich auch schon mal gedacht. Ja, man kann aufhören, NGOs zu füttern. Man kann den Beamtenapparat verkleinern. Man kann eine echte Reform der Bundesverwaltung angehen und sagen, wir brauchen mindestens ein Drittel weniger Leute hier in Berlin. Ja, Netzausbau, Erneuerbare und so weiter runterschrauben etwas, das ist auch... CO2-Bepreisung, freiwillige, kasteiende CO2-Bepreisung der EU, den Finger zeigen, es gibt so viele Möglichkeiten, Vizenfritz. Das verschweigen alle diejenigen, die jetzt kurzfristige Lösungen versprechen. Wir müssten mehr werben für das, was wir auch an Erfolg über Jahrzehnte erzielt haben mit unserem Wirtschaftsmodell. Gott, und fucking Vergangenheit. Arbeit. Das ist Vergangenheit, Friedrich. Um dich rum sterben die Betriebe wie die Fliegen. Das ist der alte Friedrich. Das ist Jahre alt hier halt. Ich weiß. Das ist ja das, was Wolfgang Schäuble. Aber wer hat das heute mit zu verantworten? Ach, ja. Der gleiche Friedrich, nur ein bisschen älter. Ja, das ist ja gerade der Witz. Dass er jetzt halt genau einer von diesen Leuten geworden ist, die einfach, weil es so einfach ist, auf die Schulden halt springen. Ja, so gesehen, er weiß das und kann das dann nicht verhindern, weil die SPD das will, aber muss man dann überhaupt irgendwas machen? Ja, haben sie verabredet in ihrem komischen Koalition. Ja, seine Leute wollen das ja sicherlich auch, also... Ja, aber nicht auf die Art, dachte ich, ne? Ja, also ich meine, halt eben jetzt nicht irgendwie dafür gerade stehen, dass halt eben, also ich meine, er ist ja auch Mr. Oh nein, der Milley, der ist so schlimm zu seinem Volk und so. Naja, und das ist ja natürlich schon so, du musst halt dann irgendwo ja, du musst halt Nein sagen lernen und das ist ja auch das, was ich halt glaube, das ist halt für dieses ganze Milieu, also wir müssen nicht Kulturkampf in die andere Richtung betreiben, sondern wir müssen einfach zu diesem Kulturkampf von der Einrichtung, den wir haben, sagen, nein, es gibt einfach nicht diesen Kram, wir fördern keine Amadeo und Thune Stiftung mehr, wir fördern diesen ganzen Kram hier nicht, nein, nein, nein, nein, nein. Und da muss man nicht dann irgendwie die andere Stiftung dann bauen, die dagegen dann opponieren oder was, der mir nicht wie was oder irgendwie so. Es reicht einfach, wenn man sagt, nein. Und genauso muss man halt zu diesen gescheiterten Ideen halt sagen, nein. Und irgendwelchen Behörden sagen, nein, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber der, Quatschbehörden. Meine Rente halt abschaffen. Das Problem der vielen Fremdleistungen, die da bezahlt werden. Dass da ganz viel Kohle rausgeht für Dinge, ja, die vielleicht nur so bedingt Rente sind oder so. Und es kommt dann eben alles aus dem Staatshaushalt. Und diesen Fluss, diesen Abfluss in die Rentenkasse, den müssen wir heute mal begrenzen. 120 Milliarden mittlerweile. 120. Schüler können doch gar nicht streiken. Wer nicht arbeitet, kann auch nicht streiken. No. Dürfen Schüler arbeiten während der Schulzeit? Nee. Ja, hier geht es einfach mal um die rechtliche Einordnung ein bisschen der ganzen Schülerstreik-Sache. Auf eine Art und Weise, wie wir sie bei den ganzen Fridays for Futures-Demonstrationen nicht hatten. Das alleine ist sehr witzig an dem ganzen Thema. Aber einige Sachen, die hier stehen, die erklären, wie diese ganzen Fridays for Future-Aktivisten teilweise halt auch agiert haben. Um diese Demonstration quasi so durchgehend auch legal zu halten. Naja, auf jeden Fall, jetzt geht es darum, die Versammlung, die Demonstration kann man generell nicht verbieten, aber ja, dürfen die Schüler hingehen oder nicht? Das hängt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, das ist Punkt 1. Dann dürfen Schulen in einem bestimmten Rahmen die Sachen auch freigeben. Bestimmte Sachen müssen vorher genehmigt werden, beispielsweise grundsätzlich ist eine zeitliche und räumliche Verlegung von Schulveranstaltungen denkbar, sodass zur Demonstrationszeit kein Unterricht in der Schule, sondern andernorts, etwa am Demonstrationsort, stattfindet oder die Stunden auf einen anderen Tag verlegt werden. Ne? Also solche Sperenzken können Schulen machen, wenn sie die Demonstranten unterstützen wollen. Das Gleiche gilt übrigens für die Lehrer, weil wenn die Lehrer da mitgehen, gehen die auch eigentlich während ihrer Arbeitszeit demonstrieren. Das Ganze kann man wirklich analog dazu sehen. Ja. Das muss allerdings eine Woche vorher angemeldet werden. Es muss, wenn man weniger als 7 Tage vorher Bescheid sagt, also quasi mit Ankündigung, wenn man sagt hier, ja, ich werde dorthin gehen, ob ich darf oder nicht, dann ist das quasi eine Vorankündigung und dann wird es automatisch als Fehlzeit gemeldet. Ne? Also man muss schon strategisch vorgehen, ne? Sonst könnten einem Konsequenzen drohen. Wobei die Schule kann halt die Sachen auf Null runtersetzen, ne, die Anforderungen auf Null runtersetzen und dann sagen, okay, er hat sich nachträglich einen Urlaubstag beantragt. Finde ich auch interessant. Ne? Also ich habe, während ich Schüler war, glaube ich, nie einen Urlaubstag beantragt. Also in Kurz, sie können machen, was sie wollen und entscheiden, wie sie lustig sind, ja. Sehr geil. Ja. Mhm. Ich meine, klar, aus wichtigem Grund. Ich bin allerdings, wo ich Schüler war, mit der Schule und den Lehrern auf mehreren Demonstrationen gewesen während der Schulzeit. Also ist das auch nicht wirklich neu. Ja, sollte ein Schüler bereits in der Schule angekündigt haben, am Freitag nicht zum Unterricht zu kommen und eine Beurlaubung nicht angemeldet oder abgelehnt, sollte eine Beurlaubung abgelehnt worden sein, erfolgt das Nichterscheinen im Unterricht quasi mit Ansage. Dann kann auch abseits von der Schulleitung das Land theoretisch aktiv werden, aber das ist alles theoretisch. Also theoretisch kann es geahndet werden, aber theoretisch gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen. Man muss es halt nur vorzeitig anmelden. So, ne? Wer teilnehmen möchte, muss noch bis Donnerstag vorige Woche einen Antrag gestellt haben. Ja. In Deutschland muss halt, wie anders damit umgegangen wird. Ne? Also hier dieser Text, der liest sich schon eher so ein bisschen zwischen den Zeilen ein paar Tipps, wie man es noch machen kann. So, ne? Aber ja. In Deutschland braucht man halt eine Fahrkarte, wenn man auf den Bahnsteig mit der Revolution will oder wie wir das. Ach ja, und wichtig ist noch, je nach Auslegungssache, selbst wenn die Leute nicht wohlgesonnen sein sollten und die Schüler gehen, mit Ankündigung und so weiter und so fort, sollte man es nicht mehrmals machen, nicht zwei Freitage hintereinander, weil dann wäre das eine regelmäßige Abweichung von der Unterrichtszeit und dann wäre es ganz böse. Das kann stark geahndet werden, nicht nur mit Fehlzeiten, die auf dem Zeugnis stehen. Ja. Ja, gut zu wissen. Es wird bestimmt auch bei irgendwelchen Demo-Vorbereitungskursen den Leuten beigebracht. Ja, Sachsen wehrt sich gegen Jura-Extremistentourismus. Ein Schilderstreich quasi. Das Land hat sich 2021 als eins der ersten Bundesländer Gedanken gemacht, wie es Extremisten von der juristischen Ausbildung im Freistaat fernhalten kann. Naja, da gibt es schon bestimmte einschlägige Hürden. Aber diese Hürden wurden natürlich herabgesetzt, sodass halt auch nicht strafbare Sachen und sowas halt dazu zählen. Und ja, ne, wisst ja, das ist ja ein Trend. Man muss ja die Institutionen reinhalten. Ne? Es kann ja nicht sein, dass irgendwelche Extremisten den Marsch durch die Institutionen antreten. Naja, jetzt wo die eine Seite ihren Marsch abgeschlossen hat, machen die Schotten dicht. Naja, dazu hat es auch das entsprechende Gesetz geändert. Nach § 8 Ausbildungsordnung Nummer 3 des Juristenausbildungsgesetzes ist der Vorbereitungsdienst in der Regel zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft. So, was haben Sie da reingeschrieben? Aber der Vorstoß ging nach hinten los. Ein Bewerber mit rechtsextremem Hintergrund klagte und griff auch die neue Regelung an. So. Klammer auf, ein Bewerber, der vor dieser Regelung abgelehnt hätte werden können. Klammer zu. Jetzt hat das Gericht über diese Regelung entschieden. Nur wer die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft, kann demnach ausgeschlossen werden. Ohne relativ aktuelle Straftaten kein Ausschluss von Extremisten mehr. Weil die das Gesetz so geändert haben. Und das ist halt geregelt auch in den Anwaltsverordnungen. Die Zugangssperre zur Anwaltschaft ist in der Bundesanwaltsrechtsordnung festgelegt. Und jetzt hat das zur Folge gehabt, dass halt Leute, die halt vorher hätten abgelehnt werden können als Bewerber, jetzt nach Sachsen kommen. Teilweise halt auch einschlägige Leute, ne? Weil die Frage ist halt, was ist denn eine relativ aktuelle Straftat, ne? Ohne relativ aktuelle Straftaten kein Ausschluss. So, ne, und da haben sich jetzt halt Leute vom Dritten Weg und andere Leute, die halt an anderen Universitäten ausgeschlossen wurden, ich meine, dass Leute generell ausgeschlossen werden, ist sowieso, hat immer ein Geschmäckle, aber wenn es halt um bestimmte politische Straftaten geht und Zugang zu eventuellen Beamtenpositionen, ne, und sowas. Und Informationen, ne? Und sowas. Okay, aber... Ja, der Schuss ist hier nach hinten losgegangen. Die wollen das Gesetz jetzt anpassen. Das können die allerdings nur machen, indem die eine Normenkontrollklage vom Bundesverfassungsgericht machen. Also muss das Gericht sich selber vom Verfassungsgericht verklagen, dass es nicht ordentlich gearbeitet hat, damit ein anderes Gericht quasi diesen Fall entscheiden kann. Und ja, gleichzeitig soll das Gesetz auch geändert werden. Das dauert aber auch noch eine gewisse Zeit. Es soll dem Thüringer Gesetz angepasst werden, was als vorbildlich gilt. Und ja, bis dahin, ne, die Sache ist ja die, wenn die Leute dann jetzt einmal angefangen haben da mit den Sachen, die können das auch zu Ende machen. So, selbst wenn das Gesetz jetzt geändert wird oder sowas. Ja, da gibt es einen Bestandsschutz. Und ja, deswegen, hier ist ein Schuss nach hinten losgegangen. Da waren die etwas übereifrig mit dem die Brücke hochklappen. Und ja. Einfach ein sehr seltsames Stück. Naja. Und schon generell eine sehr undemokratische Tendenz, aber ich meine, erleben wir ja mittlerweile so viel, dass das schon, ne, ja, muss man resigniert betrachten. Fachschaft. Ja. Ach ja, der nette Juraprofessor. Ein Juraprofessor, ja. Der mit der Kühlschranktür. Mit der Kühlschranktür? Ja. Das war doch der dieses Bild von Heidi Reich in der ganz am Kühlschrank irgendwie gepostet hat oder das geschrieben hat. Der hat da ein Bild und dass er halt so gern die Tür zuknallt, so ungefähr. Deswegen. Ja, der ist so ein bisschen shitpostend im Internet unterwegs. Mhm. Ja. Das ist eine Reaktion, ich glaube, das ist eine Reaktion auf diesen Reicheneck-Post, diese ganze Geschichte von seinem Generell Schwein. Auf irgendwelche Postings von ihm, ja. Dass er zügig antwortet und einen Kontra gibt, das finde ich eigentlich ganz gut. Das zeigt mir so ein bisschen, dass er da nicht so ein schlechtes Gewissen hat und eigentlich auch weiß, was er da tut, sozusagen. Naja, wir sind lange Warterei, das ist immer schlecht. Auf jeden Fall haben da Leute einen offenen Brief verfasst über angebliche Ängste der Studenten vor mir, dem bösen Professor, schreibt er hier. Und dazu hat er eine Stellungnahme abgegeben. Und das hier ist die Stellungnahme, ist der Text. Und er sagt halt eben, dass er immer gelobt wurde für seine Unterstützung von Studenten und es da noch nie irgendwelche negativen Sachen gab. Und er auch sich was drauf einbildet, dass er also vollkommen ohne irgendwelche Vorbehalte gegenüber irgendwelchen politischen Einstellungen von seinen Studenten, die er nicht teilt, irgendwie unterwegs ist und nur darauf abzielt, dass die halt vernünftig was lernen und wie er hier irgendwie schreibt, dann zum Besserverdienenden werden und vielleicht nochmal hinterfragen, was so ihre Ansichten sind. Also ich nehme mal an, er zielt da auf linke Ansichten ab. Und war ganz lustig zu lesen auf jeden Fall. Und scheinbar sind die auch nicht damit durchgekommen mit dieser komischen Anschuldigung. Die würden da irgendwie Angst vor ihm haben. Und jetzt werden da halt wieder Sachen gesammelt. Und dazu gehörten auf jeden Fall auch irgendwelche Social-Media-Postings von ihm. Ja, aber übersteht irgendwie in seiner Beurteilung oder von irgendwelchen Studenten oder so, hieß es dann ja, er ist freundlich und nett und hilft einem auch mal oder so. Also das ist wirklich schwer, dann ihm, denke ich mal, was unterzujubeln. Irgendwas werden sie wahrscheinlich trotzdem finden. Ja, von seinen Social-Media-Postings gehen sie jetzt irgendwie davon aus, dass, also versuchen die es halt so hinzudrehen, dass der ganz furchtbar voreingenommen und böse ist. Aber ja, scheint halt keinen Anhalt in der Realität haben und ich räume dem auch nichts großartig ein. Aber es ist halt auch mal wieder so ein Punkt, das hat jetzt hier ganz gut reingepasst. Wo man halt wieder sieht, wie dann da halt versucht wird, so Leute zu strugglen, ne? Und irgendwie, dass sie sich dann mal entschuldigen dafür, dass sie doch so gemeine Leute sind, die irgendwie ein bisschen Witz auf Twitter machen oder so. Wegen Sachen, die sie halt bescheuert finden. Jura-Übungen auf diese suppressive Art oder so. Ja, hier haben wir einen Fall aus Großbritannien, genauer gesagt aus Wales. Dieser Herr hier hat unter anderem im Irakkrieg für die Briten gekämpft, ist ein Ex-Royal Marine, Jamie Michael, 46. Und er hatte Glück. Der hatte Glück, weil sein Fall von angeblichem Aufhetzen zu Fremdenhass ist vor einer Jury verhandelt worden. Und der britische Justizminister David Lammy hat angekündigt, für einen großen Teil von Straftaten, unter anderem auch für Dinge, die in diese Richtung gehen, wie es der Herr hier getan hat, die Jury Trials abzuschaffen. Also da draußen ein Verfahren zu machen wie bei uns, wo halt ein Richter aburteilt und bisher ist es halt so, dass da Leute, wie bei die 12 Geschworenen so ungefähr aus dem Volk, über die Schuld oder Unschuld von dieser Person entscheiden. Was hat der Mann getan? Er hat sich auf sozialen Medien geäußert in einem Video, nachdem dieser schreckliche Fall passiert ist, wo in Southport junge Mädchen mit Messern angegriffen wurden, irgendwie bei einer Tanzveranstaltung war es, glaube ich. Und er hat sich danach gegen Immigration geäußert und hat gesagt, die Leute sollten dagegen auf die Straße gehen. Genau, und die Jury hat genau 17 Minuten gebraucht für das Urteil. Sie haben ihn freigesprochen. Und die Moral aus der Geschichte ist halt jetzt, wenn normale Menschen diese Meinung hören, dann hat man die Chance, aus sowas rauszukommen. Es gibt aber halt auch die Geschichte von der Dame, ich habe vergessen, wie sie heißt leider, das steht hier auch drin, die 31 Monate bekommen hat für eine Äußerung. Lucy Connolly, genau. Die hat halt keine Jury gehabt und dort hat ein Richter, ja, der natürlich abhängig ist vom staatlichen System, hat halt 31 Monate verhängt für eine Meinungsäußerung. Und das war auch die ganz klare Entscheidung der Jury, dass sie gesagt haben, nach den Rechten in Großbritannien und den Menschenrechten und allem drum und dran hat der Mann hier seine Meinung gesagt. Und das ist komplett vom britischen Gesetz geschützt, was er getan hat, und nicht zu beanstanden. Und er hat auch nicht zu Hass aufgerufen, nur weil er seine Meinung geäußert hat. Weil das wird ja häufig impliziert, auch bei uns ist es ja schon so weit, dass man sagt, ne, der ruft zu Hass auf, wenn er den Islam kritisiert. Herr Stürzenberger lässt grüßen. Ja, und es gibt nicht wenige Leute, die halt schon auch diesem Herrn Lemmy gesagt haben, unter anderem eine große oder wichtige Juristenvereinigung in Großbritannien, dass er hier ein Recht antastet, das im Endeffekt den Briten seit der Magna Carta zusteht, nämlich being trialed by your peers, also von Gleichen abgeurteilt zu werden und eben nicht von jemandem, der in dem System drin ist und vielleicht Abhängigkeiten hat, vielleicht Weisungen hat, vielleicht politische Weisungen hat, so oder so zu urteilen. Tutir-Kir, wir erinnern uns an die Geschichte. Auch in Großbritannien gibt es dieses merkwürdige Phänomen, dass Taten von Migranten oft nicht so stark bestraft werden wie Leute, die sich hinterher über die Taten beschweren. Hat es bei uns ja durchaus auch schon gegeben. Und ihr merkt auch schon, dass ich meine Worte vorsichtig wähle, während ich hier darüber spreche und warum auch nicht. Wir wissen trotzdem alle, worum es geht. Das ist halt der Abschied von einem fundamentalen rechtsstaatlichen Prinzip in England. Man muss dazu sagen, es gibt ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Herangehensweisen. England hat ja eine eigene Legislative. Wir haben ja, orientieren uns in Deutschland ja eher am römischen Recht. Und die Engländer haben eine andere Variation davon. Und die haben halt, wir haben ja nicht sehr viele mit geschworenen Gerichte. So, wir haben aber im Hintergrund andere Systeme, die den Angeklagten gewisse Rechte zusichern, die das wieder ausgleichen quasi. Diese Mechanismen hat Großbritannien nicht, so, weil sie es hier nicht brauchten, weil sie ja diese Jury Trials hatten. Und das ist jetzt das große Problem, weil die müssen jetzt eigentlich in ihrem Rechtssystem noch weiter umdoktern, um die Angeklagten Rechte wieder zu stärken. Sonst ist das eigentlich ein absolutes Unding, was jeglicher Gewaltenteilung und sowas absolut widerspricht. Kann man wirklich nicht anders sagen. Wenn die jetzt nicht irgendwelche Ausgleichsregularien dafür schaffen. Was sie, ne, ich meine, die müssen es ja, es muss ja irgendwie juristisch auch gerechtfertigt werden. Das kann meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt werden, wenn es da keine Ausgleichsmechanismen gibt. Davon habe ich bis jetzt aber nirgendwo irgendwas gelesen. Ja, mich wundert es eigentlich nur, dass sie nicht schon zu diesem parallelen Rechtssystem übergegangen sind, was es in Kanada ja schon eine Weile gibt, wo sie ja diese Menschenrechtstribunale, diese sogenannten eingesetzt haben und gesagt haben, so ja, diese Diskriminierungssachen, das ist ja einfach Larifari, so, da sagen wir einfach, hier kommt hier das Menschenrechtstribunal und da haben wir dann auch einen anderen Status, da muss dann nichts bewiesen werden, da muss dann nur irgendwie glaubhaft gemacht werden, dass es irgendwie als Diskriminierung verstanden werden kann oder so und dann reicht das schon aus und dann gibt es ja nur Geldstrafen und dann ist das doch alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung, da muss man doch gar nicht an die große Glocke hängen oder so. Aber wie sich ja dann ziemlich schnell gezeigt hat, ist es aber natürlich trotzdem so, dass das ja den Leuten ihre Existenz komplett ruinieren kann, diese ganzen Sachen. Also zum einen wegen dem Geld und zum anderen wegen dem Stigma, was man dann hat, dass man irgendwie ein böser Diskriminierer ist irgendwie. Und ja, und auch... Das war ja damals das mit Jordan Peterson, da gab es das ja schon, als es da um seine Pronomen ging und so. Und da hat er ja auch gesagt, ja, und was passiert dann, wenn ich das nicht bezahle, dieses Geld, was ich da bezahlen soll, weil irgendein Bürokrat das festgelegt hat, was passiert denn dann? Ja, dann gehst du ins Gefängnis. Ach so. Okay, also ist es doch so, dass man ins Gefängnis geht. Also, ja. Und außerdem, ja, England halt, was man ja bei England ja auch wissen muss, da ist es ja auch so, dass ja auch diese ganzen... Also wenn die da ein Urteil sprechen, dann wird das ja nicht im Namen des Volkes gesprochen in England, sondern bei denen ist das ja immer alles im Namen der Krone. Und ja, insofern ist das auch ein bisschen unterschiedlich. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, dass die da so unterwegs sind, so ähnlich wie in Amerika mit irgendwelchen... Aber macht ja Sinn. Genau. Und halt diese Jury-Geschichte, darüber schreibt der Artikel, um auch nochmal was draus zu zitieren. Genau das ist ein Problem für eine Labour-Regierung, die von ihren Jurys das richtige Urteil erwartet. Eines, das ihre multikulturelle Ideologie stützt und die Jamies und Lucys ins Gefängnis stecken will, die es wagen, dieses Urteil in Frage zu stellen. Aber normale Bürger lehnen die verqueren progressiven Werte der Labour-Partei ab. Deshalb sollen Geschworene abgeschafft und durch Richter ersetzt werden, denen man zutrauen kann, ein Schuldurteil zu fällen. Das ist politisch motiviert und stinkt zum Himmel. Und Jamie hat gesagt, sein PTSD, seine Erfahrung mit PTSD aus Irak hat ihm geholfen, mit dem Stress zurechtzukommen. So behandeln die einen Green Beret, der seinen Arsch hingehalten hat in Großbritannien. Aber unsere Kinder sollen zur Armee gehen. Ich sehe ein Muster irgendwie. Hab ich mitgebracht? Sorry. Telepolis schreibt, dass die ARD und die Verlage sich formieren würden gegen Big Tech. Das heißt im Prinzip gegen vor allem solche Dinge wie diese KI-Snippets am Anfang bei Google und so weiter. Und mahnen eben ihren Anteil daran an und möchten gerne, dass sie gelesen werden. Und eben nicht nur die Zusammenfassung auf Google, sondern ungefähr. Ob sie da irgendwie eine Chance haben, halte ich ein bisschen für fragwürdig. Hatten wir ja schon mal das Problem. Aber die ARD, aber auch die anderen Verlage versuchen da jetzt eben zusammenzuarbeiten und an Strang zu ziehen. Wir erleben gerade eine Erschütterung gewachsener medialer Strukturen, heißt es. Demokratien werden weltweit politisch angegriffen, KI-Agenten torpedieren Ausgewogenheit, Tech-Konzerne bestimmen in ihren Monopolen den Blick der Menschen auf die Welt. Klar, da ist schon irgendwie was dran. Torpedieren Ausgewogenheit, ja. Hör auch schon mal das an, was sie damit meinen. Ich könnte mir das vorstellen, aber es ist sicher was anderes, als was sie meinen. So, ich denke mal, ich habe jetzt letzte Tage mal nach Femiziden gegoogelt, ja. Man findet eben nur eine Seite, man findet immer nur dasselbe. Es gibt niemanden, der daran Kritik hat oder so. Bei all diesen... Weil das ganze Wort Femizid ja schon... Wie auch immer, auf jeden Fall ist es sehr... Das ist aber bei allem... gar nichts. Ja, genau, das ist bei vielen Themen so. Und das ist aber, glaube ich, trotzdem nicht gemeint. Ich glaube, die hätten das gerne noch ein bisschen einseitiger. Nee, geht es hier jetzt um diese KI-Zusammenfassung? Unter anderem, ja. Weil sie halt so. Dann nicht mehr die Hits auf die eigene Website bekommen, weil die Leute halt die Informationen aus dem ARD-Artikel der KI-Zusammenfassung entnehmen. Genau, ich verstehe das schon, aber ja, ihr wisst doch lange, ihr müsstet doch seit der Einführung des Internets gelernt haben, dass euch das überrollt jedes Mal wieder. Also langsam. Ist so ein bisschen wie so ein Warner-Cartoon, wo die Leute sich immer wieder hinstellen und sagen, oh meh, unser Geschäftsmodell, und dann rollt dieser große Felsen über sie drüber. Und dann stehen sie an der nächsten Biegung und sagen, oh, da kommt schon wieder dieser Felsen angerollt, Hilfe, Hilfe. Ich meine, ja, ihr... Warum sollten nur Kohleminen und Autohersteller den Weg der 1000 gehen? Ja, oder Bäckereien, ne? Ja. Warum sollen die Leute leiden, aber ihr Kulturorganisierten bezuschussten, ihr möchtet gerne weiter bezuschusst und ich verstehe es nicht. Ja, wir brauchen einfach einen europäischen Champion auf dem internationalen Tech-Markt, wisst ihr? Dann sind wir resilient und so. Definitiv, ja. Endlich europäische Posten für die Resilienz. Naja, wir hatten sie auch irgendwo geschrieben, dass sie so viel, ja, wie soll man sagen, Watchtime praktisch eingebüßt haben. Die werden zwar noch ganz gut geklickt, aber die Leute sind dann keine Viertelstunde mehr im Monat auf Süddeutsche, meinetwegen, glaube ich, war es in dem Fall. Und das ist natürlich recht wenig, ne? Also wenig Impressionen verkaufen ist schon. Ja, die Kommission hat festgelegt, heute. So. Heute verhängen wir das Bußgeld gegen X für Nicht-Compliance mit den Transparenz-Richtlinienverpflichtungen unter dem DSA. Und zwar, weil sie den Blue Checkmark nicht vernünftig designt haben. Ja, weil der Blue Checkmark quasi den Eindruck erweckt, dass es eine seriöse Quelle ist. Ja, aber obwohl das in der Beschreibung, jeder weiß, ne, was sind die Voraussetzungen, einen Blue Checkmark zu bekommen, das weiß man, was soll da für ein falscher Eindruck erweckt werden. Und ja. Man kann bei Meta genauso einen Blue Checkmark kriegen und die haben keine Verein gekriegt, bisher. Also, ja, stimmt, genau. Und komisch. Ich meine, vorher war alles in Ordnung mit dem Blue Checkmark, oder wie? Wir wissen doch alle, wie es vorher ausgesehen hat. Und genau dahin wollen sie zurück, dass sie die Kontrolle haben und ihre Puppen alle einen Checkmark und die anderen halt nicht. Das ist einfach ein offensichtliches Ding, um die reinzuwirken, damit man ein paar mehr Punkte hat. mit denen man die anklagen kann. Nichts anderes, das ist klar. Die zweite ja, Punkt. Ich habe extra Gesetze dafür gemacht, dass sie schön teuer bestrafen können. Das fand ich schon damals scheiße. Finde ich mir noch doof. Transparenz mit der Werbung, ja. Ja, das ist schon beim Advertising Repository, also beim Backend von der ganzen Werbesache. Jo. Und da gibt es halt, ja, wie in vielen online organisierten Systemen bei der Preisfindung und bei der Vergabe von gewissen Sachen gibt es halt ein paar Transparenzprobleme und sowas. Und da, das ist wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ja, da gibt es Probleme. Selbst wenn man 100% ehrlich arbeitet, können da technische Probleme oder andere Compliance-Probleme auftreten, ja. Also der zweite Punkt, der hat ein bisschen Fleisch, so, ne, weil es auch ein sehr komplexes Thema ist und da passieren immer Fehler. So, der dritte, der hat auch wieder so ein Geschmäckle. Ne? Ja, Failure to provide wichtig. Access to public data for researchers. Ne? Genau, das sind die Ludger, wie hieß er? Luca Hammer oder so hieß er, oder? Schon lange nicht mehr gesehen. Das war, dieser Netzwerk. Der immer mit den Netzwerkkarten bei der Republika auftaucht und dann irgendwie sagt, hier ist eine Blase und da ist eine Blase. Und oder diese ganzen Leute, dieser Benjamin Lepple oder so, wie der hieß, von der FDP mit System Donald von so und diese ganzen Geschichten. Ja, und wenn ihr sagt, so viele Leute, die AfD gut finden, die folgen auch dem Don Alfonso und deswegen befehligt er hier die Armee der Turbo-Nazis und bla bla. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass wir diese Leute haben. Ja, die Researchers, das sind halt Social Science Researchers von irgendwelchen NGOs, die halt solche Sachen vielleicht irgendwie in politischen Aktivitäten irgendwie missbrauchen könnten. Wer weiß, könnte mal passieren. Und Failure to provide access to public data ist auch Blödsinn, weil es ist ja keine Public Data. Ne? Es ist ja, was öffentlich ist, darauf haben die ja Zugriff. Es sind ja Sachen, die nicht öffentlich sind, die veröffentlicht werden, aber nicht für die breite Öffentlichkeit, sondern nur für die Social Researchers. Also das... Ja, stimmt eigentlich. Failure to provide access to public data ist ja wirklich ein Witz in sich eigentlich. Ja, das ist einfach eine blöde Formulierung. Dann habe ich euch da aufgeschlüsselt. Also, Daten über die Öffentlichkeit sind ja auch Public Data, oder? Ne? Also wie gesagt, der zweite Punkt, ja, da sind ein paar Problemchen, aber es sind immer ein paar Problemchen und der erste Punkt ist, ne, hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn wir nur einen Punkt machen, ist zu wenig. Wenn wir zwei machen, das ist Public Data for Researchers, dann machen wir noch einen dritten, damit es nicht so schlimm aussieht. Es ist dämlich, auf was für ein Niveau. Ich meine, ne, die haben den Mechanismus, die können diese Strafzahlungen verhängen. Wenn sie den X nicht wohlgesonnen sind, da lässt sich immer compliance-technisch irgendwas aufkochen, wo irgendein Fehler passiert ist. Aber jetzt haben sie die sind ja auch ganz lässt, also kein großer Aufregung, würde ich sagen. Teurer Spaß, oder? Ja, aber es könnte ja durchaus sein, dass die EU da im wahrsten Sinne des Wortes auf Granit beißt. Das schwirrt ja dieser Begriff vom Granite Act durch die Gegend. Mhm. Das wäre dann so nach dem Motto, die USA erlassen dann Gesetze, die es ihnen wiederum ermöglichen, Strafen gegen Institutionen zu verhängen, die amerikanischen Unternehmen das Geschäft aufgrund von Meinungsfreiheitseinschränkungen kaputt machen wollen. Alles klar, ja. Also, wenn da mal nicht jemand mit dem Feuer spielt, mal wieder mit den transatlantischen Beziehungen, die ja jetzt durch die neue Sicherheitsdoktrin der USA nochmal einen Schlag erhalten. Die transatlantischen Beziehungen, die sind keine Ahnung, wie man die beschreiben soll. Ja, aber so ein kleiner Preis. Also Leute, wir brauchen doch, also wir müssen doch, dass unsere Researcher Zugriff auf Public Available Sachen haben, das ist doch ein kleiner Preis für die Sicherheit von Europa, oder nicht? Aber wir wissen doch, dass der Verfassungsschutz Twitter sehr gut auswerten kann. Ich verstehe gar nicht, was sie noch mehr wollen. Tja. Betriebswirtschaftlich gesehen ist jetzt halt natürlich die Frage für Elon Musk, okay, 120 Millionen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie dieses Vergabesystem für die Werbung von X funktioniert. Ne, vielleicht ist das ja einfach nur Cost of Doing Business. Vielleicht hat er das System ja irgendwie so gelenkt, dass er halt noch ein bisschen mehr für sich abzweigen kann, was so ein bisschen den Regel verstößt. Und das sind vielleicht mehr als 120 Millionen europaweit gesehen. Und dann aber Elon hat doch schon gesagt, also wer weiß. Er hat doch, glaube ich, schon gesagt, dass er das nicht zahlen will. Ja, natürlich sagt er das. Was soll er denn sonst sagen? Soll er sagen, okay, ich schreibe das ab. Ja, also mindestens auf irgendwelche Urteile würde ich da auch nochmal ankommen lassen. Dem das erstmal nachweisen sollen, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Und ja, aber jetzt ist, ja, es ist vorhersehbar. Da werden noch viele solche Feinds kommen. Wie du es ja auch gesagt hast, Facebook macht das auch. Ja, und dieser Herr hier, Helmut Brandstetter, MDEP, war auch witzig. A message to Piggyland. There is no censorship in Europe and everybody has to follow our rules. Trump fights the free press, suing newspapers and TV stations, so leave us alone. Also, ja, genau. Trump macht was gegen die freie Presse, machen wir nie in Europa, ne? Kompaktverbot oder so. Nee, das war ein Vereinsverbot. Das war ein Vereinsverbot, Chris. Ja, das hat mit Presse gar nichts zu tun gehabt. Okay, Korrektivmaß. TV-Stationen, wo denn welche denn? Einmal ist das, glaube ich, irgendwie passiert, dass er das versucht hat, das ging auch nicht direkt nach hinten los. Na, also, die TV-Stations Russia Today haben sie ja verboten. Also ach so, nee, die wollen doch auch dieses auf 1 verhindern, oder haben das nicht? Ich meine, jetzt den Trump. Ne? Ja, und ich meine es die anderen. Weil der wirft denen das ja hier quasi vor. Und ich meine, ja, everybody has to follow our rules. Das ist immer so geil, ne? Die, ja, hier ist Rechtsstaat. Und bei euch ist ja alles Quatsch so. Und die stellen sich auch hin und sagen, ja, hier ist Rechtsstaat. Also, das ist doch... Rechtsstaat ist halt ein Kulturgut, ne? Das ist doch total Banane. Und dass sie es auch selber nicht merken, ey. Das heißt nur Censorship. Ja. Censorship ist nur, wenn es der Staat nicht macht. Oder was höre ich jetzt wieder raus? Oder? Censorship ist nur, wenn es der Mann macht oder der im Oval Office sitzt. Oder was ist hier die Regel, nach der man sich hält? Also. So leave us alone, ja. Bitte nicht. Bitte lass uns nicht alleine mit Helmut. Bitte nicht. Ja, nicht mit Helmut, aber auch nicht mit Melchior, Kaspar und Balthasar. Und das Kamel nicht vergessen. Leider ist hier das einzige Bild von der Krippe ist auf dem Twitter-Tweet, den du nicht angezeigt. Also am besten machst du den mal im Original auf, damit wir uns den Twitter-Tweet mit dem Bild von der Krippe anschauen können, die jetzt seit 100 Jahren ungefähr im Untermünster gestanden hat. Die hat also, was weiß ich, den Ersten und Zweiten Weltkrieg überlebt. Die hat, nicht der Schwarze König an sich, sondern nee, 1920. 1920 ist sie. Das ist aber nicht die Krippe mit dem Esel, oder? Nee, doch, da ist ein cooler Esel. Hinten. Esel gehört auch in die Krippe rein. Also seit 1920 steht das Ding da und hat niemanden gestört. Und jetzt ist es halt der. Sind das die zu roten Lippen und laut den Kritikern der unförmige Leib des Schwarzen Königs. Ich meine, er steht ein bisschen merkwürdig da, so ein bisschen zurückgelehnt, aber das ist eine 100 Jahre alte Krippe. Ich meine, was erwartet ihr? Und ich weiß nicht, wie die jemandem wehtun soll. Und sie haben auch einen Namen für ihn extra in Ulm, weil der halt diese Brezel da dabei hat, was lustig ist, weil anachronistisch, aber das ist der Brezelkönig. Das heißt, er hat in 100 Jahren auch eine gewisse Symbolfunktion aufgebaut und den macht man jetzt weg, weil sich wieder so ein paar Leute, die eh nicht in Kirchen gehen und nicht an diese Geschichte glauben, ich meine, ich ja auch nicht, aber und ich meine, guckt euch den Typen da rechts an, der steht auch nicht da wie irgendwie David Beckham oder so, der ist auch irgendwie gebückt und gebeugt und als hätte er einen Buckel. Der Einzige, der einen lässigen macht, ist halt links der sieht so ein bisschen aus so nach Karl der Große oder so, aber bitte rassistisch und die Gefühle der Leute versetzen, kriegt euch doch bitte alle mal rein, vielleicht. Dann noch die Natur, die vorgegebene Natur des Holzstücks aufgenommen. Da das wäre möglich. Ja. Ich mein, aber wir haben beide vor allem, guck mal, die beiden Figuren rechts haben beide das linke Bein nach vorne geschoben etwas. Die sehen alle so lebensecht aus, also. Ja, und vor allem, auch, ja. Ich habe mir dann angeguckt, womit sie es ersetzt haben, und das ist wirklich so: wie heißen diese Figuren, die Kinder so gern haben mit von den Tieren, die immer kaufen? Das sieht genau aus wie diese Schleich, genau. Als hätten sie eine Krippe aus Schleichfiguren gebaut, so richtig so und die halt so Porzellanfigürchen Menschen, also überhaupt kein Charakter in dem, im Gegensatz zu diesem 100 Jahre alten Stück. Und ich frage mich wirklich, warum wir uns immer wieder von Arschlöchern dazu überreden lassen, unsere Kultur einfach so. Jürgen Kirchenleute, die machen sich da irgendwie Gedanken um Ungelichter. Ja. Die wollen meistens einfach nur ihre Ruhe haben und dann merken sie, Mist, die geben nicht Ruhe. Die wollen immer mehr. Ja, da müsste man sich einmal hinstellen und gatekeepen. Die Scheiße aus den Sachen raus, die ihr liebt. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Und das hätte die Kirche vor langer Zeit schon machen müssen. Als der Udo da aufgetaucht ist mit Gott ist queer, hätten die sagen müssen, nee, hier nicht. Und als sie die Regenbogenfahne im Dom aufspannen wollten und der Bischof nein, hätten sie sagen sollen, nein, das entspricht nicht dem, was wir glauben und was unsere Werte sind, hätten sie sagen sollen. Verschwindet. Sonst müssen wir den mit der Peitsche holen, der eure Tische umwirft. Das hätten sie sagen sollen. Tja, aber interessant mit der Brezel. Also die Augenstange ist dann das Gegenstück zum Weißbrot, ja? Darf man das noch sagen? Ich finde, es hat halt so ein Lokalkolorit dadurch. Ich finde das süß, dass es halt eine Verbindung hat. Ich meine, klar haben die da keine Brezeln in Bethlehem. Jetzt ist weg. Jetzt ist Steiftierchen so angesagt. Schlecht. Ja, die Schleichfiguren haben gute Qualität, fähig, aber sie sehen halt ein bisschen sehr Vanilla aus, oder nicht? Mann, ey, der Chat heute wieder, das ist ja, also... Ich sage ja auch nicht, dass die schlecht aussehen. Ich sage nur, sie sehen echt absolut run of the mill aus. Und die hier hatten Charakter. Wo sind wir jetzt? Ja, oh, das ist ja ein schöner Schnitt. Wir kommen jetzt zu einem echten Überlebenden. Dieses ganze Pack, das immer sagt, ich bin Überlebender von Gamergate oder sonst irgendwas. Ich bin Überlebender eines Shitstorms. Ja. Irgendwie. Der Kuchen TV hat ein Video über mich gemacht und jetzt habe ich Angst. Ja, hier geht es um IKB. IKB.m. So wird er hier genannt. Ich nenne ihn jetzt mal IKA, wenn wir so weitergehen. Der Name zeigt schon, es handelt sich nicht um einen Deutschen, nein, es handelt sich um einen spanischen Touristen. Jetzt 31, der war, wann war das? Wann ist das passiert? Ich glaube vor 2 Jahren. Ich kann es gerade nicht finden. Auf jeden Fall war er an einem Februarabend in Berlin mit Freunden unterwegs. Er hat einen polnischen Kumpel und eine Freundin in Berlin. Also haben die beschlossen, hey, lass uns doch mal irgendwie ein paar Tage zusammen Urlaub nehmen und dann kommen wir da hoch und dann machen wir die Stadt unsicher und die waren unterwegs und waren in Cafés und haben Museen sich angeschaut, was man so macht, wenn man in Berlin ist. Und ja, und dann sind sie zuletzt, als es schon dunkel wurde, zum Holocaust-Mahnmal in der Nähe vom Brandenburger Tor. Das ist ja so eine große offene Fläche mit diesen Stelen und sind da drin unterwegs gewesen. Ja, und irgendwann hat er eine Bewegung gesehen und im nächsten Moment hat er ein Messer am Hals gehabt und Wassim Al-M, der 2023 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Syrien nach Deutschland kam und mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Leipzig lebte, hat ihm von hinten eine 14 cm lange Schnittwunde am Hals zugefügt. Der Iker hat überhaupt nicht begriffen, was wirklich passiert, bis er gemerkt hat, dass er blutet. Hat sich der nette Herr Al-M hat sich vorher ein Messer mit 16 cm langer gebogener Klinge beschafft und kurz vor der Tat im Internet seine Gefolgschaft zum IS bekundet. Ja, und dann ist er halt da zum Holocaust-Mahnmal und hat hinterher in der ersten Vernehmung gesagt, er sei da hingegangen, um Juden zu töten. Und dann hat er wohl gedacht, das ist vielleicht ein Jude durch den dunkleren Teint oder so. So eine Art von Honeypot, der die stehlen, das jetzt ist. Das ist schon echt krass. Ja. Und dabei hat er natürlich die beliebte Formel Allahu Akbar gerufen. Wir wissen alle von Sazan Chebli, dass das alles bedeuten kann. Ja. Allahu Akbar, bist du schön. Und so. Ja. Er hat das, glaube ich, aus anderen Gründen gerufen. Ne? Die haben ihn gerade so da rausgeholt, haben ihn in die Charité gebracht. Er hat 2 Liter Blut verloren durch eine klaffende Schnittwunde quer über den Hals. Man hat ihn in ein künstliches Koma versetzt, um ihn zu retten. Bis heute plagen ihn schwere Folgen. die eine lange Narbe am Hals natürlich, eine weitere an der Wange und an der Hand. Durch den Durchschnitt eines Muskels am Hals ist die Mobilität sowie das Empfinden und Fühlen an Teilen des Halses und Kinns eingeschränkt. Ein Druckschmerz bleibt zurück. Ob die Wunden vollständig verheilen werden, ist jetzt noch unklar. Vor dem Anschlag habe er im Radsport mit Spitzensportlern gearbeitet. Heute sei er arbeitsunfähig und lebe von Erspartem sowie Unterstützung der Eltern, bei denen er kürzlich auch wieder eingezogen ist, weil ich auch nicht in der Lage bin, alleine in einer Wohnung zu schlafen, weil er panische Angst hat. Vom deutschen Justizministerium habe er... Na? Bitte jetzt mal Tipps, was das deutsche Justizministerium... einem Opfer Postkarte eines so schrecklichen Anschlags so gibt. Immer eine Postkarte. Ja, wollte ich auch sagen, ein Brief mit bitte beehren Sie uns halt wieder, oder? Keine Ahnung. Preis auch eine Idee? Ich bin absolut ratlos und fassungslos. Ich habe den Fall mir auch durchgelesen und macht mich einfach nur traurig. Deswegen, ja, wir haben nach genauer Prüfung haben wir festgestellt, dass der mittellose Täter leider keine Ausgleichszahlung irgendwie. Also es ist nicht ganz so schlimm. Er hat keine Rechnung bekommen wie der Chat. Jetzt und die Postkarte, okay, war es auch nicht, aber es war die monetäre Entsprechung einer Postkarte, nämlich eine Einmalzahlung von 5.000 Euro aus dem Fonds für Terroropfer. Der spanische Staat habe ein Hilfeersuchen wiederum gänzlich abgelehnt. Der hat PTSD. Eigene Leute, die sie suchen müssen, ja, wahrscheinlich. Er hat PTSD, nimmt dagegen Psychopharmaka, hat eine ganze Zeit gebraucht, bis er die Wohnung wieder verlassen konnte. Er hatte Angst vor allem, sagt er. In der Dunkelheit traut er sich kaum raus. Wenn er es in ein Café schafft, sitzt er mit dem Rücken an der Wand, um die Straße beobachten zu können. Überraschende Berührungen könne er nicht ertragen von hinten. Ich versuche so normal zu leben, wie es geht, doch sein soziales Leben sei durch all das enorm eingeschränkt, was vorerst bleibe, der Vertrauensverlust allen gegenüber. Ja, das ist, ja, den Typen hat man dann kurz darauf noch mit blutigen Händen und blutigen Klamotten irgendwo gefunden und der steht jetzt vor Gericht. Der hat ja... der Polizisten zufolge habe Al-M die Frage, ob er die Tat begangen habe, durch Nicken bejaht und in einer Vernehmung kurze Zeit später ausgesagt, er habe einen Juden töten wollen. Aber die Verteidigung sagt, ja, aber der ist ja damals, als ihr ihn gefragt habt, nicht über seine Rechte belehrt worden und deswegen versuchen wir den jetzt hier rauszuhauen. Manchmal, ich weiß, dass Anwälte das machen müssen, aber trotzdem fehlt mir manchmal das Verständnis für Anwälte komplett. Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob es in Deutschland überhaupt das so gibt. Das wäre mir neu. Ja, du musst ihn schon darauf hinweisen, dass er sich nicht selber belasten muss, glaube ich. Also vor Gericht wird das ja immer nochmal gesagt, ja. Also der genaue Vorwurf ist, Al-M sei nicht darüber belehrt worden, in jener Befragung als Tatverdächtiger vernommen zu werden und laut Strafprozessordnung das Recht zu haben, sich nicht zur Sache vorwürfen. Oh Gott, das ist ja auch schon, tut mir fast leid, dass ich da lachen muss, aber ich muss mir gerade vorstellen, wie der Typ halt alleine auf der Straße steht und geständig ist. Ja. Und also jedem, der es hören will und allen, die es nicht hören wollen, erzählt, dass er da gerade versucht hat, wen umzubringen und die dann sagen so, ja, aber ihr habt nicht gesagt, das ist, weil du jetzt strafprozessmäßig irgendwie hier. Ja, Zivis Hamburgum sagt auch, es gibt hier keine Miranda-Warnung. Ja. Aber ja, der Anwalt hat vielleicht zu viele Gerichtsserien geguckt und versucht damit jetzt durchzukommen. Weltraumaffen Boulevard. Das fände ich einfach ganz lustig. So. George Clooney hat wohl in einem Gespräch mit Drew Barrymore einen Witz gemacht und er hat sich zu einem kleinen Skandal ausgeweitet. Der ist ja mit dieser, wie heißt sie, Amal Alamuddin verheiratet. Und die Dame hat früher Menschenrechtsgremien beraten. Und es ging irgendwie in dem Gespräch darum, wie sie sich kennengelernt haben. Und er hat gesagt, ja, und hin und her. Und ich habe sie angerufen, dass sie vorbeikommen sollen. Sie hat gesagt, nee, ich bin hier in einem Meeting mit der Muslimbruderschaft gerade hier. Wir sind da dabei, die Verfassung von Ägypten neu aufzulegen. Und das hat er halt so erzählt und ganz viele Leute sind komplett ausgerastet und so, was? Deine Frau hat irgendwie die Muslimbruderschaft, warum hat die Muslimbruderschaft an der ägyptischen Verfassung mitgearbeitet? Kreisch. Am Ende kommt dann halt doch raus, dass sie praktisch für die Menschenrechtsorganisation daran beteiligt war und unter anderem halt auch den Einfluss der Muslimbruderschaft auf diesen Prozess halt mit überwacht hat und so. Aber ich fand es lustig, wie schnell halt ein Shitstorm auf politischer Ebene entstehen kann, nur weil jemand irgendwie einen Sachverhalt nicht ganz richtig ausdrückt. Ja, dass es da gewisse Beziehungen gibt, das ist bekannt, deswegen kann er auch drüber scherzen. Ne? Der mit seinem Satelliten über Somalia. Mhm. Der hat einen Satelliten über Somalia? Ja, das kannst du ja mal googeln. George Clooney, Somalia, Satellitenprojekt. Musste der nicht über Minnesota sein? Wofür ist das? Ja, der Satellit, der soll irgendwie Menschenrechtsverstöße dokumentieren und so. Und der analysiert hat einen eigenen Satellit? Bevölkerungsbewegungen und hat bestimmt nichts mit irgendwelchen Geheimdiensttätigkeiten. So teuer sind die George Clooney und Geheimdienst? Ach, die haben doch nichts miteinander zu tun. Irgendwann kollidiert Clooney dann mit Sputnik oder wie? Und dann fallen sie Richtung Erde. Mir hat er noch besser gefallen, als er dieser Gecko-Bruder. Oh je. Ja, das wird jetzt einigen Leuten nicht gefallen, ich sag's gleich. Sieht aus wie ein altertümliches Mosaik. Ja, wie gesagt, da werden jetzt einige Leute wirklich keinen Spaß mit mir haben, aber mir auch nicht. Sei es drum. Das ist ein Post von Martin Zöllner. Das rechte Mosaik. In der ersten Folge unseres Formats Der Masterplan erklären Schlomo und ich diese Infografik. Wenn ihr wissen wollt, wie die fünf Säulen funktionieren und wie Partei und Bewegung harmonisieren können, schaut euch das Format hier an. Partei und Bewegung, wenn ich das schon höre. Oh Mann. Tjo. Kannst du bitte das größer machen? Und die Linken können nicht memen, deswegen brauchen wir auch einen Podcast, um euch zu erklären, was das Bild bedeutet. Also, das Mosaik der Macht sehen wir hier. Das Mosaik der Macht. Die Strategie von AfD und Vorfeld. Ja, da haben wir also auf der linken Seite die Partei. Die Partei. Die Partei. Ja. AfD, der parlamentarische Arm. Die Partei in Klammern AfD. Ja. Ist auch gut. Die Partei in Klammern AfD. Die Partei in Klammern AfD. George Orwell hätte Spaß. Echt super. Der parlamentarische Arm und nicht der außerparlamentarische Arm, sondern die metapolitische Avantgarde. Genau, das finde ich auch so geil. Ich weiß nicht, wie ich das hier einschreibe. Das Vorfeld ist die metapolitische Avantgarde. Hm. Himmel, Herrgott, sie fangen an zu reden. Ja, da wird richtig nach vorne gegangen. Ne? Also, ich möchte ja jetzt nicht James Lindsay beschwören, aber... Also, der Partei in Klammern AfD, der größte Stein im Mosaik. Die Partei ist der zentrale Akteur, muss aber eigenständig und selbstbewusst agieren. Was bedeutet das? Das bedeutet gar nichts. Die Partei muss eigenständig und das ist Coaching. Lassen wir die noch ein bisschen arbeiten. Solange wir sie noch nicht komplett unter unserer Kontrolle haben. Und der mehr als nur Stimmenfang. Wahlkämpfe dienen auch der Normalisierung radikaler Begriffe wie Remigration. Radikal. Wahnsinnig radikal. Nein, eigentlich nicht. Nur wenn man Absichten verfolgt, die man nicht ins Wahlprogramm schreiben kann, weil eigentlich müssten so Sachen dann im Wahlprogramm stehen und dann können wir darüber reden, aber Sachen unterzuschieben und die Begriffe, durch eine Bewegung... Also, geht es jetzt hier irgendwie darum, Änderungen zu erreichen, die irgendwie sinnvoll sind? Oder geht es jetzt darum, irgendwelche Konzepte, irgendwelche Ideale irgendwie nach vorne zu tragen? Und wenn ich mich irgendwie drüber unterhalte, was irgendwie für Begriffe da irgendwie jetzt normalisiert werden müssen. Also, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht, dass jetzt irgendwelche Begriffe normalisiert werden müssen, damit doch, ich Chris, da hast Politik du, gemacht da hast du schon ist. Drüber nachgedacht, aber halt auch in ablehnender Art und Weise. Begriffe wie Femizid, ja, Begriffe wie stimmt. Gender Pay Gap, Begriffe wie, was weiß ich, jeder Woker-Scheiß. All das ist genau das. Genau das hat die Linke die letzten 15 Jahre gemacht, die Normalisierung radikaler Begriffe. Und das möchte er jetzt auch machen, wie sie alles im Endeffekt nur abkupfern. Und mit hohlen Phrasen und komischen KI-Mosaikbildern versehen. Aktive Unterstützung statt Distanz. Die Partei in Klammern AfD stellt materielle und juristische Ressourcen für die außerparlamentarische Rechte bereit. Warum? Was? Also sie möchten so eine Art braune Hilfe oder was? Ist es das? Ja, ich würde sagen, das ist Staatsknete und Informationen der Bewegung zu spielen. Bewegung wird ja auch so genannt. Ja, du musst ja, wenn du drankommst, dann musst du ja einen haben, der die Kohle von der Amadeo-Stiftung dann übernimmt. Im Endeffekt, ja. Musst du vorher schon gründen auch, dann ja. Ist es glaubwürdiger einfach, ne? Mhm. Die möchten dann die gleichen Töpfe. Und dann schauen wir uns das Vorfeld, die metapolitische, die fucking metapolitische Avantgarde, es tut mir wirklich leid, dass ich das hier nicht ernst nehmen kann. Die radikale, in Anführungsstrichen radikale Flanke, positioniert sich bewusst radikaler als die Partei, um Tabus zu brechen. Wahnsinn, das ist ja mit der jungen Alternative schon richtig gut gelaufen. Die hätten sich die Akzelerationisten nennen sollen. Ja, wäre besser. Hm. Und ist das nicht eigentlich der Jean-Claude Juncker-Ansatz? Radikalen Blödsinn zu reden, um Tabus zu brechen? Ah nee, das ist Pionierarbeit mit Normalisierung. Macht radikale Ideen für die Partei schrittweise salonfähig und massentauglich. Genau deswegen haben die Leute Angst vor euch. Ja. Genau deswegen möchten die Leute nicht, dass sie in Machtpositionen kommen. Ja, und ich wache ja auch morgens auf und denke an den Zustand dieses Landes und meine Analyse ist dann, hier gibt es nicht genug radikale Positionen oder was. Und ich richte mich dann darüber auf, dass die nicht vertreten werden, die radikalen Positionen oder wie. In der Operation Crossroads sagt, die Mosaike sehen wie die in Eisenhüttenstadt aus. Sozialistischer Realismus. Ja, ohne Witz. Not a coincidence. Ja, ich frage mich auch ein bisschen, ob das nicht so ist, dass das natürlicherweise schon eh so ein bisschen so ineinander greift, wie es dann da aufgemalt ist und was man da jetzt noch verstärken soll. Ich meine, kennt ihr eigentlich das Symbol der sich umschränkenden Hände, diese Arme, die sich die Hand geben? Ja. Kennt ihr das Symbol irgendwoher? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Freimaurer oder so? SED. Das ist das SED-Parteilogo. Literally, sozusagen, obwohl es gemalt ist. Ja, wir haben noch einen Punkt bei der ich muss es nochmal sagen, bei der metapolitischen Avantgarde. Kritischer Schrittmacher. Ja, übt Druck auf die Partei aus, damit diese ihren strategischen Aufgaben folgt. Naja, die Partei hat strategische Aufgaben, ja. Es geht nicht irgendwie darum, die Minarette sind nur die Züge, die wir den Soldaten aufsetzen. Dieses Land zu verwalten und den Leuten in Ruhe zu lassen. Nirgendwo lese ich, dass es den Menschen besser gehen soll. Ja. Es geht nur darum, wie kommen wir an die Macht und wie können wir danach radikale Ideen umsetzen. Ja, für eine Bewegung. Ja. Die 5 Säulen des patriotischen Lagers. Erstens die starke. Ich muss das erholen. Das ist passiert. Moment mal. Also okay, sie haben patriotisches Lager zusammen in Anführungsstrichen geschrieben. Also weiß ich nicht. Ich glaube, die Anführungsstrichen sind da ein bisschen verrutscht. Die gehören wahrscheinlich nur um patriotisch herum oder so. In Anführungsstrichen patriotisch. Oder ist das in Anführungsstrichen Lager, aber es ist gar kein richtiges Lager oder was soll das bedeuten? Der Dominik sagt, kritischer Schrittmacher klingt nach einer unangenehmen Diagnose. Ja, ich schon, ja. Kritisch, ja, kritisch so wie in kritische Theorie wahrscheinlich. Ja, oder einer, der laufend seinen Schritt ändert oder so vielleicht. Also die 5 Säulen des in Anführungszeichen patriotischen Lagers. Die starke Partei, nicht das R-Rollen. Die starke Theoriebildung, in Klammern kritisch, Habermas, Adorno. Ihr seid woke. Starke Gegenöffentlichkeit. Starke Gegenkultur. Starke Gegenkultur. Ich sehe nichts davon. Nichts. Ja, weil du nicht das klingt doch echt so woke, ne? Weil du nicht auf Dingsbums TikTok bist wahrscheinlich. Oh, okay. Oder verstehen Sie mit der Gegenkultur ihre eigene Musik und eigene Filme und so, was dann irgendwie was vom Daily Wire ist, was sie nicht gucken, weil es irgendwie die falsche Ethnie hat oder so. Und ansonsten haben sie irgendwie 2-3 Musikproduzenten, die aber auch weniger gehört werden als irgendwelche Run-of-the-Mill linken Heinis, die genau das gleiche machen. Sivis Hamburgum fragt, 5 Säulen, wie beim Islam? Ja, wahrscheinlich. Und 5. Säule, bevor wir das unterschlagen, ist die starken Aktionsgruppen. Ja, das denke ich mir auch. Wenn ich daran denke, was ich ändern muss in dem Land, dann denke ich, starke Aktionsgruppen. Das wär's. Kannst du mir mal den Gefallen tun, Chris? Kürz mal starke Aktionsgruppen ab. Oh, ja, das kann ich nicht tun, glaube ich, nach, was ist es, 86 Jahre oder so. Die SAG ist. Ich würde sagen, stark. Das darf man sagen, oder? Stark? Ja, nur ganz richtig abkürzen, das ist nicht. Oder stark. Ich bin von froh, ja, dass das ist irgendwie starkes Selbstbewusstsein oder starker Sozialstaat oder so. Dass wir, wo wären wir da hingekommen? Bei der radikalen Flanke ist das wahrscheinlich die starke Aktionsgruppe. Die metapolitische Avantgarde, meine Damen und Herren. Das Mosaik der Macht. Metabolische Avantgarde. Der Sisyphus, der Rulebreaker und das Netzwerk mit den Kuchendiagrammen. Ja, das ist ja ein Bilder, das gibt es hier noch rum. Oh mein Gott. Warum hat das so eine Mischung aus sozialistisch, altgriechisch und dieser Corporate Minimalistik, was bei irgendwelchen Firmenpräsentationen benutzt wird, weil das halt überhaupt nicht offensive ist, hier dieses Kapitol da mit dem Pult. Ja, ich sehe auch ein geschlossenes System in sich, aber keine Zielrichtung. Es geht irgendwie nicht wohin. Wohin führt das denn dann? Ja, ich verstehe auch nicht, soll das ein ernst gemeintes Schaubild sein? Oder ja, das wird im nächsten Podcast doch besprochen. Vielleicht müssen wir den mal gucken. Noch mehr besprochen. Und ich stimme dem Psycho der 89 zu, wenn er sagt, früher war weniger Gramsci. Ja. Weil das ist ja auch nichts anderes wieder. Ja, eben. Und ich meine, das ist ja schon seit Jahren klar, dass wir den gelesen haben und gut finden und das Identitätspolitik von rechts ist halt auch nicht super. Kommt noch inhaltliche Kritik, fragt das weiße Kaninchen. Kannst du mir bitte nehmen wir uns die Zeit, stell mir eine konkrete Frage zum Inhalt. Ich sehe nämlich wenig, außer wir müssen irgendwie zur Macht kommen und radikale Ideen, was auch immer das ist, salonfähig machen. Wir haben doch gerade den ganzen Inhalt vorgelesen. Also ich finde es einfach leer. In meiner näheren Verwandtschaft gibt es einen Trainer und Coach und ich halte nichts von Trainer und Coach, weil ich halte das alles für Schlangenöl. Das tut der Person immer sehr weh, wenn ich das sage, und deswegen sage ich es nicht so oft, aber ich sehe das so. Und das ist genau das, was ich hier sehe. Ja, so leeres Gelaber. Ne? Motivationsgelaber irgendwie. Und stark Aktionen machen und große Steine rollen und so weiter. Ja, eben metapolitisch avantgardistisch sein. Das ist alles, was sich so angeboten hat. Und ich will halt keinen Ethnostaat. Es tut mir leid. Also ich habe nichts dagegen, wenn integrierte Leute aus anderen Ländern hier sind. Absolut nicht. Mich stören Leute, die halt hier unser Land in das verwandeln wollen, aus dem sie gekommen sind, sonst nichts. Ja, und ich habe nicht diese Ideen von diesen Leuten, dass gewisse Leute aus gewissen Gegenden der Welt irgendwie ganz und gar nicht hierher passen und dass die alle weg müssen oder so. Ja. Ich möchte nicht in einem, also genauso wenig wie ich möchte in einem Land leben möchte, wo Kinder mit Zöpfen beäugt werden, möchte ich in einem Land leben, wo Kinder ohne Zöpfe beäugt werden vom Kindergarten. Wenn ich das vielleicht so einfach ausdrücke. Und das, ich meine, da muss sich jetzt auch keiner wundern, das ist unsere Haltung, seit wir angefangen haben, dass wir sagen, wir lehnen Extremismus von beiden Seiten ab. Und hier sehe ich halt ja eine Radikalisierung um der Macht willen. Und ich sehe hier keine echten Inhalte. Ja, und zum Fördern halt von der eigenen Ideologie. Und das der ist theoretischen Grundlage so. Und ich meine, da sind einfach ein paar Denkschulen dabei, die eigentlich ja, wenn man sie reflektiert, nicht einfließen sollten. Und ja, warum werden diese Denkschulen propagiert, frage ich mich. Jetzt, wo der Tales on Rails mich darauf hinweist, geht es mir auch so. Jetzt sehe ich auf einmal in der Mitte ein oranges S neben einem blauen S. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Nicht, dass ich da jetzt was reininterpretiere oder so. Ja, aber wer weiß. Ich meine, die spielen ja mit dieser ganzen Scheiße. Das ist ja andauernd so. Ja, genau, das lehnt sich so ein bisschen spielerisch an. Also müssen an. Sie sich auch nicht wundern, wenn Leute das dann sich halt fragen, ne, was, ob das sind, weil ich meine, hier geht es ja um Tabus brechen, bla bla, ne, und also. The House of Hip-Hop was built with five foundational elements: MCing, DJing, Breakdance, Graffiti and Knowledge. Ja. Yeah. Das ist mir lieber. Ja, mir auch. Ja. Gibt diverse Dinge, von denen es fünf gibt, die ich lieber hätte als starke Aktionsgruppen. Was ich auch noch witzig finde, ist dieser Fels, der da irgendwie geschoben wird mit dem Pfeil irgendwie so. Das ist nicht der von Sisyphus, ey. Ja, aber Sisyphus, ich meine, noch ein bisschen schieben und dann fällt er da runter und steckt an dieser anderen Stelle da rechts fest, wo das Stück Fels schmiert. Ja, aber ich glaube, rechts feststecken, das ist ja wiederum das Ziel. Ne? Also. Obwohl, ich weiß gar nicht, passt der durch die Lücke oder bleibt er da wirklich vielleicht sogar an der Kante hängen? Detailfragen. Und was macht der Typ da oben zwischen den beiden Mauern? Schiebt er die mit der Kraft seiner Füße auseinander? KI ist so scheiße. Pionierarbeit betreibt er. Spionierarbeit. Pionierarbeit und Normalisierung. Ja, dann ich empfehle meinem Verein auch immer, wenn es 3-0 steht, mal hinten liegt, radikale Flanke. Ja, und dann wird schon gut, außer man spielt gegen, wer war das gestern? Ach du Scheiße, Leipzig. Aua, aua, aua. Also, Chris hatte Spaß. Ich habe gar nichts mehr bekommen. Lustig. Ich hab die Grafik von 0. Aua, okay. Aua, aua, aua. Ich hab die Grafik von durch Grog geschickt und habe die Symbolik analysieren lassen. Das S in der Mitte, es steht für Sellner, Martin Sellner, Kopf der Identitärbewegung. Sellner wird hier als personifizierte Brücke und Scharnier zwischen AfD und radikalem Vorfeld dargestellt. Genau der Mann, der sowohl mit Höcke Sellner und Schlomo aktivistisch antreibt. Das S ist der einzige einzelne Buchstabe in der ganzen Grafik. Es markiert ihn als Schlüsselperson des gesamten Mosaiks. Kurz, Martin Sellner als lebendiger Beweis, dass die angebliche Trennung zwischen Partei und Extremismus nur Fassade ist. Nicht meine Worte, ich lese nur vor. Ja. Lustig, ich finde es für sowas Rock, ist das lustig. Für ja, solche Interpretationen werden sicher noch reichlich kommen. Können sich nur freuen. Vielleicht haben sie sich damit keinen Gefallen getan, sowas zu veröffentlichen. Ich nehme an, dass es nicht so. Ja, das Lustige ist, das haben da drunter auch schon Leute aus dem eigenen, in Anführungsstrichen, patriotischen Lager. Immer schön, wenn sich mitteilen möchte, so wie man das versteht, aber. Steiner konnte nicht genug Kräfte für die radikale Flanke zusammenschließen, Sir. Oh mein Gott, bitte, warum haben wir keine ordentlichen Leute in Politik und metapolitischer Avantgarde? Ja, so ein Ding ist sowieso ein bisschen heikel, weil ich meine, technische Lösungsansätze raus. Das bringt die, einfach mehr Aufmerksamkeit. Ist ja. Das ist wirklich der einzige Grund mittlerweile. Ja, das, in ja, das, ist ja so, das ist ja so weit entfernt von einem Lösungsansatz, das ist ja überhaupt. Ja, eine Vision von sowas wie einem Lösungsansatz vielleicht. Die radikale Flanke hat mich betrogen. Das macht es den Leuten ja nicht leichter, da mitzugehen. Das macht es vielleicht ein bisschen aufwendig. Der kritische Schrittmacher hat mich auch belogen. Ja, je mehr man davon veröffentlicht, desto weniger gehen die Leute mit, glaube ich, dass man sich so zu lösen. Bleiben im Raum Sellner. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das alles ironisch gemeint ist oder sowas. Stehe ich immer zu, ne? Aber es ist alles ein bisschen seltsam. Also das kannst du nicht ironisch meinen und dann hinterher so haha oder so. Das, ich meine, dafür ist es zu ernsthaft. Wir haben ihre gemeinsame Vision visualisiert und ja. Und dabei vielleicht nicht so viel sehen. Kiffen sollen. Ey. Ja, das sehen Sachen immer besser aus. Das könnte das erklären, ja, vielleicht. Das ist diese Drogenliberalisierung. Nicht mal die Rechten sind davon sicher. Ja, was für ein Alkohol. Ob man es gut findet oder nicht, es ist offensichtlich taktisch extrem dumm, den Linken so ein Geschenk zu präsentieren, sagt Tannhäuser. Und da setze ich dann auch drunter. Kann man auch so sehen, ja. Ja, ich meine, da kannst du vielleicht viel mitmachen. Alleine mit diesem Ding aktive Unterstützung statt Distanz. Das weiß ich jetzt schon, dass damit auf jeden Fall gewedelt werden wird. Also auch im Zuge von irgendwelchen Verbotsverfahren, die man da anstrebt. Ja, eben Verbotsverfahren, so. Genau. Und also es wenn man da die radikalen Leute mit einzieht, dann muss man sich auch vorwerfen lassen, dass man vielleicht auch radikale Dinge tun würde. Und dann sind sie ja genau wieder bei dem Problem, dass man irgendwie Remigration wäre, Ausbürgerung und so weiter. Wie gesagt, die haben gerade die Unterstellung. Die haben ja gerade die Jugend aufgelöst wegen dem Kram und jetzt eine neue Jugend gemacht mit den gleichen Leuten mehr oder weniger, die den gleichen Unsinn machen werden und genau auf sowas hier abfahren werden, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich habe ja letztes Mal schon darüber gewundert, wie viele Seitenscheitel und Bärtchen da waren. Naja, das Schöne oder das Doofe am Akzelerationismus ist halt, ja, das greifen jetzt Leute auf, regen sich drüber auf, ziehen da irgendwelche Schlüsse draus, falsche Schlüsse aus dem linken politischen Lager, publizieren darüber und dann kann man sich wieder über die lustig machen. Und so, ne, das ist, funktioniert halt. Ja. Ja, also das Ziel, wie gesagt, das Ziel, was hier formuliert wird, aus meiner Sicht, ist halt ein Ziel, was in keinster Weise irgendwie irgendeinen Nutzen hat. Ja, das hat halt einen Selbstzweck. Ist nicht wirklich zielführend irgendwo hin. Ja. Das sehe ich auch so. Ja, wenn man sowas macht für sich selber, dass man sich mal klar wird, welchen Stand man hat oder wo es hingehen soll oder so, das ist ja okay, aber das zu veröffentlichen ist, glaube ich, keine besonders gute Idee. Keine schlaue Idee. Die Partei in Klammern AfD. Die Partei. Immer recht. Ja, so, ja, Moment mal. Der außerparlamentarischen Avantgarde zur Avantgarde im Parlament, ja. Ja, die Partei in Klammern AfD hat hier auch eine aktuelle Stunde. Er hat das beantragt? Nein. Linksextreme Gewalt, ja, beantragt. Und es ging natürlich um die Sache in Gießen und ich wollte da jetzt auch nichts daraus vorspielen. Ihr könnt es euch sicherlich alles denken, wie das gelaufen ist. Es war natürlich wieder so, ja, was riecht ihr euch denn auf und bla bla bla und tralala. Und ihr ja, aufzählen von den nicht rechten Vorfällen oder so, ne? Ohne Ende. Hat der Ronsheimer ausgesagt? Nee, ne? Nee, aber ich glaube, sein Name ist auch gefallen von irgendwem. Also wir haben eine, ja, also. Die FAZ hat diese Woche noch von angeblichen Angriffen auf Tichys Kamerateam gesprochen. Das ist so lächerlich alles. Ja, ist auch unkollegial irgendwie, ne? Aber gut. Ja, und da bei diesen tollen Veranstaltungen der Linksradikalen in Gießen war ja auch das Zentrum für politische Schönheit. Und das hat ja jetzt als neuesten Gag, hat das jetzt eine Statue von Walter Lübcke vor der CDU-Zentrale irgendwo aufgebaut und die Leute dazu animiert, dort Blumen abzulegen und all das. Und auch einen dazu passenden Merch-Shop aufgebaut, den uns hier Lutz Olaf zeigt. Und er sagt halt, das ist nur auf den ersten Blick eine PR-Aktion. Ups, jetzt hast du es mir gerade weggescrollt. Ist nur auf den ersten Blick eine PR-Aktion. An sich handelt es sich um eine Fundraising-Aktion mit Merch-Shop. Es werden Walter Lübcke Gedenkkerzen und Feuerzeuge verkauft. Mit Markup gegenüber Einkaufspreis ca. 1000%. Damit es in der ZPS-Kasse klingelt. Ja, und dann können wir mal gucken, was für ein Schnokus es da gibt. Das Kleine, ich muss mir das Original kurz mal aufrufen. Da haben wir zum Beispiel 30€. Die Tasse politische Schönheit für 30€. Genau. Ja, 30€ für eine fucking Kaffeetasse. Alles im Namen von Walter Lübcke natürlich. Ne? Alles für Walter Lübcke. Ne? Kannst du auch eine Gedenkkerze kaufen, 2 Stück mit einem Feuerzeug? Oh ne, eine. Hier steht eine, im Bild sind 2 abgebildet. Ich weiß nicht, was der Verbraucherschutz dazu sagt. Ja, aber Vorder- und Rückseite wahrscheinlich, meinen Sie damit? Also das finde ich schon unlauter, das so zu zeigen. Also wenn ich das Produkt an sich zeige, kann ich da nicht Vorder- und Rückseite. Ja, aber da steht Kerze, Einzahl. Also dann brennst du dann so runter oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja. 50€ für eine Trinkflasche. 100€ für das Brandmauer-Trikot, FC Brandmauer mit Feuerzeug und Klebeband und Fanrolle und Hundekotbeutel. Wo ist das Feuerzeug in der Stelle? Das kriegst ist 125€, kriegst ein Hoodie, politische Schönheit mit Feuerzeug, Klebeband, Fanrolle, AfD-Quartett und Hundekotbeutel. Und wenn du die Limited Edition Super Special Weihnachtsgeschenkset, 2 Bücher und T-Shirt, aggressiver Humanismus, Schal, Flasche, Comic, Tasse, Feuerzeug, Klebeband, Fanrolle, 2 Poster, AfD-Quartett, Kerze und Hundekotbeutel für geschenkte 250. Ja. Und alles in Top-Qualität, wenn die laut eigener Aussage 1000-faches Markup haben. Ne? 3 Cent für eine Tasse, wo kriegt man die her? Für 3 Cent? Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt in China kriegt. Vielleicht aus Kambodscha oder so, mit Kinderhändearbeit oder so. Da jeden letzten Cent rausgequetscht oder so. Aber nee, vielleicht sollte man die nicht so wörtlich nehmen. Ne? Das ist eine Schätzung von Lutz Olaf. Mit Druck, also 3 Cent pro Tasse, ja? Ja, bei ihm, ich glaube, es geht da wahrscheinlich eher um die Kerze wahrscheinlich eher oder so. Ne? Nee, aber ich meine, das ist ja alles. Also das sind vielleicht keine 1000%, aber es sind, lasset irgendwie 100, wohl doch. Ja, 1000% sind doch nicht so ungewöhnlich. Das kommt ja, okay, schon mal vor. Eben, also 1000% geht doch, ich meine. 3 Euro für so eine Tasse. 3 Euro für die Tasse, das ist schon eher realistisch. Auf jeden Fall. Ja, das Zentrum für politische Schönheit ist einfach dagegen, irgendwelche CDU-Politiker schlecht zu behandeln. Da sind die einfach dagegen. Das, das verträgt sich nicht mit ihrer Einstellung. Sie sind dagegen, die schlecht zu behandeln, solange die nicht mehr selber was sagen können. Solange man sie missbrauchen kann für Sachen, die selber nie unterstützt hätten. Aber die Tasse ist günstig. Da kostet dasselbe Modell von Louis Vuitton 5.500 Euro. Ja, aber ja. Original, aber 3,5 oder so, ja. Es ist auch aus Kinderzwirbeldrüsen. Würdest du hier bitte auch den Original-Tweet uns aufrufen, damit wir uns das wunderschöne Video, diesen Ausschnitt aus dem Tagesschau-Krimi angucken? Willst du ihn erstmal vorlesen oder wollen wir erst den Ausschnitt gucken? Ich würde sagen, wir gucken erstmal den Ausschnitt, weil der ist schon so großartig und dann lese ich noch. Also oder sonst hätte ich das erstmal so gelassen, weil so lässt sich es, glaube ich, leichter lesen in dem Original. Ich hab's hier. Ist aber alles gut. Ich hab's hier direkt vor mir. Jetzt lies, bevor das noch näher dauert. Ja. Also das ist der Tatort, oder? Nee, ist kein Tatort, es ist Schattenmord unter Feinden. Das läuft unter der Woche. Okay, noch was anderes. Oder ein extra Standalone-Film. Ja, sowas. Frank wurde von einer rechtsextremen Polizistin getötet. Wer weißt du das? Von Ruth, sie hat's von einem Freund aus der Staatsanwaltschaft. Ist noch nicht öffentlich. Man hat die Waffe, mit der Frank erschossen wurde, bei ihr gefunden. Frank wurde von der Polizistin erschossen? Ich muss morgen früh doch nach Tel Aviv. Mein Chef meint, die brauchen mich jetzt vor Ort. Ist es okay für dich, wenn ich dich jetzt allein lasse mit Ruth? Ja, klar. Okay. Was ist, wenn ich viel länger in Israel bleibe? Hey, wie lange willst du denn bleiben? Das Projekt geht doch nur 3 Monate. Ja, 3 Monate, ja. Du könntest nachkommen. Wir können danach irgendwo anders hin. Meine Arbeit ist hier, deine Arbeit ist hier, unser Leben ist hier. Du bist mein Leben. Egal, wo wir hingehen. Läufst du weg? Ich lauf nicht weg. Ich brauch einfach ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Über was denn? Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Aber in Israel? Keine Ahnung, ob ich dort sicher bin. Aber ich muss hier raus. Weißt du, wo wir noch sicher sind? Nirgendwo. Samuel Frank wurde von einer Polizistin getötet. Wenn es jetzt schon die Polizei auf uns abgesehen hat. Ich könnte die Polizei über jüdisches Leben aufklären. Was ist los? Was für eine Parallelwelt sind wir hier? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Wir müssen es selber in die Hand nehmen. Irgendwann müssen die ja verstehen, dass was, wir... Was, dass wir stinknormale Deutsche sind? Ich bin hier geboren. Meine Eltern sind hier geboren. Ruth und Franks Familien waren schon immer in Deutschland. Wir werden trotzdem niemals Deutsche für sie sein. Trotzdem ist das unser Zuhause hier. Und wenn dein Zuhause... Wenn dein Zuhause zerstört wird, dann... baust du es wieder auf. Okay. Auf. Was soll das alles? Ja. Also ich meine, alleine die schauspielerische Leistung von diesen 2 Leuten. Ich war, wo sind wir hingekommen? Ey? Also, die aufstrebende Hauptkommissarin Nadira Abaza, die haben wir gerade gesehen, mit arabischen Darf Wurzeln. Darf ich noch mal kurz sagen, was mein erster Eindruck ist, nachdem ich mir, bevor wir uns den ganzen Kontext zu Gemüte führen, mein erster Eindruck ist, in Deutschland ist es gefährlich für Juden wegen der Polizei. Das ist mein erster Eindruck und das finde ich schon mal krasse Verzerrung von der Realität. Also. Die aufstrebende Hauptkommissarin Anadira Abasa mit arabischen Wurzeln lässt sich nur ungern loben. Typen wie das arabische Clanoberhaupt Ali festzusetzen, ist nun mal ihr Job. Unabhängig von Herkunft oder Glauben. An erster Stelle sind wir alle deutsche Staatsbürger, sagt der jüdische Oberstaatsanwalt Frank Löw, der daraufhin ermordet wird. Die erste Spur führt hin zu einer rechten Stiftung und deutet auf einen rassistischen Tathintergrund hin. Löw war in einem rechten Netzwerk auf der Spur. Die Suche nach seinem Mörder führt zu Nazis, die behaupten, keine zu sein. Und damit in die eigenen Reihen der Polizei. Besonders am Herzen lag der Drehbuchautorin die Darstellung des Miteinanders verschiedener Religionen. Der Film zeigt die Beziehung und die alltägliche Zusammenarbeit zwischen Juden und Muslimen. Ihr klares Statement dazu, das ist keine Utopie, das ist das wirkliche Leben und entspricht meiner persönlichen Erfahrung in Deutschland. Alter Schwede. Der feuchte Fiebertraum deutscher Drehbuchautoren, die viel lieber Märchenbücher anstatt Krimis schreiben würden und dringend darauf angewiesen sind, sämtliche Filmfördergelder einzustreichen, damit sie ihren ungehemmten Cannabiskonsum finanzieren können. Mit einer mit konstruierten Dialogen aus der naiv-blöden Gedankenhölle einer Heidi Reicheneck oder Britta Hasselmann, voll Wunschdenken und irrer Vorwürfe. Ich könnte die Polizei über jüdisches Leben aufklären, damit sie versteht, dass auch wir ganz normale Deutsche sind. Oh Gott, oh Gott. Bei dem rechtsextremen Täter hatte ich komischerweise irgendwie ein muslimisches Opfer im Kopf. Also das mit dem Juden besticht ist im Nachhinein. Naja, gut. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, sind es vielleicht gar nicht so schlechte Schauspieler, dieses Drehbuch ohne zu lachen vorzutragen, ist nicht einfach, glaube ich, ja. Oder ohne sich zu empören, was man da für Quatsch erzählen soll. Vielen Dank an Eddie Graf für die Zusammenfassung. Eddie 1412 auf Twitter. Und täglich grüßt die Istanbul-Konvention. Ja, es ist mal wieder soweit. Oh, da spricht der Ole Schaus mal wieder. Ich fasse es nicht. Ja, die Grünen haben es eingereicht. Wir müssen mal wieder über die Istanbul-Konvention reden. Das war wieder das übliche Gegreife. Die AfD, wenn die richtig cool wäre, dann 15 Jahre alte Ding machen, aus dem immer mehr Leute wieder aussteigen und lass es doch mal endlich hemmungslos umsetzen. Ja. Wenn die AfD cool wäre, würde sie jetzt einen Antrag einreichen, das in Konstantinopel-Konvention umzunehmen. Ja, stattdessen haben die gesagt, dass man das abschaffen soll, Istanbul-Konvention, wo ich dafür bin, und stattdessen das Geld, die war woanders reinsteckt. Und natürlich ging es auch wieder darum, wie viele Ausländer davon betroffen sind und so. Und Ulle und die ganzen anderen, die dafür reden. Zwei oder drei Leute nur gesprochen? Oder? Nee, also, das ist ja eine Zwischenfrage. Es war wieder. Frau Esten gibt es auch noch, habe ich gemerkt. Oh, please. Ihr darfst auch noch was zu sagen. Ja, es ist halt alles wieder nicht konkret. Es gibt viele Fälle von diesem und viele Fälle von jedem. Und die Wissenschaft zeigt, es gibt viele, wo ich mir wieder so denke, ja, wenn die Wissenschaft das zeigt und wenn das alles untersucht ist, dann sag doch mal die Zahl. Also. Ich meine, die negativen Folgen dieser Konvention treffen nur Männer. Und guck mal, wie viele Männer reden. Würde ich nicht sagen, jetzt unbedingt, weil das Ding mit der Istanbul-Konvention ist ja, da steht ja im Endeffekt jetzt nicht so viel drin, was man jetzt wirklich konkret, also da steht jetzt nicht, bitte änder Gesetz Y in irgendwas dann zu Lasten von Männern, sondern es ist ja vielmehr halt eben so ein Allzweck-Kulturkampf-Ding. Weil sie ja sagen, dass diese ganzen Gründe, warum es diese Gewalt gegen Frauen gibt, ja daran liegen, dass die Männer halt falsche Ansichten, also dass es überhaupt Vorstellungen davon gibt, was Männer und Frauen überhaupt sind und dass aus diesen Vorstellungen halt irgendwie dann raus wächst, dass die Männer den Frauen überlegen sind und so. Und das ist ja ein Ankerpunkt natürlich für jede Art von Kulturkampf, die sie da betreiben wollen. Und Auflösung von Geschlechtern und so. Das ist ja gerade das Problem, dass es halt eben nicht hinreichend irgendwie ist, wir haben Problem X erkannt und die vorgeschlagene Lösung wäre Y oder so, sondern es bleibt ja, halt eben auf dieser allgemeinen Ecke, womit man dann immer wieder wedeln kann und immer wieder behaupten kann. Und das ist halt eigentlich auch das, was hier jetzt wirklich gefehlt hat, dass man diesen Leuten halt eben sagt, ja, diese Probleme gibt es, aber nur weil ihr diese Probleme benennt, heißt es noch nicht, dass ihr sie auch gelöst habt. Und nur weil ihr meint, dass eure Ideen auf jeden Fall dazu führen, dass diese Probleme gelöst werden, ist es aber keine Tatsache. Und ihr habt nämlich keine Ahnung in Wahrheit, wie das funktioniert. Und diese Probleme sind eigentlich auch nicht zu lösen. Es wird immer Gewalt geben und man kann das nur partiell halt eben lösen. Und dann muss man auch verschiedene Dinge da miteinander abwägen. Und es ist auch bei weitem nicht so, dass immer nur Mann, Täter, Frau, Opfer und diese ganzen Ideen, die ihr da habt. Und da kann man auch zurückgehen in die Geschichte von dieser ganzen Frauenhausbewegung und auch so mit dieser Erin Pizzi, die das ja in England und Kanada vorangetrieben hat und die ja meint, dass das damals, als sie das eingeführt hat, ich glaube, das war in den 70er Jahren, bevor sie da rausgetrieben wurde von Feministinnen, dass im Endeffekt diese Frauen, die sie da hatte in diesen Frauenhäusern, im Endeffekt genauso gewalttätig sind wie die Männer und also in vielen Fällen und dass auch gegen die Kinder da ganz viel Gewalt von den Frauen auch ausgeübt wurde und das sind alles so Sachen, die man in solchen Diskussionen überhaupt nie hört. So als ob das überhaupt gar nicht existieren würde. Und es war bei der Erin Pizzi halt so, dass sie da gemeint hat, werde ich nie vergessen, dass sie damals den Kindern richtig so Zettel mit einer Sicherheitsnadel irgendwie auf den Rücken gepinnt haben, wo drauf stand, Children are not for hitting, also Kinder sind nicht zum Schlagen da. Und das hat die mal erzählt, dass sie das damals irgendwie so gemacht haben, damit die Frauen da nochmal drüber nachdenken. Ja, ich meine, es unterschiedliche Vorstellungen der Länder werden zusammengebügelt, überbügelt von dieser Istanbul-Konvention. Und das eigentlich das von Grund auf das Falsche daran ist. Ja, gut, da sagen ja die diese unterschiedlichen Vorstellungen haben, die sagen ja im Regelfall, wir sind da gar nicht dabei. Ne? Also es gibt ja genug Länder, die da entweder gar nicht eingestiegen sind oder jetzt halt eben nach Jahren halt eben festgestellt. Ja, aber vor allen Dingen ist es eben so, die dürfen ja auch ihre unterschiedlichen Vorstellungen haben. Das ist ja nach Subsidiaritätsprinzip wäre das gar kein Problem. Sondern jeder Staat in dieser Beziehung seinen eigenen Krempel machen. Man muss das nicht EU-weit regeln, wenn es nicht nötig ist, weißt du? Das ist ja auch nicht EU-weit. Das ist ja das Prinzip gewesen. Das ist ja auch nicht EU-weit. Die Konvention ist doch von der EU. Nein, das ist nicht von der EU. Das ist vom Europarat. Der Europarat ist nicht identisch mit der EU. Der Europarat ist ja dieses komische Menschenrechtsgremium, was wir irgendwie haben. Aber für die gilt das Subsidiaritätsprinzip nicht, oder wie? Wo ja auch irgendwelche merkwürdigen afrikanischen Länder, glaube ich, auch irgendwie drin sind oder so. Aber auf jeden Fall Russland auch mit dabei war und lauter so ein Kram. Also es war ganz merkwürdig irgendwie. Deswegen ist das ja auch eine Istanbul-Konvention halt mit Türkei mit drin. Ne? Die sind ja nicht in der EU. Die sind auch wieder ausgetreten. Ja. Und ja, also, und es schreibt ja auch keine konkreten Gesetze vor, das meine ich ja. Ne? Es ist ja halt nur so ein Pamphlet, wo aber halt eben klar gesagt wird, der Grund für dies ist das und es gibt diese und jene Sachen und der Grund ist halt eben dies und das. Und das ist ja gerade das Problem, dass sie halt diese Sachen dann benutzen können und dann immer wieder sagen können, ja, um diese Probleme, die könnten wir alle schon lange gelöst haben, wenn wir endlich unsere Ideologie halt auf 130% halt drehen würden, dann dann könnten wir das ja machen. Aber ja, und die haben halt auch ein Vorfeld und diese ganzen Sachen da auf jeden Fall schon lange dabei und haben halt ganz viel dazu beigetragen, dass es halt bis rein ins konservative Lager halt die Leute davon halt überzeugt sind. Und ja, dann ging's, die mehr, CDU ne? hatte dann da als tollen Einwand nur quasi als Vorwurf, dass man ja dieses nordische Modell die Grünen nicht haben wollen und deswegen sind die ja überhaupt gar keine Freunde von den Frauen. Weil in Wahrheit muss man ja dieses nordische Modell haben. Und da hat die dann auch einfach mal so behauptet, dass man ja in diesen skandinavischen Ländern halt sehen könnte, dass das ja super funktioniert und dass sich da alles ändert, wenn man das einführt. Und da dachte ich mir dann auch schon wieder so, ja, also dafür, dass sich da alles ändert. Ich habe mir ja damals diese Sitzung da angeschaut im Bundestag, wo sie diese Expertenanhörung da hatte. Das wurde gestreamt zu diesem nordischen Modell. Und da gab es also die Leute, die sie eingeladen hatten, die selber irgendwie so dann Arbeit danach gehen, die haben halt gemeint, das ist nicht gut für uns und das wollen wir nicht haben. Und die von irgendwelchen anderen Organisationen haben halt gesagt, ja, im Endeffekt ändert sich alles dadurch. Die ganze Ansicht, was überhaupt Frauen sind und so, das wird sich alles rapide ändern, dadurch, dass wir dieses freie Bestrafung-Ding irgendwie einführen bei uns, wo ich mir schon dachte, so, ja, okay, das wird sicher nicht passieren. Das ist nur eure Idealvorstellung, die ihr da habt. Und das wurde jetzt auch wieder behauptet, das würde sich da zeigen, wo ich mir dann wieder dachte, ja, warum habt ihr das dann damals nicht konkret irgendwie benannt an irgendwelchen Faktoren, wo sich das dann dran zeigt, Weil wenn ihr jetzt irgendwie sagt, das hat sich da gezeigt, dann muss sich das ja an irgendwas jetzt zeigen, an irgendwas, was man festmachen kann. Oder hat sich da einfach nur gezeigt, dass man es eingeführt hat und man dann einfach davon träumt, dass das dann so ist? Oder wie zeigt sich das dann da? Also das war wieder halt total unterirdisches Niveau, einfach nur Talking Point, Talking Point, Talking Point. Im Endeffekt hätte man halt auch einfach da die von der letzten Debatte die Aufzeichnung nochmal wieder abspielen können. Das hätte sich auch nicht geändert. Und ja. Aber ja, ich meine, wie gesagt, die AfD hat zwar gesagt, man müsste das abschaffen mit der Istanbul-Konvention, aber jetzt irgendwie eine richtige Analyse, warum das jetzt falsch ist. Und dann sei es halt nur das, was ich gerade schon gesagt habe, den einen Satz, dass es halt eben davon ausgeht, von falschen Prämissen. Und dass es deswegen halt nicht dazu führen kann, dass halt irgendwelche Veränderungen sich wirklich zum Positiven ergeben. Das würde ja schon reichen als Anmerkung. Aber nee, man regt sich dann nur drüber auf, dass die Leute es nicht wahrhaben wollen, dass die Migranten doch die Bösen sind. Und das haben sie natürlich ihre Zahlen dafür, die auch nicht verkehrt sind, aber das tut halt jetzt der Sache jetzt auch nicht wirklich so viel gut, außer dass halt eventuell halt Leute sich zu Hause sitzen und denken, ja, die anderen kann ich nicht mehr wählen, nur die AfD, und das ist ja wahrscheinlich auch Sinn und Zweck der Sache, aber halt nicht. Ja, ich finde, seit die FDP weg ist, ist da eben die Kritik an solchen Themen eben auch sehr klein geworden. Ja gut, das war ja bei FDP ja leider auch nicht besonders. Das war schon klein, besser. Bei denen ist es noch kleiner geworden. Ne? Ja. Bei denen haben sie ja auch immer nur die Leute dahingesetzt, die halt eben überzeugt waren von dem ganzen Kram. Und es ist ja sogar so, dass selbst eine Katja Adler, die ich ja eigentlich sehr schätze, aber bei diesem Feminismus-Thema-Kram, da hat sie ja auch wenig Ahnung und schlägt halt auch in die Kerbe. Die hat sich ja noch damit gebrüstet, dass sie ja kurz vor Ende von diesem Ding haben sie ja so ein neues Gewaltschutzgesetz da auf Plan gesetzt, was ja auch nichts anderes war als irgendwelche ja, Annahmen zu treffen und dann da irgendwie Geld drauf zu werfen und irgendwie zu sagen, Leute haben jetzt Ansprüche darauf, dass auf irgendwelches Geld, und das wird halt auch nichts verändern. Aber da war man ja super stolz drauf, dass man jetzt endlich was getan hat, weil die Leute halt wirklich denken, und das sind halt nicht nur die verrückten linken Leute, sondern das sind halt ganz viele Leute, die halt denken, dass man das einfach nur entscheiden muss. Das sind einfach diese dummen Männer und so und irgendwelche anderen Leute, die genauso dumm sind wie die, und da muss man einfach sagen, nein, der Staat sagt nein, es ist falsch und macht schon super schlaues Gesetz und dann löst sich das alles in Luft auf, die Probleme. Und es hat auch alles keine negative Auswirkungen oder so in keinster Weise auf irgendwen. Das kann man einfach so entscheiden. Ja. Das Übliche halt. Dieses Jahr hatte ich erst gar nicht mitbekommen, habe ich aber überhaupt nichts von gehört von irgendwem, aber das gab es auch jetzt vergangene Woche. Anpassung der Regelungen zur Vaterschaftsanfechtung. Es geht da bestimmt darum, irgendwelche Leute, die Vaterschaften anerkennen, die es aber wahrscheinlich nicht sind oder so, ja? Wie nein. Mr. Cash Money oder so, nein? Nein. Okay. Also, wir haben ja... Das wurde ja auch kaum irgendwie drauf eingegangen, dass unser super toller, ich glaube, das war hier noch der Justizminister, der auch mal Außenminister war, der kleine Heiko Maas. Ach so. Und der hat ja irgendwie so eine Neuregelung geschaffen, dass du jetzt quasi, wenn du später feststellst, dass dein Kind, was du dachtest, was dein Kind ist, gar nicht biologisch dein Kind ist, dass du dann bis zu einer gewissen Schwelle, wo du das gedacht hast, dann quasi keine, also nicht mehr irgendwie sagen kannst, so, ja, jetzt will ich auch mein Geld zurückhaben oder so, oder irgendwelche Handhabe hast. Und das haben die damit gerechtfertigt, dass sie dann irgendwie sagen, so, ja, wieso, du hast ja gedacht, du bist der Vater, also du hast ja im Endeffekt Familienleben gehabt mit dem Kind, und das, dann ist das doch alles gut, so. Und du hast ein Familienleben gehabt, du hast dein Kind die ganze Zeit vermisst und konntest dich sehen, ein tolles Familienleben. Nee, in diesem Fall meinen die halt, wenn dir ein Kind untergeschoben wurde. Also das, so, das war okay. Damals. Ach, und, ein Kuckuckskind. Ah, und da sagen die dann halt so, ja, jetzt hast du keine Handhabe, weil du hast ja Familienleben gehabt mit dem Kind, und deswegen ist das jetzt halt egal und Pech gehabt. Und die Frauen sind ja sowieso raus aus allem, die können ja eben erzählen, was sie wollen. Also das ist dein Kind, ja klar, ist dein Kind auf jeden Fall, hab ja nichts gemacht und so. Und also die sind ja sowieso schon mal raus von jeder Art von irgendwie Verantwortung für irgendwas. Und das ist ja sowieso klar, aber auch da ist es dann halt auch so gewesen, dass du dann auch irgendwie dann nicht mehr, glaube ich, den anderen, den richtigen Vater dann irgendwie dafür, von dem das Geld dann wiederholen kannst oder so. Und ja, irgendwelcher anderer Schaden oder so ist ja sowieso nicht entstanden, weil war doch prima, hast ja gedacht, du bist Vater und so. Und diese Geschichte jetzt hier ist also quasi die Kehrseite davon, dass auch genauso die einfach so sagen, so ja, wenn jetzt da jetzt ein Mann einfach ist und der ist quasi, der hat quasi mit diesem Kind diese Bindung halt aufgebaut, der ist quasi bis zu einer gewissen Schwelle der Vater von dem gewesen, dann kannst du da auch nichts mehr anfechten, wenn du jetzt sagst, ja, ich will aber auch mit meinem biologischen Kind halt irgendwie Umgang haben oder so. Und da hat jetzt das Verfassungsgericht irgendwie geurteilt, dass das so halt nicht gehen würde, diese Regelung, und dass die da jetzt nochmal ran müssen, aber nur halt in diesem Fall von wegen, wenn der Vater jetzt möchte, dass seine Vaterschaft anerkannt, also der biologische Vater möchte, dass seine Vaterschaft anerkannt wird. In diesem anderen Fall irgendwie, zumindest bisher, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es das nicht. Also jetzt in dem Fall von demjenigen, der denkt, dass es sein Kind ist und dann später herausfindet, dass es doch nicht sein Kind ist. Ja, und damit mussten sie sich jetzt hier wieder beschäftigen, wohl über. Ich habe es mir aber noch gar nicht angucken können. Ich habe jetzt nur kurz vor der Sendung, halt, als ich Sachen durchgegangen bin, nochmal gesehen, dass das ja auch irgendwie wahr war, wollte das hier schon mal zeigen. Ja, und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil die Argumente, da bin ich auch mal gespannt, was ihnen da wieder irgendwie rumgeistert, was da jetzt irgendwie die großen Probleme sind oder so, und ob da irgendjemand mal zur Sprache bringt, dass es vielleicht in diesem Geflecht von ein Mann, noch ein Mann und Kind irgendwie noch so eine Person gibt, so eine erwachsene, geschäftsfähige Person, die irgendwie irgendwelche Dinge damit zu tun hat. Oder ob das komplett irgendwie... Ja, das Wichtigste ist, dass man keine Gentests einführt oder so, schon gar nicht verpflichtend, ne? Ja. So. Ja, da könnte man ja einiges mit rausfinden, sondern die Wahrheit, der Wahrheit Raum geben. Oder ja, aber auch an der Stelle, ne? Wieder. Oh nein, so, ne? An anderer Sache, da reden sie die ganze Zeit immer von mein Körper, mein dies, mein jenes, Selbstbestimmung, bla bla bla bla, tralala. Und aber in diesem Feld, weil es halt mega teuer ist, ne, also dieses ganze Ding, wenn jetzt da kein Mann da ist, der das bezahlen will, dann muss die Gesellschaft ja dafür wuppen. Und das will halt keiner. Und deswegen ist es den Leuten einfach egal. Ne, ist denen ja egal. Wenn die Männer das dann nicht richtig gelöst kriegen, so haben die ja selber ihr Problem. Und Hauptsache ist einer da, der dafür bezahlt. Das andere interessiert uns ja nicht als Gesellschaft, sage ich jetzt mal zugespitzt. Aber so ist es ja im Endeffekt. Ja, sicher. Wer soll den Frauen helfen, wenn die Männer auch Hilfe brauchen? Ne? Apropos Männer, die Hilfe brauchen. Ein Fall aus Österreich, aus einem Buch eines Mittelschuldirektors. Das ist schon das zweite Buch von ihm. Das ist ein sehr offenherziger Mann. Der Wiener spricht im Buch von einem Kultur- und Religionskampf im Klassenzimmer und appelliert an die Durchsetzung des Kopftuchverbots in der Schule. Das Thema Religion zieht sich durch den gesamten Schulalltag. Der Islam ist allgegenwärtig, alles ist Haram oder Halal. Immer mehr Mädchen tragen Kopftuch, beziehungsweise inzwischen Niqab und Abaya, das ist langärmlich und bodenlang. Islamische Regeln werden von den Kindern diskutiert. Unter anderem erzählt er halt von dem einen jungen Mann, guter und kompetenter Eindruck, Klassenlehrer fehlen, deswegen wird er bald als Klassenlehrer eingesetzt, mit Erfolg. Die Kinder lieben ihren neuen Klassenvater, auch die Eltern und die Schulleitung sind zufrieden. Als nach einigen Wochen bekannt wird, dass der Lehrer homosexuell ist, beginnen die Probleme. Ein muslimischer Vater beschwert sich, dass diese Situation mit den islamischen Grundsätzen unvereinbar und für seinen Sohn unzumutbar ist. Er besteht darauf, dass der Mann sofort gekündigt wird. Als er damit nicht erfolgreich ist, fordert er einen Schulwechsel des Lehrers. Auch dieser wird abgelehnt. Doch der muslimische Vater gibt nicht auf. Als letzten Ausweg einigen sich die Schulleitung und er schließlich auf einen Klassenwechsel für seinen Sohn. Ja, eine deeskalierende Entscheidung, sagen manche. Ich würde sagen, nee, auf keinen Fall sollte man sowas tun. Keinen Millimeter sollte man dem entgegenkommen. Und dem Mann ganz klar sagen, wenn du das nicht möchtest, dann gibt es andere Länder, in denen dein Sohn in so einer Kultur aufwachsen kann, wie du sie offenbar für ihn willst. Und Österreich ist es eben nicht. Ja. Aber ja, so Leute bekommen weiterhin ihren Willen. Und das wird nicht besser werden. Ja, das hier ist mehr ein sehr langer Artikel mal wieder. Irgendwie bringe ich in letzter Zeit in Folge immer wieder diese langen Dinger mit. Vom Herrn Steinhoff. Professor am Department of Politics and Public Administration der Universität Hongkong. Der schreibt hier einen wirklich langen Artikel. 23 Minuten Lesezeit zeigt man uns da oben an. Über die LGBTQ und vor allem die TQ-Bewegung und ihre Nähe zu Menschen. Die Plus-Leute quasi, die MEPs, krumme 13 und so. Die sich zu Kindern hingezogen fühlen, sexuell. Und über die durchaus vorhandenen historischen Verbindungen, so Sachen wie Kendler oder Kinsey, werden hier angesprochen. Auch neue Entwicklungen, wie die Sache, sich als sogenannte Minor Attracted Persons zu framen. Julie Bindel kommt hier zu Wort mit ihrem als Lesbe möchte ich nicht mit diesen Leuten in einen Topf geworfen werden, die natürlich die neueste Ergänzung dieser Regenbogenkoalition sind und nichts weiter als ein Gender bedeuten. Und er spricht auch an, dass es immer mehr LGB-Gruppen und Aktivismus gibt, um sich halt eben abzugrenzen, weil man halt klare Tendenzen und Linien erkennt. Herr Böhmermann wird genauso erwähnt wie die Drag Queen Story Hour. Wir haben hier wirklich, wirklich, wirklich eine große Hafenrundfahrt, was Transideologie, Geschichte und Gegenwart angeht und wie auch eine Einordnung, inwieweit Vorurteile in dem Bereich halt vielleicht keine Vorurteile sind oder doch. Das können wir hier nicht entscheiden. Aber die Indizien gehen in eine klare Richtung, sage ich einfach mal. So ergab eine Studie, dass Kleinkinder mit Sexualität konfrontiert sein können und dass das normal ist und unbedenklich ist, die sehen natürlich diese Zusammenhänge auch nicht. Ne, die denken ja gleichzeitig, ja, das ist doch so ein netter Mann oder so eine nette Frau, die würde doch niemals ein Kind so anfassen, weil die das geil findet, die will nur dann was beibringen. Ja, es ist weit verbreitet leider, diese Denkweise. Und er klammert das Ganze halt mit dem Verfahren gegen die Frau Behrendt von der AfD, die ja auch entsprechende Äußerungen gemacht hat und da jetzt mit juristischen Mitteln verfolgt wird. Eine Grundgesetzänderung, der feuchte Traum aller Pädophilen sozusagen, pun intended, schreibt er, nämlich eine Grundgesetzänderung, welche den Schutz einer sogenannten sexuellen Identität festschreibt. Natürlich wird einem von interessierter Seite eiligst versichert, dass dies, so denken Sie, durchaus nicht Pädophilen zugutekomme. Aber wer das glaubt, glaubt auch dem nackt vor ihm stehenden bärtigen Penisträger, dass er eine Frau ist. Frauenorganisationen haben bereits einen Aufruf gegen diese vorgeschlagene Grundgesetzänderung gestartet und überzeugend dokumentiert, dass der unklare Begriff der sexuellen Identität, der alle Grenzen zwischen sexuellen Orientierungen, Präferenzen und Perversionen vermischt, es Pädophilen ermöglichen würde, eben als Gleiche unter Gleichen dazustehen. Warum tut die CDU das? Die bürgerliche Partei der Mitte, in Anführungsstrichen, zählt auch sie, um das Engels-Zitat nochmal aufzugreifen, neuerdings angesichts von den Fahnen gehender Wähler Päderasten. Vielleicht liegt es aber auch an der falschen Fahne. Die Deutschlandfahne wäre der Regenbogenfahne durchaus vorzuziehen. Nicht nur beim Hissen auf Gebäuden, auch in der Politik und Justiz. Vielleicht sollte sich das auch die Göttinger Staatsanwaltschaft zu Herzen nehmen. Ja, wie gesagt, wenn Leute euch sagen, nee, aber es gibt doch gar nicht, da gibt es keine Verbindung und das sind alles Vorurteile, habt ihr einen Artikel, den ihr ihnen schicken könnt und sagen könnt, hier, steckt da mal 23 Minuten der Zeit rein und dann reden wir weiter. Gerne. Das ist lustig. Das hast du die Woche gepostet irgendwann? Ja, Und ich habe es gerade in dem Moment, irgendwie hatte ich die ersten 12 Minuten gesehen oder so, als das aufploppte. Fanfiction ist auch very deviant oder so, ne? Abseitig oder so. Zeug. Fanfiction, was hast du denn? Ja, da überall drin? Mary Sue's und 12 Inserts, ne? Ja, und Geficke. Smut, wie sie es so schön ausdrückt. Ja. Genau, also das ist hier von dem YouTube-Kanal The Second Story, den ich noch gar nicht kannte, aber irgendwie ist dieses Video halt mir reingespielt worden. Es ist gerade mal 4 Tage alt, also es ist diese Woche erschienen. Und das heißt, Fanfiction has destroyed writing and everything else. Also die Fanfiction hat das Schreiben und alles andere zerstört. Ich kann dir ziemlich sicher sagen, dass Echo Chamberlain dran schuld ist. Würde ich sagen. Das aber das sein, ist so ähnlicher Content. Und dann werden sie sagen, wer das mag, mag auch das. Ja, und ich habe auch dann noch ein paar andere Videos von ihr geschaut, die ich auch ganz interessant fand. Also werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Es ist ein guter Kanal und die Dame kann auf jeden Fall auch gut reden und steckt auch viel Arbeit drin. Also das Video ist alleine 1 Stunde lang und von der Zeit ist auch eigentlich nichts jetzt groß verschwendet. Ich habe es mir zwar auf zweifache Geschwindigkeit angehört, das ist nur 1/2 Stunde lang, aber ist schon, hat Substanz auf jeden Fall. Und ja, es geht halt um Fanfiction, die halt mit Harry Potter groß geworden ist, wie sie sagt, also und dem Shipping, ja, das kennen wir ja auch. Da gab es ja auch eine gewisse Dame, die sich damals über Gamergate aufgeregt hat und dann einen Shipping-Vortrag auf der Republika gehalten hat. Fällt mir dazu direkt ein, wenn ich das Wort Shipping höre. Also halt diese Art und Weise, dass man halt irgendwelchen fiktionären Charakteren, die keine Beziehungen in der Geschichte miteinander haben, diese Beziehungen dann andichtet, weil man das irgendwie richtig findet, wenn die irgendwie zusammenkommen. Und das ist halt mit Harry Potter irgendwie so richtig wohl durch die Decke gegangen. Und da gibt es dann Internetforen und eine Zuschauerin von uns war mal Jugendbeauftragte da, wie heißt es, Jugendschutzbeauftragte von so einem deutschsprachigen Fanfiction-Forum sogar. Ich weiß nicht, ob ihr uns immer noch zuhört, aber das war vor ein paar Jahren mal, hatten wir uns mit der, war die bekannt und die hatte mir auf jeden Fall mal erzählt, dass es wohl auch irgendwie so einen bekannten deutschen Fußballspieler gibt, der da anwaltlich dagegen vorgegangen ist, dass er da auf dieser Seite also in ganz wilden Fantasien irgendwie eine Rolle gespielt hat und die mussten dann halt versichern, dass sie dafür Sorge tragen, dass das also, dass dieser Herr, wenn dann nur in der Form da drin auftaucht, halt als Fußballspieler und nicht in irgendwelchen anderen Formen. Und das sagt die Dame hier auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie heißt, aber die Dame hier halt von dem Kanal, The Second Story, dass also dieses Hillary Ding... Hillary Lane schreibt der Störenungeheuer. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das ihr Name ist. Und ist ein Frauenname und der taucht im Chat auf. Auf jeden Fall, sie sagt auch, dass also diese Fantasien bezogen halt auf reale Personen, die es wirklich gibt, wenn jetzt Männer sowas irgendwo äußern würden, dann würden die Leute halt meinen, das ist Stalking, das ist schlimm und so, ne? Und die würden nicht halt sagen, so, ja, ist doch bestens irgendwie unsere Fantasie, tralala, ne? Das war auch an einer Stelle, wo sie das meint, fand ich auch sehr Sinn, also ergibt Sinn. Und ja, sie schreibt halt erstmal, dass da halt so viel Self-Indulgence mit dabei ist, also dass man quasi immer nur so schreibt, dass es einem halt selber befriedigt. Befriedigt, genau. Und halt nicht irgendwie denkt so, ja, das wäre jetzt irgendwie gut, wenn das die Geschichte oder die Charaktere irgendwie, sondern man nimmt halt auch alles eigentlich zurück, was irgendwie, wo man halt an irgendwelche, ja, wo man halt Leute jetzt wirklich auch irgendwie schlecht darstellen lassen muss oder so, obwohl man das halt eben nicht gut findet oder so. Und man macht es sich halt so einfach wie möglich, könnte man das, glaube ich, am besten zusammenfassen. Und geht da irgendwie keine... Also begibt sich nicht irgendwo hin, wo man mal irgendwie mal eine Entscheidung irgendwie treffen muss, die einem vielleicht selber nicht so richtig gut gefällt oder so. Und die Triggerwarnung, also dass man überall mal Triggerwarnung davor schreibt, das macht man dann schon, aber in dem ganzen Kram hat man dann halt häufig halt wirklich Sachen, die so abwegig sind. Also sie hatte irgendwie so ein Beispiel mit Hunden irgendwie, toten Hunden, die man nicht essen soll oder so. Da gibt es irgendwie so eine extra Subkategorie dafür. Oh mein Gott. Also wirklich lauter Zeug, wo halt ein normaler Mensch überhaupt nicht drauf kommen würde. Dass es überhaupt Leute irgendwie interessiert oder so, geschweige denn, dass man da irgendwie selber irgendwelche Geschichten dann irgendwie drüber schreibt. Und das scheint halt wirklich auch eine Sache zu sein. Die hat eine extra Kategorie halt verdient. Ja, also ja. Die Trigger waren. Ja, macht schon irgendwie alles einen weiblichen Eindruck. Ne? Wie gesagt, im Endeffekt ist es teilweise dann auch verboten, nicht Stalking oder sonst was, solche Geschichten mit zu erfinden. Aber ich erinnere mich auch an so eine Geschichte, wo sie mal gesagt haben, die Helden von Filmen sollen für Männer so sein, dass sie sich da gut reinversetzen können. Und für Frauen sollen die am liebsten so sein, dass sie so sind wie sie selbst. Und das findet man natürlich dann bei diesen Fanarts auch. Ja, ne? Nicht reinversetzen. Sich selber da reinmachen. Meinst du dann, dass sie so sind, wie sie sein wollen? Und dass bei den Frauen so sind, wie sie schon sind? Das meinst du wahrscheinlich. Ja, so eine Art, genau. Ja, wie sie sein wollen würden, genau. Ich fand den interessantesten Aspekt an dem Video eigentlich diese Sache, dass sich Literatur damit langsam aber sicher in so eine Skinnerbox für Ratten verwandelt, wie in diesem alten Olds-Milner-Experiment, wo sie direkt Rattenelektroden eingepflanzt haben und einen Schalter gegeben haben, wo jeder Tipp auf den Schalter ihr Befriedigungszentrum elektrisiert hat und sie einen Orgasmus mehr oder weniger gehabt haben. Es gab dann Ratten, die so oft auf das Ding gedrückt haben, dass sie nicht mehr gefressen und getrunken haben und daran verreckt sind. Und genau das ist diese Literatur im Endeffekt auch. Sie ist nur auf die Befriedigung der basalen Gelüste ihrer Leser ausgelegt. Und das ist normale Literatur eben nicht. Normale Literatur geht dahin, wo es weh tut. Normale Literatur tut Dinge, die dem Leser eine ins Gesicht hauen, aber mit der flachen Hand. Die Storys werden normale und weniger nachvollziehbar und auch nicht mehr interessant. Einfach nicht mehr interessant, weil es geht nur noch darum, ja, dann hat er den gefickt, dann hat er den und das war super. Und hier ist noch gepoppt worden und da ist noch gepoppt worden und es war super. Also es ist nur so leere Höhepunkte. Das ist, wie sich halt 100-mal am Tag einen runterholen. Grüße gehen raus an Rainer Winkler und liebe im Mittelalter. Ja, konkrete Beispiel bringt sie natürlich nicht, aber so prinzipiell halt schon, ja. Und sie meint ja auch, dass dadurch, dass viele von diesen, also dass ja wirklich so ist, dass auch erfolgreiche Autoren halt aus dem ganzen Lager kommen und dass ja auch diese Sachen mit 50 Shades of Grey und Twilight und sowas, das ist ja auch schon alles Fanfiction. Und dass es sich damit ja halt auch irgendwie selbst bestärkt, also dass du halt diese Fanfiction-Sachen hast und die sind dann erfolgreich, das ist dann wieder normale Literatur in Anführungsstrichen und da züchtest du dir dann halt die nächsten Leute dann rein, die dann später halt auch wieder Fanfiction machen und dadurch, dass viele von diesen Kategorien halt eine hohe Leserschaft irgendwie haben, also diese ganzen Dinge halt auch richtig nachgefragt werden, überlegen sich die Leute das natürlich dann halt auch zweimal, ob sie jetzt irgendwie eine langweilige Geschichte schreiben irgendwie, wo die Leute jetzt nicht groß geschippt werden und irgendwelche Fickerei da irgendwie drin ist oder so, oder ob man da halt reingeht dann in diesen Part, ne, wo halt die Nachfrage ist. Und das ist sicherlich auch ein Problem, ne, wo man ja bei anderen Sachen, Pornografie und so, ja auch immer dieses Argument halt bringt, dass sich das dann selber dann verstärkt und radikalisiert, wenn das irgendwie genutzt wird. Aber hier bei der Sache, weil es halt da nicht um junge Männer geht, die alten Incels und so, ne, da wird das halt wieder nicht problematisiert großartig. Also, das ist halt schon ein Unterschied, ja. Und ich wollte auch noch die anderen Sachen durchgehen, die sie hier als Kapitel hat. Also das kann ich auch noch gar nicht, dieses Wump. Da geht es irgendwie um Schmerzen und dass irgendwie Leute, wenn ihnen was passiert ist, nach diesem Schmerz irgendwie eine Erleichterung dann haben und da gibt es auch eine ganze Kategorie von Sachen, die halt irgendwie so angelegt sind, also auch mit richtig heftigen Geschichten irgendwie und ja, ist echt so eine Sache mit diesem Bump, hat also auch ein Wort und da gibt es ganz viele Kategorien, wo man dann da irgendwie gucken kann, wer dann wie irgendwie verletzt wurde oder so in irgendwelchen Serien und Zeug und auch sammeln die da alles irgendwie zusammen und dass man sich das dann da irgendwie angucken kann, was man da gerade braucht irgendwie. Oh, so Amputationsfetischismus, ja. Oder was? Nee, es geht wohl irgendwie darum, um die Erleichterung, nachdem man irgendwelche Schmerzen geführt hat, die sich da irgendwie einstellen soll. Und da gibt es Leute, die danach... Ja, sie meinte, die Schmerzen verschwinden aus der Darstellung und die Erleichterung bleibt übrig. Das ist irgendwie, dass es Wumpf dann irgendwie nur eine Befriedigungsäußerung wäre, ohne dann eben an den Schmerz vorher zu denken, der eigentlich dazugehört. Ne? Ja, und dann diese Self-Representation, also dass die Leute halt immer nur über das schreiben dürfen, was sie selber halt sind und nicht über andere Sachen, und Self-Insert halt, dass man, also wenn man nicht der Hauptcharakter in der Geschichte ist, dann muss man auf jeden Fall trotzdem noch da drin irgendwie drin vorkommen. Ja, dann diese ganze Sache mit dem Smut, also dass es halt alles wirklich sehr sexuelles Zeug ist. Genau, entweder als Romanzepartner oder als Deus Ex Machina, der am Ende alle rettet. Ja, und dann gibt es noch diesen Bereich des BL, was irgendwie für was Boy Love, glaube ich, irgendwie steht. Mhm. Und das ist halt ein Ding, wo also von Frauen für Frauen diese Geschichten da sind über schwule Männer, von denen einer irgendwie mindestens irgendwie immer, also beide sind irgendwie gut aussehend und sind eher so feminin halt, so dünn und also jetzt nicht irgendwie Arnold Schwarzenegger mäßig oder so, sondern halt das ganz genaue Gegenteil davon. Und das ist auch so ein ganzes Genre, vor allen Dingen aus Asien, wo irgendwie, wo es ganz viele Sachen irgendwie gibt, und sie meint, dass halt die ganzen Sachen, die man so kaufen kann an Büchern aus Japan und so, dass die alle irgendwie so einen Aspekt davon irgendwie enthalten würden. Ich werde nie diese eine Abteilung in dem Mandrake Comic Laden in Tokio vergessen, durch die wir durchgegangen sind. Schnell und verschämt durchgegangen. Was ist die schwule Abteilung oder was? Nee, das war, also da waren allein auf den Covern der Comics und die Figuren, die es da gab und so, da enough to make a grown man blush, auf jeden Fall. Also da. Okay. Ja, diese mädchenhaften Jungs, die so hübsch sind und dann als schwules Pärchen durchgehen, das schon, wenn das von Frauen besonders gemocht wird, keine Ahnung, eher asiatischen Frauen wird. Das sind Auswege für die, dass sie irgendwie, weil ihre Männer eben so klein sind, vielleicht. Im Westen wird es gelesen. Ich weiß nicht, ob das in Asien auch gelesen wird, aber im Westen wird es auf jeden Fall gelesen. Ich hätte das schon asiatischen Trend gehalten, aber okay. Schön fand ich auch ihre geschichtliche Herleitung, dass halt wir schon seit Jahren halt auf so einer Welle reiten, ne? Seit irgendwie, weil das alles irgendwie Fanfic vom anderen. 50 Shades of Grey war Fanfic von dem, und hier das mit den Vampiren da, mit den glitzernden Vampiren, war auch Fanfic. Und im Endeffekt dieser ganze BookTok-Scheiß, diese ganze New Fantasy-Welle mit den Pastellfarben, all diese Scheiße, das ist alles nur Fanfiction. Und echte Autoren, Pech gehabt. Wer will denn sowas lesen? Die Auflagen sind doch viel zu klein. Aber die Scheiße geht durch die Decke, weil sie halt irgendwelche Minotauren abmelden. Ja, und das meinen sie ja halt auch. Die Leute lernen halt nicht mehr, wie man überhaupt eine eigene Welt erzeugt, ne? Weil das halt immer nur so dieses Wiedercoin halt ist von anderen Sachen, wo man dann einfach nur die Beziehung dann irgendwie ändert. Aber die Charaktere sind halt welche, die man kennt. Und die Welt ist halt eine Welt, die man halt kennt. Und nicht eine, die man sich selber ausgedacht hat. Und das ist natürlich auch kreativ jetzt nicht besonders hoch. Es ist halt immer nur so diese Nabelschau, ne, von ich und meine eigenen Vorstellungen hier irgendwie, was ich irgendwie meine, was ich irgendwie brauche, meine Gefühle und so. Und das soll dann irgendwie, ne, also es ist halt auch gerade mit diesem Geschlechterdynamik, finde ich es halt super interessant, diese ganze Geschichte, weil ich habe das ja schon ein paar Mal geäußert, dass es mir halt oft so vorkommt, dass dieses Ding, wenn die Frauen immer meinen, so ja, die Männer, die wollen uns ja alle immer noch einschüchtern und dass wir Angst haben und weiß der Teufel nicht wie was. Und die sind also pervers und tralala. Ne? Grüße gehen raus an die radikal-feministische Ecke des Internets. Und dann hörst du halt wieder so ein Kram hier, was die Frauen da irgendwie selber schreiben und Frauen irgendwie irgendwie auch lesen zu Millionen, und das kommt mir halt vor wie Projektion, so, ne, als ob die halt denken, so dass die Männer halt genauso ticken wie sie und diese Sachen auch unbedingt total interessant finden und so, diesen ganzen perversen Krempel, und das ist halt nicht so, also Männer sind halt viel, viel simpler gestrickt. Wir brauchen da keine Shipping, was der Teufel nicht was. Also schon alleine diese BL-Geschichte. Na, also da merkt man ja schon wieder, da wird dann halt auf irgendwie so ganz komplizierte Art und Weise halt irgendwas, was man da irgendwie so projiziert in irgendwelche Männer, die es aber in der Realität ja auch praktisch gar nicht so richtig gibt oder so. Und das braucht man dann irgendwie, damit man da irgendwie dran, ja, es ist total wild. Ne? Also das ist wirklich, wirklich eine Welt, wo ich mir als Mann halt denke, so, okay, total außerweltlich. Also da habe ich gar keine Idee. Möchte man auch nicht bedienen, solche Vorstellungen. Nee, aber ja, also wie gesagt, es kommt mir halt echt so vor, dass es vielleicht daher rührt, diese Idee, dass irgendwie alle Männer irgendwie so unglaublich geil drauf sind auf so kompliziertes Zeug und irgendwie Leute nur in Angst und Schrecken irgendwie halten und so. Ja, genau, Fanfiction als Formation, das war, glaube ich, diese Geschichte halt mit. Ach ja, und hier hat sie auch so eine Collage von irgendwelchen Frauen, die hier verurteilt wurden, weil sie mit jungen Männern was hatten. Und ja, das ist halt auch immer so, ne, bei diesem BL-Ding und bei diesen anderen Sachen, da sind halt so viel minderjähriges Zeuges da dabei, wo die Leute dann auch minderjährig geschrieben werden. Und diese Foren, die sagen halt eben, ja, das ist schon, muss schon erlaubt sein, so, wir machen da keine Unterschiede. Und da sagt sie halt auch, und wenn man da was sagt, dann wird halt Zensur gesagt und so. Aber ich denke mir dann halt auch so, ja, ich meine, wir haben ja nicht umsonst, ist das ja ein Tabu, wo wir dann irgendwie sagen, so, nee, und wir wollen das ja auch nicht haben mit irgendwelchen KI-generierten Sachen oder so. Und wir wollen es auch nicht haben mit irgendwelchen Geschichten oder so. Also sorry. Da muss man halt sagen, so, es geht halt nicht. Ihr könnt halt solche Storys, die könnt ihr vielleicht für euch selber schreiben und auf euren Computer anpacken. Aber könnt ihr auf jeden Fall nicht irgendwie anderen Leuten zugänglich machen oder so. Das geht wirklich nicht. Und ja, die Leute sagen natürlich so, ja, ist doch Fantasie und so weiter und so fort. Aber das kannst du bei den anderen Sachen ja auch sagen. Also, die verboten sind mit Jugendlichen und Kindern und so. Ja, und dann halt die Decline of Literary Quality, weil es halt eben diese Fanfiction-Sache das halt füttert und da ja auch schon so viel drauf aufgebaut ist und die Leute halt nicht wissen, wie man eine gute Welt selber generiert. Ja, also war ein interessantes Video auf jeden Fall. Ja, und unser Chat hat auch zugestimmt, dass auch der Rest der Sachen von der Dame recht schauenswert ist. Ja, hatte ich mir auf jeden Fall auch auf Wiedervorlage gelegt. Das über Frauenliteratur zum Beispiel, warum die so im Arsch ist. Finde ich auf jeden Fall schon mal interessant. Ja, und die scheint auch nicht nur anti zu sein. Also ich habe auch ein Video gesehen, wo es, glaube ich, also es war auf jeden Fall eine fachliche Geschichte mit Schreiben. Also wie man es macht quasi. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich sagen soll, wie das Thema war, aber ja. Also es war jetzt auch nicht nur Anti. Und ich hoffe auch, sie lässt sich jetzt nicht von dem Erfolg von diesen Sachen dazu verleiten, jetzt nur noch, weil die hat noch nicht so viele Videos gemacht. Ich glaube, die ist noch nicht so lange am Start. Und ich hoffe, sie lässt sich jetzt nicht dazu verleiten, jetzt nur noch irgendwie zu sagen, alles ist scheiße, weil das muss ich halt auch nicht haben. Also. Ja, also dass die Leute so an ihrem Leistungsding festhalten, das ist eher bei Männern der Fall. So. Und funktioniert das, dann machen die es immer weiter. Naja, ich meine, ja, das beste Beispiel ist ja schon diese Geschichte halt, dass die Leute da die Sachen halt schreiben, auch weil es ja halt auch geklickt wird, ne, und das hat ja Leute interessiert. Und das ist ja schon in dieser Aufmerksamkeitsökonomie so ein Ding. Wenn du das halt merkst, dass natürlich irgendwas nachgefragt wird, dann willst du natürlich auch, dass die Sachen gesehen werden. Na klar, da hast du natürlich auch Sachen, die du selber sagen willst oder so, aber wenn es halt keinen interessiert, ist jetzt nicht jeder so unterwegs wie wir, dass wir uns einfach sagen, wir haben keine Monetarisierung, wir sammeln nichts ein, wir machen das im Endeffekt für uns sozusagen und aus Spaß an der Freude und gestalten das dann so, wie es uns halt interessant ist und wichtig ist, und wenn das dann sich keiner anguckt, ja, dann ist es halt so. Aber ja, also dafür steckt ja auch bei diesen Geschichten da halt auch eine Menge Arbeit dahinter und ja, Also, und die sind ja auch mit Bild da und so. Also, das wird ja auf jeden Fall mit reinspielen, dass man sich dann mit Sicherheit auch Gedanken macht, ob das jetzt überhaupt so sinnvoll ist, dann da noch irgendwie Tutorials für die Leute zu machen, dass sie was dazulernen, oder ob es dann nicht doch besser ist, irgendwie einfach nur die Welle zu reiten. Und weil es gibt ja ständig Sachen, es gibt ja auch, wird ja ständig auch was geliefert, wo man sich drüber aufregen kann, und das kann man schon machen, aber für mich wird es dann auch ziemlich schnell ziemlich langweilig, wenn sich dann nur aufgeregt wird. Und auch, ja gut, ich meine, klar, wenn man natürlich da eine gute Qualität halten kann in dem Aufregen, dann gucke ich es mir vielleicht trotzdem noch an. Aber weiß ich jetzt nicht, ob sie jetzt so viele verschiedene Takes irgendwie hat. Das wird sich zeigen. Ja, hier haben wir eine Studie aus dem letzten Jahr, die weite Beachtung gefunden hat, oft zitiert wurde in der Wissenschaft. Viele Studien bauen darauf auf. Und viele politische Policymaker haben diese Studie zum Anlass genommen oder sich von Lobbygruppen beschwatzen lassen, die zum Anlass zu nehmen, gewisse rechtliche Rahmenbedingungen in Gang zu setzen, weil hier geht es um wirtschaftliche Annahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und was sagt diese Studie im Endeffekt aus oder was soll sie beweisen? Ich fasse kurz zusammen. Sagt, wenn euch was bekannt vorkommt, ne? Klimaschäden sind keine ferne Zukunft mehr, sondern größtenteils bereits unvermeidbar bis Mitte des Jahrhunderts. Habt ihr schon mal gehört bestimmt. Selbst bei sofortigem Stopp aller Emissionen morgen würde das Welt-BIP bis 2050 um fast 19% schrumpfen. Die Kosten des Nichthandelns übersteigen die Kosten ambitionierter Klimapolitik bereits heute um ein Vielfaches. Wirtschaftlich ist sofortige Dekarbonisierung eindeutig rational. Starke Umverteilungseffekte. Die Länder, die historisch am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, globaler Süden, werden am stärksten getroffen. Massive Gerechtigkeits- und Entschädigungsfrage. Herkömmliche globale Klimaschadensmodelle unterschätzen die Schäden deutlich um bis zu 50% und mehr. Ja, habt ihr irgendwas davon schon mal gehört? Ja, also ja, es stimmt so nicht. Also ja, diese Studie sowie einige Grundlagenstudien, auf die sie sich bezogen hat, die sind ja jetzt offiziell auch zurückgenommen worden, ja, weil sie einfach methodologische und mathematische nicht nachvollziehbare Grundlagen beinhaltet haben. Ja, also einfach eine Studie, um zu sagen, hier, wir werden alle sterben. Ne? Und egal, es ist sechsmal billiger, in Klimawandel zu investieren, anstatt jetzt irgendwie die Folgen abzuwarten, und dann wird alles katastrophal. Also es ist wie so oft leider eine Studie gewesen, die einen Korridor aufgezeigt hat, und selbst die optimistischsten Annahmen, die angezeigt haben, waren so nicht nachvollziehbar, dass jetzt, ja, auf der einen Seite in der Wissenschaftscommunity herrscht Häme, auf der anderen Seite herrscht irgendwie betretenes Schweigen. Ja, und aber gut, die Taten, die sprechen ja für sich von vielen Regierungen jetzt. Ne? Vielleicht denken die sich auch einfach, okay, viele Sachen, mit denen wir Sachen gerechtfertigt haben, haben sich als nicht tragbar erwiesen. Vielleicht sollten wir den Kurs korrigieren. Aber die Rhetorik hat sich ja noch nicht verändert. Warten wir es ab. Aber später auch. Ja, sie würden es sicher beweisen, dass es teurer wird, wenn man nichts macht, sozusagen, als wenn man jetzt was machen würde. Und das ist eben schwer zu beweisen, weil das eben nur Prognosen sind. Da haben schon andere versucht, und das ist jetzt spektakulär gescheitert hier. Also, ja. Aber wie gesagt, diese fünf Grundannahmen, das ist so die Quintessenz, die ich gerade gesagt habe, wenn ihr diese Talking Points irgendwo gehört habt. Keiner von diesen Talking Points hat eine wissenschaftliche Grundlage mehr. Man kann nicht mehr sagen, Science says, ja. Bis 2050 wird das BIP um 19% schrumpfen. Ja, nee. Aber war das denn nicht diese Geschichte von dem Klimafolgeninstitut Potsdamer Klimadingsbums? Sie, oder so? Sie, ja klar. War das ja nicht auch das, wo sich die AfD immer aufgeregt hat, dass irgendwie die Studie nicht berücksichtigt wird oder so? Also ich glaube, es gab da auch noch irgendwelche andere Lesearten, die anderen Leuten angefallen haben. Hinter dem ganzen Kram. War das nicht auch irgendwie so, dass sie es quasi auch so verstanden haben, so nach dem Motto, wir brauchen eh nichts mehr machen, weil wir sind eh verloren oder so? Ja, manche Leute haben diesen Schlüsse daraus gezogen. Aber auch die haben da nicht wirklich, Recht gehabt. Ja, also ich meine, dass da was passiert mit dem Klima, klar, da verschiebt sich so einiges. Ne? Genauso wie sich was bei der Sonne verschiebt, beim Erdmagnetfeld verschiebt sich was, in der Erdmantelstruktur verschiebt sich was. Ja, es verändert sich so einiges. Ja. Stürmen die Maschinen, Amazon-Beschäftigte waren vor KI, die werfen dann ihre Sabots in die Maschinen, Zahnräder, ziehen sich genau. Werfen die Zahnräder. Genau. Es ist ein bisschen mehr die, also er meint nicht so sehr die Sabots, als eher die Luditen, die damals in Großbritannien die Webstühle, die automatischen und so zerstört haben, die Baumwollspinnereien. Genau. Und er wünscht sich mehr Luditen heutzutage. Das finde ich schon mal interessant. Also er wünscht sich Bewegungen, die aus rückwärtsgewandter Sicht auf die Dinge Sachen anzünden. Gibt es, glaube ich, schon. Naja, eben, also hast du mal die Infrastrukturanschläge dir angeguckt, so. Dann geht es halt die Allgemeinplätze, die KI, ne, die Jobs, die Energie, all das, bla bla, das ist alles super gefährlich. Genau. Aber ArbeiterInnen sind diesen Entwicklungen nicht hilflos ausgeliefert. Sie müssen nicht jede technologische Innovation akzeptieren oder gar mitentwickeln, die der Abwertung ihrer eigenen Arbeitskraft dient und noch dazu gesellschaftlichen Schaden anrichtet. Kannst du einfach sagen, nee, ich will nicht mehr KI-Entwickler bei Google sein, stell doch einen Inder ein. Und der ist dann am nächsten Tag auch an deinem Schreibtisch. Das wird richtig was bringen, zu sagen, ich bin hier zwar angetreten als Entwickler und so, aber nee, also da mache ich jetzt nicht mit. Okay. In diesem Sinne könnten sich die Amazon-Beschäftigten sogar ein historisches Vorbild nehmen. Anfang des 19. Jahrhunderts griffen Handwerker in England gezielt Baumwollspinnereien an. Indem sie die industriellen Webstühle zerstörten, wehrten sie sich gegen die Herabwertung ihrer Arbeit von fachkundigen Handwerk zur austauschbaren Fabriktätigkeit. Ja, lieber Taz-Journalist, wir könnten heute auch alle noch Pferde reiten. Oder auf dem Rechenschieber rechnen oder Jonas Warmkopf heißt der Mensch. Sicher könnten wir das. Ja. Tech-Kritiker wie der US-amerikanische Journalist Brian Merchant fordern daher, auch heute wieder mehr Ludismus zu wagen. Das bedeutet keineswegs, dass Amazon-Arbeiter in den KI-Rechenzentren anzünden sollen. Vielmehr ist damit ein selbstbestimmter Umgang mit Technologie gemeint. Was brauchen wir als ArbeiterInnen und die Gesellschaft wirklich? Was lehnen wir ab? Weil wir wissen ja, so funktioniert alles. Ne? Der Arbeiter überlegt sich, wie es geht und dann sagt er denen Bescheid, dann wird es so gemacht. Die Forderungen des offenen Briefs sind ein guter Anfang. Datenzentren sollten nur dort gebaut werden, wo sie ökologisch verträglich sind. Wegen dem Strombedarf sind die das eigentlich nirgendwo und hier dürften erst recht keine Mauer. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Der Einsatz von KI soll durch Beschäftigtenräte bestimmt und Algorithmen nicht für Gewalt, Überwachung und Massenabschiebung eingesetzt werden. Die Chinesen, die zeigen euch einfach ihren Mittelfinger, liebe Amazon-Beschäftigten. Die machen dann halt euren Job. Ich meine, okay. Und Arbeiterräte oder was? Arbeiterräte, die dann irgendwie das VEB Denkmaschinen Leipzig Ernst Thälmann hat die Anfrage von Genosse Heinemann zur Erstellung eines Bildes einer jungen Frau in einer Badewanne im japanischen Heftchenstil abgelehnt. Das ist nicht im Einklang mit den sozialistischen Vorschriften der künstlichen Intelligenz. Das ist dekadent. Oder was? Der Arbeiter... Versucht es doch mal. Ich würde für eure... Wenn ihr Linken Ideen habt, würde ich mir das ungefähr so... Also würde ich mir wünschen, dass ihr euch sagt, was würde ein Amerikaner sagen, wenn ich ihm das jetzt einfach so erzähle, was ich vorhabe? Und dann... Wenn der euch dann auslacht, der Amerikaner, den ihr euch vorstellt, mit dem Finger auf euch zeigt und euch einen Kommunisten nennt, dann solltet ihr vielleicht nochmal über eure Idee nachdenken. Arbeiterräte in KI-Unternehmen. Ich I can't even. Nicht zuletzt bleibt der effektivste Weg, den Missbrauch zu verhindern, Tech-Unternehmen zu zerschlagen und die IT-Infrastruktur zu vergesellschaften. Ja, die Tats, meine Damen und Herren. Ja, kommen wir zum Cyberpunk-Teil. Versicherungen leben vom Risiko, doch das Risiko durch künstliche Intelligenz wollen sie selbst nicht tragen. Ja, hier geht es um eine, das ist eine Compliance-relevante Thematik erstmal für Unternehmen und für Versicherungen. Nehme an, du hast eine Versicherung für einen Arbeitnehmer, der irgendwas macht, ja, und der benutzt eine KI, um seine Arbeit zu erledigen und da passiert ein Fehler. So, und normalerweise durch eine Managementversicherung ist der versichert. Ja, weil er einen Fehler gemacht hat. Fehler passieren, wenn es nicht mit Absicht passiert ist. Nur diese KI, die schafft einfach eine sehr große Möglichkeit für Fehler. Ne? Bei professionellen Content wurde gemessen, dass bis zu 40% der Antworten einfach nicht basiert waren in einem ja, regulatorischen Umfeld. Ne? Also es geht beispielsweise darum, okay, es wird eine Genehmigung erteilt für irgendwas und dann müssen irgendwelche Voraussetzungen erfüllt werden. Und dann gibt die KI halt an, was gemacht werden muss und da gibt es sehr viele Fehler. Das wäre jetzt ein Beispiel. So. Und an sich ist es nicht komplex, es ist ein Regelkatalog, nur dieser Regelkatalog muss gescannt werden und indexiert werden, aber trotzdem passieren da immer noch 40% Fehler bei. So. Weil die Maschinen nicht feingetuned sind, ne? Also welche Algorithmen die jetzt da getestet haben, weiß ich auch nicht. Aber das nehmen halt verschiedene Versicherungsverbände weltweit, in Amerika vor allem, jetzt zum Anlass zu sagen, okay, das muss jetzt überprüft werden, weil bis jetzt sind halt, ich sag jetzt mal, wenn man mit wenn man mit Word irgendwas schreibt, ja, und da passieren irgendwelche Fehler und dann speichert man das und aufgrund von irgendeiner Fehler in der Software ist ein Fehler passiert und da hinterher wird ein Komma verschoben und dann passiert irgendein Schaden, dann deckt die Versicherung das ab. Und die KI ist genauso unter dieser Computersystemrichtlinie. Da gibt es natürlich Ausnahmen, so, aber generell ist es so. Und die wollen jetzt halt extra Ausnahmen für KIs haben oder die KIs gar nicht mehr versichern müssen, weil die einfach sagen, das ist ein unkalkulierbares Risiko. Ja, aber das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass bestimmte algorithmische und KI-Systeme dass neue Märkte entstehen, die Versicherungen zum Teil ablösen könnten. Da geht es im nächsten Artikel drum. Und da geht es um die Prediction Markets. Ja, das kennt ihr ja, Kalshi, ne, Polymarket, Predicted und verschiedene andere. Was ja im Endeffekt Wetten auf, ne, passiert irgendwas, ja oder nein. Und dann gibt es irgendwelche Algorithmen im Hintergrund, die halt Quoten ausrechnen und teilweise sind die Quoten auch abhängig von, wie viel Nachfrage für Pro und Contra jeweils ist. Ne, ihr kennt das System und es gibt halt bestimmte Vorstöße von diesen Firmen und Kooperationen mit Versicherungsunternehmen, nicht nur bei den Backend, diese Systeme zur Berechnung von Versicherungsrisiken intern zu benutzen oder es auszusourcen, sondern wirklich bis hin zu einem konkreten Beispiel. Beispiel, der erste Markt, der in Angriff genommen wird, sind Wetterversicherungen, also gegen Hurricanes, Überflutungen und sonstige Sachen. Ne, da kann man, stellt euch einfach diese Cyberpunk-Sache vor, anstatt eine Versicherung abzuschließen, die vielleicht sehr teuer ist oder vielleicht in einer Gegend nicht angeboten wird, weil die Versicherung selber das Risiko nicht kalkulieren kann oder will, weil es sich nicht lohnt. So, was in Amerika der Fall sein kann, dass du halt irgendwo in Florida bist und da kommt der Hurricane und du kannst dein Haus nicht versichern. Das ist halt gelitten. Ja, und da könntest du ja auf eine von diesen Prediction Markets Seiten gehen und könntest einfach sagen, okay, ich wette darauf, dass die Windgeschwindigkeit da, wo mein Haus steht, so und so viel Geschwindigkeit übertrifft. Heißt, der Hurricane trifft mein Haus und mein Haus ist vielleicht weg. Und dass das dann quasi deine Risikoversicherung ist. So, das ist einfach nur mal so die Zukunftsvision. Und da ist die Versicherungsbranche teilweise in heller Aufregung, weil das in bestimmten Teilen, ihr Geschäft vergraben kann. Ich meine, es ist eine fundamentale Säule des Wirtschaftssystems, das Versicherungswesen. Ja? Wie die ganze Rekapitalisierung des Versicherungswesens funktioniert, hängt halt sehr stark damit zusammen, wie überhaupt Währungen refinanziert werden können und staatliche LTROs und Langzeitbudgets und sowas. Deswegen wäre das eine krasse Säule des Wirtschaftssystems. Es müsste sich natürlich auf der Seite von den Prediction Markets müsste sich natürlich eine Kapitalquelle etablieren, oder es müsste irgendein institutioneller Player sein, der halt die Gegenposition einnimmt bei den Wetten. Das findet ja bis zu einem gewissen Punkt statt, aber bei Summen, wo es um Versicherungen geht und auch langfristige Sachen und auch für Firmenversicherungen oder für Staatenversicherungen, Rückversicherungen natürlich auch, da geht es natürlich um ganz andere Summen. Also, das ist noch in den Kinderschuhen, aber das ist eine schöne Cyberpunk-Zukunft, wo ihr quasi auf euch, ihr müsst selber darauf wetten, dass euch ein Unfall passiert, ne? Also ihr geht auf die Seite und wettet, ja, ich werde von einem Auto überfahren. Ne? Und wenn ihr dann von einem Auto überfahren wird, dann seid ihr versichert. Also ne? Allein dieser psychologische Effekt, ey, ich wette darauf, dass ich überfahren werde. Ich wette darauf, dass ich ausrutsche und mir das Genick breche. Ne? Ja, ich wette darauf, dass der Hurricane mein Haus trifft. Ja. Mhm. Ja. So, hier geht es um die Rekapitalisierung von Investitionen in den KI-Markt. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Investitionen beim KI-Markt, zuerst waren es die GPUs, ne, dann waren es die Rechenfarmen selber und jetzt ist es im Endeffekt die Kraftwerke, die dann Strom produzieren, damit diese Rechenzentren überhaupt laufen können. Ne? Und da gibt es mittlerweile eine Marktkapitalisierung, die sehr hoch ist. Und hier der CEO von der IBM, der war in einem Podcast und hat da einfach mal vorgerechnet, so ein paar makroökonomische Daten. Und er sagt im Endeffekt, wir haben 8.000 Milliarden Investitionen. Ne, in verschiedenen Unternehmen, in die Infrastruktur von den Rechenzentren und in die Kraftwerks. Ne? Also das sind Sachen, die jetzt geplant werden. Und damit das im Endeffekt einen Profit abwirft oder beziehungsweise damit man überhaupt einen Return on Investment hat, müsste 800 Milliarden US-Dollar jährlicher Profit nach Steuern rauskommen bei diesen ganzen Unternehmen. Und das ist mathematisch einfach sehr unwahrscheinlich. Und es ist im Endeffekt derzeit ein sehr verzerrter Markt, weil alle eine Idee hinterherrennen, dass es halt im Endeffekt am Ende wahrscheinlich einen großen Player geben wird, der alle dominieren wird. Und deswegen investieren alle in ganz viele verschiedene, um im Endeffekt zu gucken, wer wird jetzt die Nummer eins. Und deswegen gibt es halt sehr viele Unternehmen, die gegenseitig in Konkurrenz sind, was ja eigentlich gut ist, aber es ist trotzdem eine Bubble, weil einfach, wie gesagt, die meisten Leute haben den Shotgun-Approach gemacht und haben gesagt, okay, es gibt 100 Unternehmen, dann investiere ich jetzt in 100 Unternehmen. Und dann bin ich auf jeden Fall im Gewinner investiert. So. Ne? Und dadurch kommen diese absurden Zahlen zustande mit einer, wenn man wirklich, ne, also es ist klar, 800 Milliarden Gewinn nach Steuern, haha, ja, nur in der KI-Industrie, wie soll das funktionieren? Und das ist jetzt schon eine Bubble mit Ansage, wo in 2 bis 5 Jahren halt massiv Kapital vernichtet wird am Markt. Ne? Und ja, weil die halt diesen Approach haben, ja, es wird einen marktdominanten Player geben und wir wollen da investiert sein. Ne? Also es ist eine riesige Investitionsbubble, die da gerade läuft. Und wir haben ja noch ein groteskeres Bild dadurch gerade. Wir haben jetzt keinen Artikel dazu, aber zum Beispiel hat die Mutterfirma des Speicherherstellers Crucial diese Woche verkündet, dass sie die Marke Crucial zumachen. Und zwar aus dem Grund, weil es aus deren Sicht sich mehr lohnt, die RAM-Riegel für die Rechenzentren zu bauen, als für Privatkunden. Das heißt, eine gesamte marktführende Firma verschwindet von einem Tag auf den anderen vom Markt, wo wir eh schon RAM-Preise haben, die jenseits von Gut und Böse sind. Die machen jetzt schon Witze darüber, dass es inzwischen eigentlich günstiger ist, sich eine PlayStation zu kaufen, weil das RAM, was da drin ist, inzwischen so teuer ist. Also, und wir sehen das auf dem ganzen RAM-Markt. Und da, ja, ihr baut alle Rechenzentren, aber die werfen, das wird so eine dumpfe Explosion geben, da werden viele Leute Spaß dran haben. Weil 800 Milliarden sind halt, ich weiß nicht, das ist ja ein Industrieland. 800 Milliarden Profit nach Steuern pro Jahr. Ja. Damit man Break-Even hat. Völlig irre. Ich meine, klar, die werden Geld verdienen, aber der Fluch von KI ist, dass das, was du mit deiner KI machen kannst, morgen jeder machen kann im Endeffekt. Auch. Ne? Das ist viel Spaß. Nun, die Frage ist halt, gibt es irgendwann ein proprietäres Modell, was einfach so viel besser ist als Open-Source-Varianten, und etablieren sich Open-Source-Varianten auf eine Art und Weise, dass es der breiten Bevölkerung so zugänglich ist wie jetzt proprietäre Versionen? Das sind die zwei Fragen, die jetzt meiner Meinung nach erstmal geklärt werden müssen, bis man überhaupt sagen kann, wie kann man damit Geld verdienen und so. Wir haben hier einen Erfahrungsbericht eines österreichischen Automechanikers oder jemand, der sich mit Automechanikerei auskennt, zum Thema: Wir Deutschen, wir werden ja hier bei der E-Mobilität sowieso abräumen, weil wir die geilsten sind und so tolle Autos bauen. Es geht hier um alle möglichen BMW-Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Und natürlich dann im Nachgang auch um die Versicherungssummen, die man für diese Autos zahlen muss. Weil er sagt halt, jedes Schlagloch, jeder Treffer von einem Randstein oder eben auch vielleicht ein Hase, der aus dem Busch läuft, kann dich potenziell 5.000 Euro kosten. Weil es gibt in den BMWs ein wunderbares Sicherheitssystem, das dafür gebaut ist, bei einer Kollision eine Sicherung durchbrennen zu lassen und den Wagen praktisch damit sofort zu blocken. Ja, also das ist angeblich ein Sicherheitsding, aber BMW hat die Diagnoseprozedur so kompliziert gestaltet, dass selbst die eigenen Techniker oft nicht wissen, wie man die Bauteile korrekt austauscht. Und es kommt noch schlimmer. Das Originalmodul, das die Pyrosicherung, den Schutz und das Batteriemanagementsystem enthält und in die interne Verdrahtung integriert ist, ist komplett verschweißt. Es gibt keine Schrauben, keine Wartungsöffnungen und es ist nicht zum Öffnen vorgesehen, obwohl die Pyrosicherung und die Schutzvorrichtung technisch austauschbar sind. Zusätzlich muss das gesamte Fahrzeug vor und nach dem Austausch neu programmiert werden, was den Prozess um mehrere Stunden verlängert und das Risiko von defekten Bauteilen erhöht, wodurch sich die Reparaturkosten verzehnfachen können. Das ist aber noch nicht das einzige Problem. Selbst nachdem es uns gelungen war, das Gerät zu öffnen, auf alle internen Komponenten zuzugreifen, stellten wir fest, dass der Mikrocontroller vollständig gesperrt ist. Der ganze Kram ist verschlüsselt. Ne? Also selbst wenn man die Sicherung austauschen kann, kann man immer noch nicht das Flag löschen, das die Kollision gesetzt hat, weil das Ding verschlüsselt ist. Das heißt, Entschuldigung, man muss ein komplett neues Modul kaufen, kostet... Kostet 1100 plus Märchensteuer. Und dann die Registrierung jeder neuen Komponente ist mit Abstand eines der umständlichsten Verfahren, die wir je erlebt haben. Man benötigt Abos für 3 verschiedene Dienste von BMW und insgesamt über 25.000 Euro für Werkzeuge, nur um eine Sicherung auszutauschen. Ja, Sie haben richtig gelesen, 25.000 Euro. Und der regt sich halt auf und sagt, viele in Europa entwickelte und produzierte Fahrzeuge, Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge haben sich im Grunde zu einem irreführenden Ökoprojekt entwickelt. Fahrzeuge, die als CO2-freundlich vermarktet werden, verursachen letztendlich massive CO2-Emissionen durch erzwungene Wartungsarbeiten, Wegwerfkomponenten, hohe Ausfallraten, unnötige Teilefertigungszyklen sowie überkomplizierte Serviceverfahren. Weitaus mehr, als der Öffentlichkeit vermittelt wird. Wenn wir unseren Verbrenner Automobilindustrie auf der Basis europäischer Normen zerstören, wer berechnet dann den tatsächlichen CO2-Fußabdruck der Ersatzteilherstellung, unnötiger Wartungsarbeit und der tatsächlichen Entsorgungskosten? Und ihr sagt, das gab es auch schon bei den Verbrennern vorher, mit jedem Filter, mit jedem Ventil, mit jedem Kram, der irgendwie eingebaut werden musste für die Ökonormen, hast du halt eine Sollbruchstelle mehr. Jeder berechnet den CO2-Fußabdruck des fahrenden Fahrzeugs, niemand aber eines Fahrzeugs, das ständig kaputt ist und Abfall produziert. Moment. Der offizielle Austausch ist so riskant, dass wenn man einen einzigen Schritt auslässt, der innerhalb der Online-Anleitung schlecht erklärt wird, erklärt wird, das System die Diebstahlsicherung auslöst. Dies führt dazu, dass der Ausgleichsregler die Module löscht und sperrt. Das bedeutet, selbst in einem autorisierten Service Center kann es passieren, dass das System versehentlich die Konfiguration löscht und am Ende nicht nur ein neues IBM UCP, sondern auch alle Batteriemodule neu benötigt werden. Ja, der Austausch einer Sicherung kann versehentlich den Austausch aller intakten HV-Module auslösen, was Kosten von 6.000 Euro zuzüglich Märchensteuer pro Modul verursacht. Zuzüglich zu einer enorm unbekannten CO2-Bilanz. Dies ist in der Region bereits in mehreren Werkstätten passiert. Dann gibt es keine Schulungsunterlagen, sagt er, für diesen Tausch. Dann gibt es keine richtige Versicherung dafür, wer den Akku zahlt, wenn der kaputt geht bei dieser Aktion. Ja, wir brauchen die mechanische Revolution. Und dann sagt er am Ende, Teslas Pyrosicherung kostet 11 Euro. Der Reset bei BMS rund 50 Euro. Und unsere Autoindustrie baut was, was unglaubliche Mengen an Arbeitsstunden, Material und Vorabkosten für die Abos und Werkzeuge verschlingt. Ja, die haben sich sehr an ihren Protektionismus vielleicht schon gewöhnt. Es gab doch auch die Sache mit den Ladegeräten, mit den Ladesäulen, die irgendwie für VW und BMW gemacht waren und für sonst niemand oder so. Das war auch so eine Nummer, die nach hinten losgegangen ist im Prinzip. Ja, aber wer glauben, die kauft ihre Autos noch, wenn er die Erfahrung gemacht hat? Ich stell dir vor, du kaufst dir, ich meine, du musst nicht mal Deutscher sein. Du bist irgendwo jemand in Amerika und sagst BMW, yeah, und so und kaufst dir so einen neuen Plug-in-Hybriden, weil du hast gehört, ja, du hast ja hier so ein, kannst dir so eine Wallbox machen, was weiß ich. Wow, cool. Und dann passiert dir das bei einem scheiß Pothole auf deiner Ranch. Oder ein Coyote läuft dir vors Auto. Ja, schon eine komische Managemententscheidung auch. Super. Ne? Einer der Gründe. Nicht viel, es gibt viele Gründe dafür, natürlich Profitgier und sowas. Einer der Gründe, warum BMW damit wegkommt, genauso wie Mercedes, ist, weil es ein großer Flottenautohersteller ist. Viele BMWs sind Arbeitsautos, sind Teile von Flotten, Statussymbole, Hotels, Privateigentümer gibt es auch, aber davon sind auch viele wohlhabend, dass sie Leute haben, dass sie sich um die Autos kümmern, dass sowas kaum ins Gewicht fällt. Natürlich beim Durchschnittsverbraucher, denn für den ist es dann halt noch teurer. Ne? Das ist dann halt aus Sicht des Konzerns, das habe ich von BMW schon mal so geäußert gehört, habe, man muss es sich halt leisten können, BMW zu fahren. Ne? So. Vielleicht war das auch jemand von Mercedes. Ich will BMW da jetzt nicht Unrecht tun. Aber die Strategie ist die gleiche. Ne, sie tun es, weil sie es können. Ja, das scheint ja im Moment sowieso so ein bisschen der Rettungsanker der ganzen Firmen. Ich meine, gibt ja, schweift ein bisschen vom Thema ab, aber Las Vegas ist ja so leer wie noch nie, weil alles so teuer geworden ist. Und viele sagen, ja, diese großen Namen, die werden sich jetzt darauf spezialisieren, halt wirklich nur für reiche Leute zu arbeiten. Ja, und Flotten, halt sowas. Flotten, ne? Und Firmenwagen, Flotten. Das sind ja auch Flotten, die da, ne? So. Joaquino Dagona sagt, die Leute kaufen immer noch iPhones, also denke ich, dass BMW sich keine Sorgen machen muss. Ja, viele iPhones sind auch Firmenhandys. Ja, aus unerfindlichen Gründen. Jede Firma, die das macht, ist bekloppt, aber gut. Ähnliches Konzept. Tja, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, die ganze Klimawandelsache in Deutschland und Europa, viele Länder halten sich einfach auf dem Papier zwar noch an die Sachen, aber in der Realität wird die Industrie auf was ganz anderes vorbereitet. Hier geht es in dem Artikel darum, wie halt verschiedene europäische Länder, ne, unter anderem Griechenland, Italien, Großbritannien und Deutschland, ja, europäische Länder, Großbritannien, da zähle ich jetzt einfach mal noch dazu. Und ja, es gibt halt, die langfristige Strategie sieht halt immer mehr die Nutzung von herkömmlichen Energieträgern, fossilen Energieträgern vor und auch die Exploration. Es gibt ja neue Gasfelder in der Nordsee, die wir mit Holland zusammen machen. Großbritannien hat mehrere große Windpark quasi, die geplant waren, hat abgesagt und hat jetzt mehrere Explorationsfelder wieder freigegeben. Auch in Regionen, worüber der Mammon und ich ja auch öfters mal geredet haben, wir haben doch hier in Deutschland auch noch Sachen, wo man Sachen fördern konnte. Da wurden die Förderrechte jetzt noch nicht vergeben, aber es wurde freigegeben, dass da prospektiert werden darf. Also es darf, ne, das ist die Vorstufe dazu. Und wenn Unternehmen da hingehen und das durchführen und da Geld rein investieren, würden die das ja nicht machen, wenn sie nicht in Aussicht gestellt bekommen hätten, okay, wenn ihr da, wo ihr da was findet, könnt ihr effizient das auch machen. ne, auf der anderen Seite haben wir natürlich den CO2-Zertifikatehandel, mit dem wir uns da überall wieder freikaufen von den ganzen Sachen. Ne. Ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber es scheint halt immer mehr, dass die Rhetorik in die eine Richtung geht, aber das, was in der Industriepolitik passiert, in die andere Richtung läuft. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und ich finde das jetzt nicht super, ne, weil warum die Leute weiterhin mit dieser grünen, mit den grünen Propagandabegriffen quälen, wenn man in der Realität was ganz anderes macht. Und, aber wie gesagt, diese ganzen Belastungen, die die Haushalte jetzt haben, nichts zeigt das besser als der Industriestrompreis. Ja, Industriestrompreis ist 0,081 gegenüber 0,425 für Privathaushalte. Ja, und das ist 0,267 für mittlere Verbraucher. Ne? Also die Hälfte oder viel mehr. Also da zeigen sich die Prioritäten. Die Privaten werden in der Energiewende festgehalten, aber die Industrie, für die Industrie gilt das irgendwie schon gar nicht mehr, habe ich den Eindruck. So, und der Ruf nach dem Zertifikatehandel Ende, der Anfang des nächsten Jahres angefangen werden soll oder ausgesetzt werden soll, ne, da bin ich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten 2 Monaten noch entwickelt. Ja. Aber generell, die Energie muss ja irgendwo herkommen. Tja. Ach ja, Thema Drohnen. Ja, die Drohnen, die schwirren und alle sind in heller Aufregung in verschiedenen Ländern. Ist ja nicht nur in Deutschland so, aber auch hier. Und die hat eine niederländische Organisation Drone Watch. Ja, hat einfach mal die Meldungen ein bisschen analysiert. Wenn du auf die Seite 2 gehst, siehst du auch so ein Diagramm, wo Drohnensichtungen waren und wie die interpretiert werden können. Und direkt darunter sieht man auch im Endeffekt die Aufschlüsselung. Es war definitiv keine Drohne, ein anderes Objekt in 14 Fällen. Keine Hinweise, Herkunft unbekannt, aber es konnte eine Drohne ausgeschlossen werden in 41 Fällen. Eine nachgewiesene russische Drohne in 3 Fällen. Allerdings war das in Polen, in Rumänien und in Moldau. Ne? Also eher an der Ostfront, sage ich jetzt mal. Ha, ne? Und nachgewiesene Hobby- oder Touristendrohnen 3. So, und unter den 41 war noch eine Korrektur, da waren auch ein paar Hobbyisten noch dabei. Und einfach nur, wenn man sich die Berichterstattung anguckt und die Rhetorik auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Nachrichten, wie sie dann nach ein paar Tagen aussehen, sich anschaut, da sieht man, ja, das hat nicht viel miteinander zu tun. Ne? Das ist jetzt hier aus dem Holländischen übersetzt, deswegen kein perfekter Artikel, aber ja. Interessant. Es ist jetzt einfach nur Drone Watch. Die sind jetzt nicht im politischen Raum eher links angesiedelt, würde ich sagen, aber jetzt an sich unverdächtig von meiner Seite. Ja, hier haben wir einen Telepolis-Artikel über eine politische Theorie, warum Europa im Endeffekt an der Ukraine-Politik festhält. Warum Europa auf Zeit spielt, kommt der russische Kollaps wirklich 2026? Das haben wir ja jetzt seit einigen Jahren schon, dass die Wirtschaftsdaten von Russland, die sind ja auch nicht super. Ne? Inflation und andere Schuldenstände und sowas sind halt nicht gut in Russland, ja. Aber allgemein hat sich die russische Wirtschaft angepasst und funktioniert weiterhin. Die Schuldenkosten steigen laut den Prognosen und werden 8,8% der Gesamtausgabe beanspruchen. Schuldendienstkosten. Ja gut, ich meine, es gibt auch Projektionen, die für Deutschland und für Europa und für Amerika, die in diese Richtung zeigen. Aber die haben generell höhere Zahlen. Ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht, was der Zinssatz ist. 16%. Ne? Wir haben ja 2%, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Und aber nur im Verhältnis. Ja, russisches Öl wird weiter mit einem Preisnachlass verkauft, aber es wird verkauft. Ne? Und die Produktionskosten liegen weiterhin noch über den Kosten, für das sie das verkaufen. Ne? Also, aber generell wird darauf gehofft, dass halt Russland im nächsten Jahr anhand von den starken Wirtschaftsdaten, schlechten Wirtschaftsdaten zusammenbricht. Und deswegen wird jetzt noch an der Strategie festgehalten. Was der Autor seltsam findet, ich auch. Ja, aber das erklärt, warum die an diesem Narrativ so festhalten, obwohl ja international irgendwie gerade ein bisschen mehr auf einen anderen Kurs auch umgeschwenkt wird. Ja, weil was wir hier machen, ist ja im nächsten Artikel, was wir ja de facto jetzt machen, wir haben als Europäische Union, haben wir der Ukraine gesagt, okay, wir zahlen jetzt 2/3 eures Staatshaushaltes. so der Ausgaben. So. Und das wurde jetzt runtergehandelt. Wir zahlen jetzt nicht mehr zwei Drittel, sondern wir zahlen irgendwie nur noch die Hälfte. Und wir suchen noch weitere internationale Geldgeber, die den Rest bezahlen. Aber im Endeffekt wurde jetzt definitiv zugesagt von der Europäischen Union 2x45 Milliarden, ne, für 26 und für 27. Und wo kommt dieses Geld her? Ursprünglich wurde ja gesagt, diese tolle Konstruktion, wir haben russisches konfisziertes Geld, lass doch mal Folgendes machen, wir nehmen das Geld, nehmen das zur Seite, nehmen das als Sicherheit für einen Kredit und der Kredit wird zurückgezahlt, sobald Russland an die Ukraine Reparationen zahlt. Und dann wird das russische Geld auch wieder freigegeben. Und dann kriegen wir das Geld, was wir als Kredit an die Ukraine gegeben haben. Und die zurück. Es sei denn, die Russland zahlt keine Reparationen, dann müssen wir das Geld abschreiben und haben halt genau. Das Ganze. Das sollten ursprünglich 190 Milliarden sein. So, da hat Belgien gesagt, das kann nicht sein, das geht überhaupt nicht. Wenn wir das machen, dann ist Euroclear international tot. Und das ist auch eine Sache, die ist einfach, dann ist Europa wirklich nicht mehr satisfaktionsfähig. Das ist so ein absoluter Wahnsinn, darüber überhaupt nachzudenken, das zu machen. Wirklich, das bricht so viele Tabus, dass man das einfriert, okay, das ist schon an der Grenze, die man machen kann. Alles andere würde einfach das Vertrauen komplett. Wir werden mal den Fall Nexperia, wo die Unternehmenssouveränität nicht mehr gewährleistet ist, ne, dass das Tochterunternehmen erstmal verstaatlicht wird und dann wieder zurückgegeben wird, aber danach trotzdem das macht und die chinesischen Manager im Hotel nicht ins Unternehmen reingelassen werden und die Polizei denen auch nicht dabei hilft, reinzukommen oder so. Ne? Und das gleiche auf dem Finanzmarkt, also das ist so ein Doppelpunch, wo jeder internationale Investor einfach zurückschrecken wird. Und das ist jetzt, es ist noch nicht beschlossen, dass es gemacht wird, weil es gibt zu Recht massiven Widerstand dagegen. Und es wurde jetzt runtergehandelt, nicht 190 Milliarden, sondern 2x45 Milliarden, und ein Teil davon, da wird jetzt die Europäische Union einen Bond auflegen, also Schulden aufnehmen. Die Europäische Union wird Schulden aufnehmen, um der Ukraine den Staatshaushalt zu finanzieren. Und das ist zusätzlich zu allen militärischen Zahlungen und so, nur so nebenbei. Ja, das ist jetzt für den Kernhaushalt von denen. Und die andere Hälfte, da wird noch geguckt, wodurch das refinanziert kann. Vielleicht kann man einen Teil des russischen Vermögens nehmen und das mit dieser Konstruktion machen. Und halt nicht 190 Milliarden, nur 45 Milliarden aus diesem Finanzvehikel rausschlagen. Also das ist ein... Das ist unglaublich, dass sie das einfach machen. Allein der Vorschlag ist unglaublich. Und viele Leute sind zu Recht fassungslos und ich auch, weil das ist eine der dreistesten Sachen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sie so dreist sind. Ne? Sogar noch in den Runterverhandlungen. Okay, machen wir das nicht, aber wir nehmen teil. Das ist die typische Salami-Strategie. Ich meine, hoffentlich machen die es wirklich nicht, weil sonst ist es wirklich, keine Ahnung, sonst könnten ja im Endeffekt, China könnte jetzt sagen, okay, viele deutsche Unternehmen haben ja, oder europäische Unternehmen haben ja hier Fabriken in China und haben hier Milliarden investiert. Wir können ja jetzt im Endeffekt das Gleiche machen. Und das Geld, was in chinesischen Banken liegt aus Europa, das können wir uns ja auch einfach nehmen. Habt ja gezeigt, dass es okay ist. So, ne, es muss ja auch ein gewisses wechselseitiges Vertrauen herrschen. Ja, also dadurch, dass, wenn Europa das macht, können wir automatisch weniger Vertrauen in ausländische Handelspartner haben. Das ist ein absoluter Paradigmenwechsel, wenn das durchgeht. Ja, da musst du international immer mit der eigenen Währung handeln oder so. Paradigmenwechsel gibt es viele. Die amerikanische Regierung hat Europa und die NATO ein bisschen aufgeschreckt, indem sie gesagt hat, okay, ihr seid von der Zielerreichung nicht weit genug. Ihr habt zwar viel mehr Geld freigegeben für NATO, aber das ist noch nicht genug und ihr müsst die Kommandostrukturen noch schneller aufbauen und noch schneller Aufgaben von den Amerikanern übernehmen. Bis 2027 sollen die halt im Endeffekt jegliche Militärgeheimdienstposten und Operationen übernehmen. Missile Command sollen sie übernehmen. Die ganze Atomsache ist dabei ausgeklammert. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, darüber reden wir nicht. Ja, und aber im Endeffekt alle Aufgaben, die amerikanische Truppen auf europäischem Territorium bislang geleistet haben, werden jetzt abgelöst durch nicht-amerikanische Truppen. Also Amerika zieht alle seine Truppen aus Europa zurück, quasi. Also es werden noch weiterhin stationiert sein, aber die werden halt nicht operationelle Aufgaben haben. So, außer in Spezialmissionen. nicht einfach Wachschutz oder was auch immer, ne, was ja jetzt immer noch der Fall ist. Und das ist schon eine krasse Ansage. Ob das jetzt so bleibt, wissen wir nicht. Wirklich umsetzbar, dass Europa diese ganzen Sachen selbst hinbekommt, ist schwierig. Ja, sie sind ja auf die Amerikaner immer sehr stark angewiesen. Also das ist ein krasser Paukenschlag gewesen, aber es gab ja noch einen weiteren krassen Paukenschlag. Geopolitik ist zurück. Sage ich nur, das ist krass, was da gerade passiert, was der Trump ansagt. Also haben viele Leute mit gerechnet, so ich auch, aber dass es jetzt in diesem Marschtempo so schnell durchgepeitscht wird, ist schon krass. Ja, können wir direkt zum nächsten kommen. Das ist die National Security Strategie. Ich halte mich auch kurz, obwohl ich da sehr lange drüber reden könnte. Kann es auf Seite 32 gehen, glaube ich. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. War das... Nee, Seite 31, ja, da sind ein paar Punkte, die Europa und Deutschland betreffen. Ja, da war es schon richtig noch eine hoch, genau da. Erstmal, das ist die National Security Strategie, da geht es nicht nur um Europa. Ich sage erstmal das Konkrete, was jetzt Europa und Deutschland betrifft, weil das könnt ihr auch hier lesen, und dann muss ich ein bisschen über Geopolitik reden. Ja, also über lange Sicht ist es plausibel, dass innerhalb von ein paar Dekaden ein paar NATO-Member größtenteils nicht europäisch sein werden. Und dann stellt sich Amerika die Frage, werden wir dann mentalitätsmäßig noch auf einer Wellenlänge sein, dass wir zusammen in der NATO sind, werden diese Leute dann noch dem Gründungsspirit der NATO quasi entsprechen. Also die NATO wird generell in Frage gestellt. Und dann weiterhin in der National Security Strategie, also Amerika wird alle seine Ressourcen darauf verwenden, diese Ziele durchzusetzen. Das ist die National Security Strategie. So, ja. Re-establishing conditions of stability within Europe and strategic stability with Russia. Also der Krieg mit Russland muss beendet werden. Ja, und das europäische Defense muss aufgebaut werden. Deswegen auch die Meldung von vorhin, die ich gerade geredet habe. Ne? Amerika übt jetzt Druck auf Europa aus. Ihr müsst jetzt eure eigene Militärsachen aufbauen. Das wird Amerika nicht mehr machen. Kulturell gegensteuern. Ne, also dass gewisse kulturelle Entwicklungen in die falsche Richtung gehen, da geht es um die Mentalität, die ich gerade angesprochen habe. Gibt es noch die gleiche Mentalität wie damals, wo die NATO gegründet wurde? Und Healthy Nations, Central, Eastern, Southern Europe, ne, also es soll ein Fokus auf Wirtschaftspolitik und nicht Militärpolitik gelegt werden. Ending the perception and preventing the reality. Ja, also die Realität, dass es passiert, verhindern. Ne, nochmal, National Security Strategie. Alle amerikanischen Ressourcen sind für diese Zielerreichung in Bewegung gesetzt. Das ist ab jetzt das Mantra für die, ja. Preventing the reality of NATO as a perpetually expanding alliance. Also keine weitere NATO-Erweiterung. Punkt. So heißt das, sonst heißt das nichts. Ja. Und encouraging Europe to take action to combat mercantilist overcapacity. Also da geht es um ausgeglichene Handelsbeziehungen mit China größtenteils. So, also das ist, was Amerika jetzt von Europa quasi fordert, durch die Blume, so nach dem Motto hier, das steht jetzt in unserer Strategie, egal was wir sonst sagen, das ist jetzt erstmal das, was gemacht werden soll. Aber da muss ich jetzt nochmal in die Geopolitik reingehen. Und zwar ist das eine Veränderung der geopolitischen Strategie. Die Geopolitik von Amerika ist ja im Endeffekt geprägt von verschiedenen Doktrinen. Und eine der größten Doktrinen ist die sogenannte World Island Theorie. Ja, dass halt Amerika den zentralen Kontinent von Asien, Russland bis Europa kontrollieren muss, weil wer diese World Island kontrolliert, der kontrolliert die Geopolitik. Ja, und da gibt es die Heartland-Theorie, da gibt es Amerika, da gibt es die Heartland Rim, das ist Amerika und Südamerika, die westliche Hemisphäre, die hier auch in dieser National Security Doctrine wieder erwähnt wird, und den Rim. Ja, und das sind halt alle Länder um Russland, China, ne, die diese World Island quasi umschließen. Ne. Wenn man die Weltinsel hat, einen Ring um die Insel bilden. Und das ist die Strategie von Amerika ja gewesen der letzten Jahrzehnte. Deswegen haben die da überall Militärbasen und sowas. Wenn ihr mal auf den Globus guckt, dann seht ihr das sehr schön. So, und jetzt sagt Trump im Endeffekt, okay, der Teil des Ringes, der Europa ist, muss jetzt selber mitarbeiten daran. Amerika zieht sich jetzt aus diesem Teil des Ringes zurück. So, und das heißt, Europa muss jetzt Teil dieses Ringes werden, oder es wird Teil von World Island, was in diesem Ring quasi eingepfercht wird. So, es sollen bessere Beziehungen und wirtschaftliche Beziehungen mit Russland wieder aufgebaut werden, ja, aber das dient nur der militärischen Deeskalation, weil jetzt durch diese krasse militärische Eskalation, die droht auf Europa überzugreifen, dieser ganze Ring gefährdet ist im Moment. So. Es hört sich jetzt alles sehr esoterisch an, aber das ist alles, ja, das ist Geopolitik, wie sie halt in diesen Thinktanks diese Doktrinen quasi prägt, ne? Und das ist jetzt einfach nur ein interessanter Shift in dieser Doktrin, ja. Und es ist im Endeffekt, wer da euch dafür interessiert, das ist Nicholas Spikeman, der hat die Rimland-Theorie gemacht, und der Mackinder, der hat die Heartland- und die World Island-Theorie gemacht, ne? Das ist 20er, 30er, 40er Jahre. Ja, Geopolitik. Und das sehen wir hier. Und das ist einfach, ja, es ist sehr interessant, das zu sehen. Hier wird Geschichte gemacht. Na, das wird krasse Auswirkungen haben. Ja, Militarisierung kommt. Aber Amerika will nicht, dass es eigentlich, also wir sehen ja, dass irgendwie die Kriegstrommeln, ne, und Deutschland muss bis 2029 kriegstüchtig gegen Russland gemacht werden. Amerika sagt jetzt, okay, werdet nicht bis 2029 kriegstüchtig gegen Russland, sondern normalisiert die Verbindung mit Russland wieder und werdet bis 2027 so militärisch fähig, dass wir nicht mehr da sein müssen. So, weil wir im Zweifelsfall nicht mehr da sein müssen, ist der ungesagte Teil. Und wie gesagt, NATO, keine NATO-Erweiterung, und ja, wir müssen gucken, ob in 20 Jahren die NATO überhaupt noch mentalitätsmäßig zu uns passt, weil es einen kulturellen Shift gibt. Und da wird im Detail eingegangen auf die Themen von Meinungsfreiheit bis demografische Wandel im Zusammenhang mit Migration. Ja. Ja, schon interessant. Kann einem der Kopf ein bisschen rauchen. Ja, die Amis machen so ein bisschen Tunnelblick aus der Ego-Perspektive, ne? Ist ja auch nachvollziehbar eigentlich. Ja, wie jeder machen sollte, ne? Wenn jeder für sich sorgt, ist für jeden gesorgt. Und ich meine, ja, Vance hat das ja nicht umsonst gesagt auf der Sicherheitskonferenz in München. Die Warnung war bekannt. Wenn das jetzt kommt, nun. Ja, ja. Zumindest in der eigenen Strategie ist das nachvollziehbar. Wenn man jetzt eine Weltstrategie hätte, dann würde es sich anders aussehen müssen. Aber ja, für die eigene Strategie ist das schon nachvollziehbar. Und unser Experte zu diesen Themen ist ja immer im Fernsehen der Herr Carlo Masala. Der wird ja überall rumgereicht wie geschnittenes Brot und darf da immer erzählen, wie es wirklich ist oder zumindest, was er meint, dass es wirklich ist. Und hier haben wir den alten Plagiatsjäger, der hier aus Herrn Masalas Doktorarbeit und aus einem anderen vorher publizierten Werk Passagen nebeneinander legt, und die sind schon ein bisschen aufwendig. Das ist auch ohne Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen. Das ist auch schon. Man gestatte mir die bescheidene Frage, sagt er, wie es möglich war, dass einer der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler und Ukraine-Kriegserklärer, der vielfach ausgezeichnete und hochdekorierte Carlo Masala, in seiner Doktorarbeit auf diese peinliche und stümperhafte Weise plagiiert hat. Es ist unfassbar, was in der wissenschaftlichen Textproduktion seit Jahrzehnten schiefläuft. Wir werden von falschen Experten verarscht. Das muss ein Ende haben. Ich meine, der Mann ist derbe und hat sicher auch ein eigenes Interesse an seiner eigenen Bekanntheit und so, aber wenn man sich hier diese Passage anguckt, die er da zitiert, dann ist das eigentlich, also ja, bei einem Studenten gäbe das sofort aufs Maul, wenn das jemand irgendwie, der das beurteilen soll, in die Finger kriegt. Ja, es wird immer schlimmer, ne? Dass irgendwie immer mehr Leute auffallen mit solchen Dingern, und diejenigen, die eine vernünftige Doktorarbeit geschrieben haben oder so, die kommen damit irgendwie, ja gut, bis zum Doktor vielleicht. Aber dann erklärt aber auch einiges, ne? Mhm. Allerdings. Ja, du kannst in der Politik, bist du vielleicht aufgeschmissen ohne Doktortitel, ich weiß es nicht. Ja, du hast aber halt auch deine Seilschaften, ne? Die ziehen dich dann da irgendwie durch. Ist schon interessant. Ja, hier hat sich jetzt die Gewerkschaft gemeldet. Die GEW. Selbst die Toilettenschmiere rein kann man nicht mehr lesen, oder was stand da? Ja. Wow. Dann ist die Situation echt schlimm. Und sie schreiben, für gute Bildung der Kinder in Hessen fordern wir endlich geeignete Maßnahmen, die Arbeit attraktiver zu gestalten, um junge Menschen für das Lehramt an Grundschulen zu gewinnen. An den Grundschulen haben sich die Arbeitsbedingungen grundlegend verändert. Zu beobachten ist, Kindern fehlen zunehmend Voraussetzungen, um erfolgreich im Anfangsunterricht in der Schule teilnehmen zu können. Und sie sagen, Anstrengungsbereitschaft und Konzentration ist eine von den Gründen. Das ist schon krass, ne? Dass die mit 6 Jahren schon sagen, nee, lass mal, keinen Bock irgendwas zu machen. Das ist schon krass. Abwarten, sich zurücknehmen, sich mitteilen und erzählen, zuhören und folgen, mitdenken und nachfragen. Ja, keine Ahnung, ist das nicht teilweise ein bisschen widersprüchlich? Ja, finde ich auch ein bisschen viel verlangt, also sich zurücknehmen und so weiter. Das sind Kinder, die können sich nicht so gut zurücknehmen. Ne? Ja, schon, aber also das hat man aber schon in der Schule gelernt, dass man halt. Ja, da geht es nicht sagen, bevor man sich nicht gemeldet hat. Man muss in der Schule lernen und hier steht ja das einfach aus. Leute, die sich gerade anfangen, ja. Ich glaube, sie meint wirklich, dass es halt nichts nutzt, denen die Regeln zu erklären. Weil das kommt nämlich im nächsten Punkt. Ja, du musst die Regeln noch mal einhalten, das stimmt. Also bestrafen dann, wenn es nicht passiert zum Beispiel. Der darf man ja heute nicht mehr. Ja, ist aber nötig. Da ist später halt so ein Satz drin in dem Artikel, wo halt der Politik allein die Schuld gegeben wird. Aber das sind doch genau das Sachen, die Lehrer nicht mehr machen, diese Autorität geben. Merkfähigkeit, sich Struktur geben, Ordnung halten bzw. aufräumen, Regeln anerkennen, Einheiten, selbstständiger Toilettengang. Okay. Würde mich auch mal interessieren, was Sie damit meinen. Hallo, mir muss jemand helfen, wenn ich aufs Klo gehe. Man muss mir die Buchse zu runterziehen oder raufziehen oder irgendwas. Ja, das sagst du jetzt, aber das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ja, das haben wir auch gedacht. Aber das passt doch zu dem ganzen anderen Kram, der da steht. Ja, selbstständiger Toilettengang heißt auf jeden Fall nicht, ich gehe jetzt mal eben zum Klo. Weil dann gehen und da kommt man wieder zurück, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Deswegen, ich wüsste es halt gerne, weil das kommt mir echt. Das kann ich nicht verstehen. Also, ergonomische Stifthaltung, keine Pfötchenhaltung, steifes Handgelenk. Schneiden, kleben, falten. Alter. Ja, können die Kinder alles nicht ordentlich, das die Eltern abnehmen. Also nicht ja, aber das machst du doch im Kindergarten den ganzen Tag. Ja, nachher raus bis zum Kindergarten, sodass sie ein bisschen können, ja. Fehlender Körpertonus, freistehen, länger in Klammern aufrecht sitzen, Treppen gehen. An- und umziehen, Schuh binden. An- und umziehen. Frustrationstoleranz verlieren können, nicht gleich aufgeben. Geben wir schnell auf. Das Gemeinsinn, sich ein- und unterordnen, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Selbst- und Fremdwahrnehmung. Unter- bzw. Überschätzung. Und das hat sich jetzt geändert, oder wie? Eigene Bedürfnisse erkennen und mitteilen, Bereitschaft, andere anzuhören und deren Bedürfnisse und Meinungen anzuerkennen. Empathie. Ja, finde ich auch wieder. Wüsste ich auch gerne mal ein Beispiel, was dir da gehört. Wie würdest du dich fühlen, wenn du gestern nicht gefrühstückt hättest? Frage. Ja, aber das ist doch schon wieder so beides quasi. Eigene Bedürfnisse erkennen und mitteilen. Ja, aber dann halt nicht zu sagen, und weil ich hungrig bin, kriegen die anderen nichts, bis ich gegessen habe und die kriegen dann den Rest von mir. Sondern zu sagen, okay, dann kriegt jeder irgendwie. Nee, ich verstehe das so, dass, also hier steht ja Sachen, die sie nicht, die ihnen fehlen. Also ihnen fehlt, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennen und mitteilen. Fehlt ihnen. Ja, ich meine, Schüler sind ja auch keine homogene Masse. Die einen haben dieses Problem, die anderen haben das Problem. Okay. Fähigkeit, sich fair zu streiten und zu versöhnen. Ja, wenn du zu Hause gesagt bekommst, dass du immer recht hast, warum solltest das in der Schule anders sein? Wenn du immer der Prinz bist oder die Prinzessin, warum sollte das in der Schule anders sein? Doch, das sind diese Sachen. Das sind keine Konsequenzen, keine Regeln, keine Pflichten. Nichts davon haben diese Kinder. Und das sieht man. Die können dann, wenn sie in so einem System funktionieren sollen, nicht mal die Grundrechner haben. Ja, weiß ich nicht. Also im Zusammenhang mit die Arbeit attraktiver gestalten, um junge Menschen für das Lehramt zu gewinnen. Ja, wieder, wenn du als völlig machtloser in eine Klasse von Leuten reingehen musst, die jetzt schon so depriviert sind, dass sie gar kein Interesse mehr daran haben, was zu lernen, wenn sie da reinkommen. Warum soll das attraktiv sein? Und immer öfter kriegst du dann vielleicht Fragen nach deiner Sexualität gestellt oder so und Leute machen dann Shitstorms gegen dich. Ja, das kann sein. Nee. Ja, vergesst es. Aber halt das Gejammer hier von der GRW, dass die Politik schuld ist, finde ich halt super frech, weil die wachsen ja auf Bäumen. Die Lehrer haben das doch alles mitgetragen. Die haben doch auch gefordert, dass Kopfnoten weg sollen, dass Hausaufgaben weg sollen, dass das Bundesjugendspiele nicht mehr stattfinden sollen. Das sind doch alles auch die Lehrer gewesen, die gesagt haben, oh, die armen Kinder, nein, wir stressen die so sehr. Und jetzt soll es auf einmal die Politik und die Gesellschaft gewesen sein. Jetzt wissen sie nur noch, wie sie demonstrieren gehen und nicht mal das dürfen sie mehr. Und die GEW ist daran mit schuld, weil sie hat das jahrzehntelang mitgetragen, diese kritische Theorie in der Bildung. Die hat es vorangebracht. Ja, wir haben wieder einen lustigen Artikel aus dem Bereich Sachen, die ihr bestimmt nicht wusstet, dass wir sie nicht wussten. Und zwar, wie wachsen Haare? Ja, wussten wir bis jetzt nicht. Jetzt wissen wir es. Oder wir haben zumindest einige Ansatzpunkte, die ziemlich wahrscheinlich sind, dass es so ist. Bis jetzt war im Endeffekt, dachte man, dass Haare durch eine Wechselwirkung zwischen der Kopfhaut und den Haarfollikeln nach oben gedrückt werden. Und die Haare so wachsen, aber tatsächlich wachsen Haare wohl dadurch, dass sich dass die Haare in einer gewissen Drehbewegung wachsen und dadurch einen Pull-Effekt, also einen Zieh-Effekt auslösen und dadurch gestresst werden und in diese Richtung wachsen. So, also Haare ziehen sich quasi selber und wachsen und sie werden nicht aus der Kopfhaut rausgedrückt. Das ist interessant, dass man das nicht wusste, Punkt 1. Es wurden einfach sehr wenige Studien in diesem Bereich bis jetzt gemacht, weil man davon ausgegangen ist, dass man einen gewissen Haarprozess replizieren konnte, weil man das von verschiedenen Tieren wusste, aber es hat sich vor kurzem herausgestellt, dass gewisse Tiere Haarfollikel anders funktionieren als menschliche Haarfollikel oder sie funktionieren ja eh anders, aber halt grundsätzlich anders funktionieren und deswegen hat man jetzt nochmal neue Studien zu diesem Thema gemacht. Und das heißt, ja, es gibt ja gewisse Leute, die haben ein Interesse daran, wenn Haar ausfällt oder wenn Haar nicht so gut wächst, da irgendwie was dann zu ändern, damit die Haare wieder wachsen. Soll es ein paar Leute geben. Ich zähle zum Glück nicht dazu, aber wer weiß, kann ja noch kommen. Und viele von den Therapien haben sich halt auf das Haarwachstum bezogen, ohne genau zu wissen, wie das Haarwachstum funktioniert. Und haben halt versucht, das Haarwachstum zu stimulieren, aufgrund der Datenbasis, dass sie halt nach oben gepusht werden. Und ja, da gibt es jetzt gute Hoffnung, dass halt viel Geld in diese Forschung fließt, weil das ist ja eine lebenswichtige Forschung. Wer will Krebs bekämpfen, wenn er Haare wachsen lassen kann? Und ja, einfach nur interessant, was, ne, the unknown unknowns, das war ein unknown unknown für mich, ich wusste nicht, dass wir das nicht wussten, wie Haare wachsen und viele Leute wussten es auch nicht, sie hatten zumindest eine falsche Annahme und es war nur eine Annahme, aufgrund von Tests an Tieren, die doch nicht eine ähnliche Haarstruktur wie Menschen haben. Aber das Thema begleitet uns ja schon lange. Es gab da in den 70ern ein Musical, dann haben die Ärzte in den 90ern ein Konzeptalbum drüber gemacht. Ist ja schon omnipräsent eigentlich. Ach ja, ich liebe sowas. Sie also wissen doch so wenig. Es gibt noch so viel zu entdecken. Eine Haarspalterei, so eine Haarzieherei. Ja. In der Tat, wird das Haar gezogen. Ist ja auch immer noch, ich mache ja diesen internen Wettbewerb, schlimmstes Wortspiel in einem Friseurladentitel. Umgeschlagen ist immer noch die Haarcienda. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Die war hier direkt in der Nähe. Ehrlich? Das andere habe ich immer viele Namen schon gesehen. Haarcienda. Ja, so ein paar Dinge habe ich auch schon gesehen. Schon. Sind immer wieder Leute, die sich das einfallen lassen. Es funktioniert aber auch nicht besser, als wenn man irgendwie Haarmüller 234 heißt oder so. Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber diese ganzen hipstermäßigen Schnittwerk und Schnickschnack, das ist alles so. Bei den Eisläden ist das auch so mittlerweile. Echt Lecco Mio wäre meine Marke, glaube ich. Ja, Tannhäuser geht. Das gleiche Problem habe ich mit den Ärzten auch. Damals war das echt schön, aber heute weiß man, was diese Leute sonst reden und es macht nicht mehr so viel Spaß dann, das verstehe ich vollkommen. H will atmen, genau, H. Optibus offiziell guckt die richtigen Filme. Aus welchem war das? Nächste Woche die Auflösung. Herkiller, ja, genau. Herkiller habe ich auch schon gesehen. Habe ich mir auch schon gedacht. Unglaublich. Schnittstelle, oje, oje, oje. Geht in den Wald statt zum Friseur. Ich meine, die Haare sind danach noch genauso lang, aber. Genau. Schließt und schließt keine Wetten ab, dass euch ein Ast auf den Kopf fällt, wenn ihr in den Wald geht. So weit ist es noch nicht. Was hofft, dass der Friseur auch den Sticker abschneidet? Und seid ihr in der Woche wieder da und dann kostet extra. Das könnte man auch machen, eine Wette abschließen, ob die Frisur sitzt. Und folgt keinen Masterplänen, es sei denn in den Wald. Aber lest Knicklicht, Mitte pro Kopf, geht auf www.sesfest.net und abonniert das Mama-Magazin, denn es ist sehr, sehr gut. Mhm. Und fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was sich schadet. Ja, genau. Morgen 15 Grad bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ja. Kann man mal wieder in den Wald gehen, ohne ganz dicken Pullover. Ist wieder Sommer, ja. Könnte drauf hätten, ja. Nicht, wann wird es mal wieder richtig Winter? Die Pflanzen lassen sich bestimmt wieder verarschen und fangen an, irgendwelche Teile zu schmeißen. Winter, wie er früher einmal war. Wir sehen uns am 3. Advent. Oder mit Schneehöhen bei knapp 1,5 Metern. Und ja, nicht so warm und so nass und so scheißdreck wie dieses Jahr. Kultur. Kultur, Max, jetzt war's.